Ich verstecke mich hinter einem Lächeln und verständnisvollen Augen, und ich erzähle dir Dinge, die du schon weißt, damit du sagen kannst, ich identifiziere mich echt mit dir, so sehr. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hallihallo, schönen guten Abend. Ja, heute ist Welttag der Brüderlichkeit, Welttag der Fraternity. Moment mal, nee, Brüderlichkeit, darf man das noch sagen? In Deutschland heißt es Welttag der Geschwisterlichkeit. Gar kein Zungenbrecher. Ja, an diesem Tag sollen wir einfach den Spirit von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit so ein bisschen leben, aber nicht mehr Brüderlichkeit nennen, sondern Geschwisterlichkeit. Ne? So, und das alte Songs von den Ärzten hören, die mal indiziert waren. Oder wie? Geschwisterli. Irgendwie so, ja. Aber Geschwister, das ist damit wahrscheinlich nicht gemeint. Oder wer weiß. Liberté, Égalité, Fraternité. Haben die Franzosen das auch schon geändert? Geschwisternité oder was? Geschwister zur Sonne, zur Freiheit, sagt der Ulius Jung. Ja. Auf zur Freiheit. Vorwärts, immer rückwärts, nimmer. Oh, er hat es getan. Oh. Es tut mir sehr leid. Ich habe gesagt, sollen wir unseren Zuschauern das wirklich antun? Aber Chris, sag mir nochmal, was du mir gesagt hast. Ich habe es gesehen, also sollt ihr es auch sehen. Ja, danke, Chris. Ich weiß nicht, warum gerade die bayerischen Politiker so besessen von dem Unsinn sind. Mit Fasching und so. Ja, das scheint ja in den katholischen Regionen verbreitet zu sein. Aus Köln ist die nicht und aus Mainz auch nicht. Das sind für mich die Fastnachtshochburgen. München ist, keine Ahnung, München halt. Wer ist schon in München? Außer solchen Leuten. Alter. Ja, aber immerhin noch mehr als Norddeutschland. Hier kriegst du ja gar nichts davon mit. Düsseldorf vielleicht noch. Hat sie Konstantin Kuhle wenigstens überredet, als Ken mitzukommen? Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Ja. Ne? So vom Aussehen her, meinst du, ja? Ja, absolut. Ja. Ja, wenn man schon Ampel ist, dann richtig, ne? Eben. Aber sie ist ja keine Bundespolitikerin, von daher, wahrscheinlich hat sie noch nie getroffen. Oder im Partnerlook mit Ricarda Lang. Warum nicht? Da sind ja auch mehrere Barbies in dem Film. Ja, da gab es auch eine positive. Oh, sei vorsichtig, was du sagst. Körperpositive. Ah ja, die körperpositive Barbie, genau. Oh, wir wollen ja nicht wieder Danisch unter einer Brücke enden. Weil wir uns lustig gemacht haben. Das ist ja wirklich faszinierend. Ich glaube, wir haben auch einen Artikel darüber, was die Majestätsbeleidigung für. Ja. Für halt inzwischen. Also dieses Bild sagt mir vor allen Dingen, dass es doch ein richtiges Leben im Falschen gibt, scheinbar. Damit wäre es bewiesen. Ich finde, man konnte wunderbar halt mit so einer Meme-Schrift drunter schreiben, sollen sie doch Kuchen essen. Ja, das ist dieser Feminismus, ne? Ja. Der muss die ganze sein. Welt jetzt auch als Erfolgsmodell. Ulius Jui kennt das Barbie-Museum, ja. Der hat Red Race gesehen. Den Film könntest du heute so auch nicht mehr machen. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der Szene mit dem Barbie-Museum. Aber einer der besten Schnitte in der Geschichte der Filmkomödie. Auf jeden Fall. Ja, und den Barbie-Film habe ich mir neulich mal angeguckt, den gab es für einen Euro. Echt? Bei Amazon. Oh, ja. Und ich kann es bestätigen, was die Leute gesagt haben, es ist wirklich von vorne bis hinten Propaganda. Und du kannst auch bestätigen, dass Greta Gerwig auf jeden Fall einen Oscar für beste Regie eigentlich hätte kriegen sollen. Unbedingt. Ja, und nein, Film, aber Spaß beiseite, es ist halt wirklich so, dass Ryan Gosling ohne unironisch das Beste an diesem ganzen Film ist. Also den sie eigentlich dumm darstellen wollten, das ist das Einzige, was in diesem Film irgendwie Spaß macht. Der ganze Rest ist unerträglich. Und ja, das Ende kann ich auch gerne spoilern. Es ist dann so, dass sie dann eine richtige Frau wird und zum Gynäkologen geht. Das ist das Ende von dem Film. Das ist Das ist die schöne. Aber sprechen Sie Leute vorher auf dem Gehsteig an, ist die Frage. Nee. Und müssen die dann 5.000 € zahlen, weil sonst ist der Film ja nicht realistisch. Wir sprechen die Leute im Kinosaal an. Und jetzt auf ja, Video on Demand und so. Die Barbie von Sevilla. Ja, Politiker, meine Damen und Herren. Es ist doch an früher, an diese ernsten Herren in den Anzügen. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir die mal fehlen würden, wirklich nicht. Westerwelle war mir schon zu viel Show eigentlich und zu wenig Politik, aber das hier ist ja komplett entleert. Tja. Ja, was ist halt, also was mich eigentlich daran fasziniert, ist ja dieses ganze Ding, dass die Grünen ja von früh bis spät immer behaupten, dass diese Sachen hier ja so schädlich sind, ne, man die nicht zeigen darf und so, so Geschlechterstereotype und so. Das ist ja der Grund, warum auch Gewalt gegen Frauen passiert, ne? Aber das ist Wegen doch Penis Barbie und und so. Barbie ist seit diesem Jahr halt, im Current Year ist die halt nicht mehr ein Bild für Objektive. Ich weiß noch, wie Feministinnen gegen Barbie gekämpft haben. Gesagt haben, das ist Gift für die Kinderinnen. Immer mal ein bisschen Gendern einstreuen. Wir haben Leute, die sich beschweren, wenn wir aus Versehen gendern. Habe ich mich entschlossen, mal mehr Gendern einzustreuen. Kinderinnen und so. Boah. Hat das auch der staatlich finanzierte Visagist geschminkt eigentlich? Keine Ahnung, sie ist ja Landespolitikerin. Ich weiß nicht, ob die das dann in Bayern auch haben. Sie ist ja kein Regierungsmitglied oder so. Aber erinnert euch doch nochmal an ihren wunderbaren Stand-up, den sie gemacht hat bei der ersten Sitzung, den wir ihr auch vorgespielt haben, wo sie da meinte, sie wäre die Regierungsfraktion in Wartestellung und dann haben die Leute gelacht. So noch. Aber Oder jetzt dieses guckt euch dieses Bild an, TikTok-Video, wo jetzt sie lachen die auf Leute die. nicht mehr. So. Ja, jetzt lacht sie. Ja, Warum, weil nicht Herr? übrigens auch nimmt, ob das jetzt ernst gemeint sein soll oder Meta oder wie auch immer, es passt auf jeden Fall alles nicht voneinander. Weil selbst dann ist es ja immer noch so, dass der reproduziert wird, die gefährlichen Stereotype und so durch solche Dinge. Aber das passt dann auch wieder nicht, weil, ja. Es ist alles unglaublich empowernd, weil in dem Barbie-Film ja irgendwie die frustrierte Mutter irgendwie auf die Barbie ihre Probleme irgendwie projiziert und dadurch wird die dann irgendwie lebensmüde und so und das ist dann Feminismus. Und ja, das ist Feminismus, das ist empowernd. Und die ist dann hübsch und so, aber interessiert sich nicht für irgendwelche Kens und so. Ja, das wäre ja nicht Der empowernd, oder Sanakan so. bringt mich darauf, sind das drei Muscheln an ihrem Hals? Ja, das sieht so aus, Drei ja. Muscheln? Wofür sind die? Und der Prittmaster war sogar schon vorher noch mit den drei Muschelschalen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man die benutzt. Weißt Ja, aber ich sag's nicht. du's? Kannst du es jetzt endlich wegmachen? Ich denke, wir haben lang genug auf diese Ausgeburt gestarrt. Okay. Für mich sieht das aus wie OnlyFans-Fail. Naja. Ja, was hat Mit Deutschland gefehlt? Oder ich meine, irgendwann hat es gefehlt und hat es jemand gemacht, aber ich wusste nicht, dass es das gibt, bis ich diesen tollen Tweet die Woche gesehen habe. Mit so einem Mann im Kleid, wo dabei stand, alle Männer könnten so toll sein, wenn sie so wären wie der. Kritisch, Hashtag kritische Männerforschung. Kritische Männerforschung und dieses geile Symbol schon. Ab. Wo sie den Ja, Schniedel super Symbol. abgeklickt, geknickt haben und nach innen gerichtet haben von dem Symbol. Die kritische Männerforschung. Ich habe es mal zum Rumklicken. Ich habe selber nur ein, zwei Sachen angeklickt und Was eins war heißt das denn? grauenhafter als das andere. Was heißt Das das denn, ist. das Zeichen? Das heißt das so viel wie fuck yourself? Keine Ahnung. Okay. Richte deinen Schwengel nach innen. Ich weiß das nicht. Benutze deinen inneren Penis, ja. Wahrscheinlich. Aber innen nur. Nicht raus. Aber nur innen. Nicht irgendwo anders und vor allem nicht an die Dinger mit den Kreuzen unten. Nicht das anecken. Ist gefährlich. Wir haben hier ein Ehepaar, das dieses Institut gegründet hat. Ich glaube, Mai heißen die. Wir haben hier eine echt tolle Landingpage praktisch mit super Fotos und Topics. Ist er der Typ hier? Weil ich glaube, den habe ich auch schon mal irgendwo beim Arte oder so gesehen, in unserer Gesprächsrunde. Detox Masculinity zum Beispiel finde ich super. Aber auch noch selbstkritische Männlichkeit. Institut finde ich auch gut. Naja, ist ein Institut auf jeden Fall. Du kannst ja mal einfach auf Detox, ich weiß nicht, ich habe wirklich auch nur drin rumgeklickt und fand es halt extrem bizarr irgendwie. Ach, guck mal, Bilder. Das Schiff ist also das Patriarchat, ja. Und die Soldaten, die da schwimmen, das ist was? Ich weiß es nicht, also erklär es mir. Das sind die Männer, die dann sofort verlassen sind, wenn das Patriarchat Fahrt aufnimmt. Sinkt. Okay. Das Patriarchat ist auch für Männer schlecht, die sind wahrscheinlich nicht mehr schwimmen, ne? Die müssen schwimmen, die anderen, denen geht es natürlich gut. Das große Schiff heißt Patriarchat, ja. Männerbünde bezeichnen männliche Monokulturen in Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Bei Männerfantasien spreche ich über Männerbilder und männliche Erzählungen in Serien und Filmen. Und kritische Männlichkeit verhandelt die Frage, wie wir die Kritik an Männern und Männerbünden beschleunigen können. Männlich dominierte Gewalt, Schweige- und Blockadekulturen verhindern alles, was die Welt voranbringen würde. Klimaschutz, Diversität, ja. Intersektionaler Feminismus, soziales Engagement und so vieles mehr. Okay. Welche Privilegien genießen Männer nur deshalb, weil sie männlich sind? Also Männlichkeit verhindert, dass wir alle Sklaven vom Staat werden. Ja, dann bitte mehr Männlichkeit. Und das ist hier ein Zitat von ihm, oder wie? Alles Männliche ist für mich uninteressant. Kann gut sein, er hat auch du in einem Interview... Männerforscher, ne? Männerforscher, Zitat, ja. Männerforscher, alles Männliche ist für mich uninteressant. Ja, das merkt man. Er ist kein Männerforscher, er ist ein Konversionsforscher eigentlich. Er möchte das Geschlecht Mann durch Konversionstherapie zu etwas machen, was halt seine Sachen nachbetet. Oh geil. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen. Der arbeitet hier für PricewaterhouseCoopers, oder wie? Na, zum Beispiel. Preis, was sagst du dazu? Das ist ja eine von den größten Unternehmensberatungsfirmen in Deutschland. Und Preis gehört die. Der ist ja im Namen drin. Zusammen mit Waterhouse und Cooper. Ja, mit Milhouse und Waterhouse. Oh, er hat in dem Video gesagt, dass ich als Sekundärliteratur mir reingezogen habe, alle Männer sind toxisch. Ja, super. Alle Männer sind toxisch, zumindest strukturell. Strukturell, ja. Ganz bestimmt. Jetzt auf diesem Schiff hier fahren ja gar keine Frauen mit wahrscheinlich, ne? Die nur in der Küche, in der Waschküche und im Büro, genau. Okay. Ansonsten sind wir keine. Dann hat alles seine Ordnung, dann ist ja gut. Also ich finde dieses Bild hier gegen die amerikanische Navy, das ist sehr homophob, so ein Foto zu machen. Und das zu problematisieren, sehr homophob hier. Weil die so weit auseinanderschwimmen oder warum? Naja, generell, weil das die Navy ist und die zu problematisieren. In the Navy. Ja. Aber wir können auch mal gucken. Verbittert talentlos? Verbittert talentlos, okay. War es der Kanal hier, oder wie? Das ist bestimmt auch irgendwie Funkkanal. Ne? Feminismuskanal heißt verbittert talentlos. Ja. Alles klar. Du kannst mal zurückgehen und nochmal den Mann mit dem Schinken anklicken. Unter dem steht irgendwie toxische Männlichkeit irgendwas. Das ist auch. Aussteigerprogramm. Ja, genau. Er möchte Aussteiger also ein Aussteigerprogramm machen. Wie soll ich das denn machen? Ach so, nach innen dann, ja klar. Was genau ist toxische Männlichkeit? Bin ich selbst toxisch? Bin ich wirklich ein guter Partner, Vater und Freund? Wie männlich sind meine Musik, meine Filme, mein Social Media? Wie männlich mein Job, meine Beziehungen, mein Sex? Und ist mein Blick auf die Welt tatsächlich so frei und grenzenlos, wie ich glaube? Ja, und so wurde dann aus toxische Männlichkeit, ist doch nur, wenn Männer nicht zum Arzt gehen, ein ganzes Set an negativen Eigenschaften, die eigentlich alle nur unter männlich laufen. Ne? Okay, und den Film Feminism, what the fuck, den haben wir uns übrigens schon mal, den Trailer haben wir uns schon mal angeguckt. Das war dieses Ding, was wir mal gefunden hatten, wo es irgendwie an dem folgenden Sonntag bei mir in Hannover einen Vortrag, eine Vorstellung von gab, von dem Film. Da habe ich erinnert. Ich glaube, wir hatten die Regisseurin war in irgendeinem anderen Kontext, sie irgendwie aufgetaucht, in irgendeinem Sonderstream oder so, glaube ich, sogar von uns, oder ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, ja, haben wir schon mal reingeschaut, war auch totaler Bullshit. Männerbünde beherr, und da ist das Herr ist in Großbuchstaben geschrieben, beherrschen immer noch sämtliche Lebensbereiche. Männerbünde sind männliche Monokulturen in Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Sie bilden das Fundament für Misogynie, Gewalt, Rassismus, Faschismus, Verschwörungstheorien, Hate Speech und Mansplaining. Schämt ihr euch wenigstens? Von Elon Musk, Trump, Boris Johnson bis Bolsonaro. Die traditionelle Männlichkeit macht noch einmal den Macker. Haben Sie Doch den trotz Kommentar freigeschaltet? Backlash, das Patriarchat bröckelt. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Höchste Zeit, die Männermonotonie hinter uns zu lassen und auszusteigen. Viele Menschen kämpfen heute für eine vielfältige, diskriminierungsfreie und nachhaltige Zukunft. Sie haben damit Nee, begonnen, der Satz ist, Frau glaube ich, zu lang gewesen. Viele Sternchen. Leute kämpfen heute für eine Diskriminierung. Das wäre richtig gewesen. Sie haben damit begonnen, Frauen, Sternchen, Intertrans und Non-Binary-Personen zuzuhören und ihre eigenen Rollen und Privilegien konsequent zu hinterfragen. Wir wollen euch darin unterstützen, traditionelle Rollenbilder zu überwinden, damit eure Erfahrungen, Erzählungen und Beziehungen künftig diverser, interessanter und erfolgreicher sind als je zuvor. Oh. Na, endlich. Wird mir mal gehilft. Der Männerforscher Christopher Maik moderiert mit seiner ganzen Expertise und Erfahrung. Er sorgt für einen respektvollen Umgang, ausgeglichene Redeanteile und einen Austausch auf Augenhöhe. Zusammen schaffen wir eine warme, empathische Atmosphäre. Ist wie Urlaub. Es ist geil, so Struggle Session ist wie Urlaub. Offen, zugewandt und super interessant. Ah ja, offen zu, das ist ein Satz in diesem Und warm, Pamphlet. aber es warm ist es auch. Wir detoxen am Strand, während das Patriarchat baden geht. Christoph May achtet derweil darauf, dass alle beim Thema bleiben. Stichwort Derailing. Er erkennt und benennt die typischen Abwehrstrategien, um einen sachlichen, faktenbasierten und konstruktiven Austausch auf professioneller Ebene zu ermöglichen. Denn toxische Männlichkeit ist ein strukturelles Problem. Es betrifft uns zwar alle, aber niemand muss es persönlich nehmen. Wer schweigt, stimmt zu. Ja, Du hast keine das, Gruppe, du das. wünschst einen Fettnäpfchen-Check für deine neueste Idee. Christoph May berät dich gerne persönlich zu deinen Werken und Projekten, damit sie nicht aus der Zeit fallen. Aus Wir der verpassen Zeit. dir ein feministisches Update, mit dem du auch in Zukunft up to date bist. Ja, lieber NPC, wir geben dir ein Update, oder wie? Na, da ist ja die Geschäftsidee. Oh Ja. Mann, ob das so ist. Sweet Baby Inc. Hier sind die Borgs, sie sind aus der Zeit gefallen. Wir werden ihre Wir helfen kritische euch zurück. Männlichkeit, unseren Feminismus zu eigen machen. Und er sagt, ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Ja, das glaube ich. Das ist doch Sektenscheiß. Wir Nein, erzählen das dir ist das irgendwie. Institut für kritische Männerforschung, Chris. Ja, wenn du dich Das unserer ist. Sekte hier unterordnest, dann bist du okay. Ansonsten bist du nicht okay. Aber keine Angst, du kannst schon auch dich unserer Sekte unterordnen und dann bist du auch okay. Tut auch nicht weh, keine Das kenne ich Sorge. von einer großen Religion. Warte mal. Ja, das ist mindestens so gut wie das Berkeley Institute of Hate Speech Forschung oder wie das damals hieß. Wie Also, das ist männlich echt ist man? Framing. Berkeley Framing Institute, glaube ich. Das sind alles legitime Projekte, die. Ich habe nirgendwo was über die Finanzierung gefunden. Ob die das einfach so machen, ob sich das selber dreht oder. Bundesfrauenministerium wahrscheinlich. Du kannst einen Workshop buchen und so weiter, das wird ja bestimmt nicht kostenlos sein. Ja, ich wollte gerade fragen, wo das Geld herkommt. Aber ich habe schon eine Idee, wo das Geld herkommen könnte. Ja, um aber gut zu machen, brauchst du erstmal kein Geld. Aber ja, könnte natürlich sein, dass da trotzdem irgendwie... Falls jemand was weiß oder was findet, auch unter den Zuschauern, da den Internet-Sleuth machen will. Ich habe nichts gefunden auf eine schnelle Suche nach der Finanzierung von denen. Aber vielleicht ist es wirklich halt auch nur eine Webseite und der Typ kriegt halt ab und zu mal eine Anfrage von PwC oder so und verdient sich da ein bisschen. Tja, ich wüsste auf jeden Fall einen potenziellen Spender und zwar Bayer Leverkusen. Oder. Ja, die Bilder sind so, ich habe auch gedacht, die Bilder sind echt krass. Also hier ist so, okay. Ein Roboter, Spider-Man. Und unter Kontakt Superman. Warum muss, also, was meint er mit dem Bild? Dass Superman ihn anrufen soll, weil er ein toxischer Held ist? Es geht nur um eine Visualisierung von Kontakt. Ja, aber ja, trotzdem Superman. Haben wir, hier ist doch ja, sicher so Subtext drunter. Soll Superman von ihm ein Training kriegen? Weil ich weiß nicht, Superman ist so einer, der am wenigsten toxischen... Nein, du rufst da an bei Superman, so verstehe ich das. Weil Superman ist so einer der am wenigsten toxischen Männer eigentlich. Superman oder? Ist doch ein Mann deswegen. Und deswegen ist das doch sein Kryptonit, oder nicht? Quasi, könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wo dieses... Ja, wir sind ja mit dem Kryptonit herkommt, aber bestimmt auch von irgendwo. Aber von Superman ist das bestimmt sein Kryptonit, dass er ein Mann ist. Und... Ja, und er hat ja auch eine kritische Persönlichkeit, nämlich Clark Kent, ne? Das ist das Männlichkeitsbild, was er wahrscheinlich anstrebt. Wegen der Schizophrenie, meinst du? Nee, das ist die kritische Männlichkeit. Du sollst nicht Superman sein, du musst Clark Kent sein. Journalist, Beta-Typ, mit Brille und so. Das geht schon. Und einem Hang dazu, in Telefonzellen zu verschwinden. Ja, sich umzuziehen in Telefon, was macht der denn doch? Superman ist nicht bisexuell, Wingo, hör jetzt auf. Gott, ich habe mir ein paar Kritiken für das neue Rocksteady Kill the Justice League Gotham Dingsbums angeguckt, Suicide Squad, ach du Scheiße. Ja, Politik wieder, ne? Ach du Scheiße. Alle männlichen Helden werden gedemütigt und getötet. Und die einzige, wo der Tod beweint wird, ist Wonder Woman. Und Wonder Woman sieht auch aus wie ein... Ich weiß nicht, was sie mit diesen Redesigns also erreichen wollen. Also sieht nicht aus wie Wonder Woman, sieht aus wie eine amerikanische Ureinwohnerin irgendwie. Aber gut. Und es gibt so ein schönes Video auf YouTube, das zeigt halt die Grafik von Batman Arkham Knight, das vor 9 Jahren erschienen ist, und diese hier nebeneinander. Und du denkst halt wirklich... Das Neue wird das alte Spiel. Sie machen echt alles kaputt, was geht. Sie schlagen um sich und hauen alles kurz und klein. Ist das ein Indianertyp oder was? Eine Pocahontas-Frau oder was? Ja, auf jeden Fall halt so sehr, sehr, also nicht typische Wonder Woman, sehr grobe Züge, sehr unattraktiv, sage ich mal, für mich. Ja. Also irgendwie nicht die Wonder Woman, die ich einfach erwarte. Als jemand, der das Franchise irgendwie schon ein paar Jahre länger verfolgt. Das ist ja auch nicht neu. Und wer den Spoiler nicht hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu. Batman wird einfach in einer lakonischen Handbewegung von Harley Quinn mit dem Revolver erschossen. Zack, Ende. Ist halt alles so ein bisschen... Ich hatte heute den Titel vorgeschlagen, ESG, Essen, Kultur auf. Und das Gefühl habe ich immer öfter, dass diese ganze Diversity-Scheiße inzwischen die Kultur aktiv zerfrisst und immer mehr Teile davon runterfallen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Ich habe jetzt gesehen, irgendwie selbst das Remake von den ersten 2 Witcher-Teilen soll jetzt irgendwie an moderne Audiences und ESG angepasst werden und all das. Es ist alles nur noch grauenhaft. Und das, damit solche Arschlöcher sich hier dann mit Pseudowissenschaft irgendwie. Na. Können Sie selbst beweihräuchern und das Kulturmarxit verbreiten. Kulturmarxit ist gut. Er läuft da mit seiner Wünschelrute über die Männlichkeit und dann. Christi Schott, dass sie es schon so weit treiben, dass die schönen Frauen neben den Landwahlen auf eine Stufe gestellt werden müssen. Als würde die Schöne dann auch zu Rechten, also würden die Schönen auch als Rechte bezichtigt, oder was, verstehe ich das mal? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Je hübscher man ist, desto rechter ist man gleich. Und deswegen, desto größer ist die Gefahr, dass man so bezeichnet wird oder gesehen wird, kann ich mir schon vorstellen. Naja. Da gibt es aber eine recht eingängige Theorie zu. Und das ist die, dass hübsche Frauen weniger sich in Politik engagieren als Frauen, die nicht so hübsch sind, weil hübsche Frauen andere Dinge zu tun haben. Nee. Und dass halt in der politisch aktiven Szene ein größerer Anteil an nicht unbedingt landläufig hübschen Frauen. Ja, das ist ja sowieso aber ein Thema für sich vielleicht, dass auch männliche Politiker sind ja nicht immer mit. Ich meine, schau mal in den Bundestag. Und solche Leute wie die Frau Fladinger-Brock oder so sind dann halt die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Naja gut, die ist jetzt auch nicht wirklich Politikerin. Das ist irgendeine Kommentatorin. Aber sie interessiert sich für Politik. Und also ich glaube, hübsche Frauen haben einfach andere Dinge zu tun, als sich überhaupt dafür zu interessieren von Anfang an, weil du wächst als Mädchen ja schon in dem Bewusstsein auf, dass du hübsch bist. Du kriegst ja schon immer gesagt, oh, du bist aber hübsch. Politik, ja, gibt's, aber ich habe viel angenehmere Dinge zu tun. Ja. Was ich bei diesem Männerforschungsding auch mal so interessant finde, das habe ich schon ein paar Mal gehört von so Leuten, vielleicht sogar von ihm, als er bei Arte irgendwie war, weil das kommt mir ziemlich bekannt vor, auf jeden Fall, dieser Typ. Also jetzt nicht hier Superman, sondern der, den wir eben auf dem Bild gesehen haben. Ist dieses Ding von wegen, ja, die Männer fragen sich, ob sie noch gebraucht werden oder so. Und das hatten wir ja letzte Woche auch mit diesem Video hier von dem Richard C. Meyer, ist mir auch sein Name wieder eingefallen, in dem Diversity in Comics-Typen, dass wenn die ganzen Sachen alle scheitern und es nichts bringt, damit die Leute da hergeholt werden, die es halt können und die irgendwie Ahnung haben von dem, was sie tun. Und das ist natürlich nicht auf Männer beschränkt, aber die Leute, die sowas meinen, dass das irgendwie überflüssig wäre oder so, das sind Leute, die sich selber für überflüssig halten. Die meisten Leute haben da überhaupt, fragen sich sowas nicht, dass irgendwie die Männer nicht mehr gebraucht werden oder so. Und ich meine, das sehen wir jetzt auch wieder mit allen möglichen Kriegen und so ein Zeug. Also schon alleine da ist ja wohl jedem klar, dass da nicht dann die Frauen da rangezogen werden, um sich da in den Fleischwolf schieben zu lassen, aus guten oder schlechten Gründen oder wie auch immer. Also auch da fragt sich ja kein Mensch, ob man da die Männer in Zukunft noch braucht oder so. Vollkommener Quatsch. Und das war auch eigentlich bei diesem Barbie-Film, da gibt es ja dieses Ding halt, was ich eben schon erzählt habe, dass diese eine Frau da aus der richtigen Welt quasi mit ihrer Tochter irgendwie halt irgendwie Depressionen hat oder so und das dann auf ihre Barbie irgendwie abfärbt, dann in der Barbie-Welt. Und da kannst du dich halt auch fragen, ja, was ist denn mit dem Vater von dem Kind? Das fragt sich natürlich dieser Film nicht, aber eigentlich, ja, würde das vielleicht was helfen, wenn die nicht alleinerziehend wäre oder so. Aber das sind natürlich, natürlich feministische Fragen, die sich überhaupt nicht stellen. Und das habe ich halt auch bei manchen von diesen, es gibt nur zwei Geschlechterfeministen aus dem sozialistischen Milieu, da so ein bisschen das Gefühl, also die höre ich auch nie darüber reden, dass Väter wichtig sind. Nie. Da wird sich ewig drüber ausgelassen, wie schlimm diese Typen sind, die da irgendwie in die Sauna wollen oder so. Ich meine, meinetwegen, fair enough. Aber du hörst nie irgendwie mal, dass man Väter braucht, damit die Kinder vernünftig aufwachsen. Klar braucht man Väter. A, wenn man Saganaki machen will und B, für Bauernsalat. Oh ja, und die Gründungsväter, Väter. Ne? Die Gründungsväter brauchen wir ja, auch. Ja, mach dich nur lustig. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich weiß selber am besten, wie das ist, ohne einen Vater aufzuwachsen. Einen echten. Ich weiß, wie das ist. Ich finde das grauenhaft. Ich möchte es keinem Kind zumuten. Ich habe auch jahrelang die fiese Angewohnheit gehabt, keine Frauen zu daten. Und die habe ich heute noch, keine Frauen mit Kindern zu daten. Weil ich selber einen Stiefvater hatte und ich wollte, dass Kinder im Endeffekt sowas von mir erfahren. Der Chat macht den gleichen Witz, ja. Ja. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Klar wachsen die Kinder, wenn man denen Väter gibt, Dominik. Immer ordentlich rein mit dem Zeug. Aber griechischen. Nicht irgendeinen billigen Hirtenkäse, der ist mit Kuhmilch, das ist nichts Ordentliches. Tja, ja. Zwei oder viele Geschlechter. Die Kulturkämpfer von rechts danken für die Vorlage. Ja, ja, ja. Der Fußball lässt mal wieder grüßen. Bayer Leverkusen hat gegen Bremen gespielt und ja, da hatten die ein Transparent. Wenn du ein bisschen runterscrollst, ist da auch ein Bild davon. Der Smiley sagt, es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Ja, und das Sportgericht des Deutschen Fußballbunds hat dem Verein Bayer Leverkusen zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt deswegen. Ja, 6.000 der insgesamt 18.000 Euro kann Bayer Leverkusen für sogenannte präventive Maßnahmen gegen ein entsprechendes Fehlverhalten nutzen. Das also es könnte das vorkommen, ne? Hier, 6.000 Euro könnten die an diesen an die geben, die wir vorhin hatten, ne? Ja. Mit Männer verhindern und so. Können die Benzin verkaufen, das Ding. Interessantes Detail, die Frau Vollbrecht hat gesagt, dass diese Strafe der gleichen Person zu verdanken ist, die auch sie verklagt hat. Dass das da wohl diejenige ist, die zum DFB gegangen ist und gesagt hat, hier, da war ein fieses Plakat, das hat mich in meiner Existenz bedroht, hier bitte Hilfe, Hilfe. Und wegen der eigenen Einzelne kann ja nichts ausrichten. Ja, das sieht man ja, da regen die sich über ein Thema aus, da passiert doch nichts. Okay, heute gab es noch ein Transparent, sagt der Hekaron. Jetzt müssten wir natürlich wissen, was da drauf stand. Kannst du uns das auch noch sagen, Hekaron? Also wie gesagt, das Bild ist ein bisschen weiter unten auch. Das ist einfach, also der Autor sagt ja hier in dem Artikel, Bremens Anhänger werden eher als links und progressiv angesehen. Und deswegen ist dieser Spruch zu erklären. Der zweite Teil des Spruchs, der mit den Geschlechtern, sollte sie offenbar beleidigen, auf einer Ebene, die mit dem Fußball nichts zu tun hat. Und der Teil, es gibt viele Musikrichtungen, bezieht sich auf ein Plakat, mit dem Bremer Fans die Leverkusen-Anhänger im vorangegangenen Spiel verhöhnt hatten. Da hatten die irgendwas geschrieben, Bierkönig ist kein Techno-Club, das hier irgendwie, ja, das ist so eine Fan-Rivalität. Nur das zum Hintergrund, warum, was steht denn da drauf? Ne? Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Und ja, das haben sie geschrieben, weil die als links und progressiv angewiesen gesehen werden, die Ultras aus Bremen anscheinend. Ja, sollte die triggern, hat die auch getriggert, 18.000 Euro Strafe. Ich weiß nicht, ob die Fans irgendwelche... Hat der DFB aber dann gleich noch zwei, drei Ligen eingeführt, von wegen für Zwischenmenschen und für Interwesen und so weiter, oder? Habe ich gehört so. Tja. Ja, das ist schon lustig. Ne? Der Libertador sagt es auch schon, ich habe es auf Twitter auch so gesehen. Ne? Was für Kategorien spielen denn beim DFB? Ja. Da gibt's, ja. Die manifestieren das ja, das ist ja auch dann wahrscheinlich strafbewehrt. Dann müsste eigentlich auch eine Strafe geben, dann praktisch von DFB von sich selber. Und das finde ich auch lustig, dass der Spiegel hier schreibt, Rechte scharf mache, befeuern damit nun ihren Kulturkampf. Ja, ja, klar, weil wer macht denn hier Kulturkampf? Ne? Nee, wer zwingt denn die Leute, 18.000 Euro zu zahlen? Die Rechten Scharfmacher oder was? Ja, genau. Kulturkampf machen doch immer nur die Rechten, ja, genau. Vor allen Dingen. Ja, und wer die wahren Opfer sind, ist klar. Der Ultras-Zwist ist nur noch Hintergrund. In der aktuellen Debatte geht es vor allem um Stimmungsmache auf dem Rücken von Minderheiten. Dass ein Beharren auf Zweigeschlechtigkeit trans- oder nicht-binäre Menschen beleidigt oder ihnen die Existenz abspricht, ist den rechtspopulistischen Kulturkämpfern wurscht. Minderheiten wie 51% der Bevölkerung, oder wie? Genau, also es spricht ihnen nicht nur die Existenz ab, sondern es, keine Ahnung, die explodieren dann direkt. Kann man nicht noch mehr übertreiben? Der Kingsburn hat die Info geliefert. Die Fans von Dynamo Dresden hatten heute einen Spruchband mit der Aufschrift, es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Ausrufezeichen. Ja, und Ned Aronnax fragt natürlich berechtigt, warum beharrt Winston auch auf die zwei Geschlechter? Ja, aber echt, ne? Zwei, keine Ahnung, könnten auch ja, zwei sein. Können Hetze gegen so Geschlechtsschönheiten ist ja ein oft wiederholtes und offenbar gut funktionierendes Mittel. Ja, was hat denn hier funktioniert? Funktioniert offenbar gut? Tja. Die Diskussion ist damit noch nicht beendet, weil die Kulturkämpfer von rechts das Thema entdeckt haben. Ja, willkommen in 2014. Oder seit wann ist das Thema? 2014, ja, ungefähr. Tja, selbstverständlich gibt es immer wieder Versuche von rechten Populisten mit dem Thema Geschlecht Stimmung zu machen. Sei es in Meinungsmache gegen geschlechtergerechte Formulierungen, die es ja gar nicht gibt. Toiletten für alle, die es ja auch nicht gibt. Oder eben den Umgang mit Menschen außerhalb der beiden Meinungsmache. Die Leute, die damit ein Problem haben, sind Meinungsmacher oder wie. Aber die Leute, die uns von früh bis spät erzählen, dass es doch irgendwie erwiesen sei, dass die Leute doch falsch denken und so, das sind nicht Meinungsmacher, ne? Wir verrichten unsere Notdurft allabendlich in ihrem Hinterhof. Aber das Geschrei aus ihren Fenstern darüber, wie es stinkt, das ist kaum auszuhalten. Das ist Hass. Das sind Angriffe und so. Ja, ich verstehe schon. Ja, die rechten Scharfmacher. Ja, ich meine, irgendwann müssen die bösen, bösen rechten Kulturkämpfer wahrscheinlich auch mal einfach nur sagen, okay, entweder gibt es zwei Geschlechter oder es gibt keine Frauen, die Männer sein wollen, Männer, die Frauen sein wollen. Und dann, ne, ich meine, das ist doch auch so. Die beste Frage war ja, zu was kann man sich denn operieren lassen, wenn man jetzt trans ist? Als was kann man sich operieren lassen? Wie viele Auswahlmöglichkeiten gibt es? Eine Weltraumkuh. Oder einer Kuh aus Fallout mit zwei Köpfen. Nein, eben nicht. Mir hat auf Twitter jetzt ein Ding rumgereicht, wo jemand meinte, irgendwann wird die erste Transfrau abtreiben. Da dachte ich mir auch so, ja, das sind Ziele. Das sind echt Ziele, ja. Finde ich, auf die sollte man hinarbeiten. Das bringt die Menschheit weiter auch irgendwo. Ne? Also treibt die Transfrau dann bei einer biologischen Frau ab? Oder wie also ich so Leihmuttermäßig? Nee, ich glaube, die sind wirklich der Meinung, irgendwann werden wir werden alles stehen und liegen lassen, Krebsforschung etc. pp., nur um da halt endlich einen kompletten Umbau, vielleicht kann jemand was spenden oder so, keine Ahnung. Na gut, das ist wie in Idiocracy, ne? Die neuesten wissenschaftlichen Forschungen bei der Potenzerektionspille und sowas. Und alle anderen Forschungen. Das ist ja nicht Idiocracy, das ist ja unsere Welt, wo solche Sachen geforscht werden, während es noch Krankheiten gibt, die wirklich zum Tod führen. Ja. Das einzige Transwesen ist Mannbärschwein und dabei bleibt es. Tja, und die Moral von der Geschichte, mehr als zwei Geschlechter gibt es nicht. Ja, ja. Ja, also wir werden auch ewigen Hassrede gesperrt. Ja. Entschuldige, Mann. Kein Problem. Ach ja, und noch der schöne Satz natürlich zum Schluss. Eine große Studie hat gerade gezeigt, dass trans- und nicht-binäre Menschen deutlich öfter an psychischen Leiden erkrankt sind als Cis-Personen. Die Ursachen? Diskriminierung, Lücken im Gesundheitssystem, Angst. No ja. Shit, Sherlock. Oder ne? Aber ein Henn- und Ei-Problem oder wie ist das? Ja. Genau wie jemand irgendwie hier... Nicht, wie heißt der Harley Quinn, vor den Transfarben irgendwie fotografiert hat im Spiel und dann gesagt hat, hier Trans-Representation und dann wohl nicht bedacht hat, dass das Spiel Suicide Squad heißt. Also, dass du eine alles Frau bist und dann denkst du, okay, ich bin jetzt Mann. Entschuldigung. Ja, sorry, egal. Ich sag nur, die soll man da nicht ausschließen, auch beim Suicide. Ja, ich meine, wenn man eine Frau ist und man denkt, man ist ein Mann und dann will man ein Mann sein und dann will man, arbeitet man darauf hin, dass man ein Mann ist oder umgekehrt, dann denkt man doch auch, es gibt zwei Geschlechter. Dann denkt man doch nicht, huch, ich bin jetzt auf einmal dieses komische dritte Geschlecht. Nein, man denkt dann, man ist ein Mann oder eine Frau. Ein Mann ist man erst, eigentlich, wenn man toxisch ist. Ich meine, sonst ergibt das alles doch gar keinen Sinn mehr. Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn er toxisch ist. Ja, und wenn er so genannt wird, ne? Hier geht es ums Gendern, Verein Deutsche Sprache, berichtet über den THW Karlsruhe, wo jemandem das Gendern vorgeschrieben wurde. Ich denke mal, hier geht es um interne Kommunikation. Auf jeden Fall wollte der das aber nicht so gerne machen. Und dann hat man ihm aber gesagt, ja doch, du machst das, sonst löschen wir deine Scheiße. Und dann ist er da gegangen, hat hier wohl noch einen Abschiedsbrief geschrieben, dass ihm das entsprechend nicht passt. Ich habe das nicht gelesen, ehrlich gesagt. Den langen Beitrag. Ich gehe mal davon aus, dass der Verein Deutsche Sprache das schon wahrheitsgemäß berichtet. Und somit ist es halt einfach ein weiteres starkes Stück. Ne? So, wie gesagt, es wird immer behauptet, das wäre alles freiwillig und so weiter. Ja, freiwillig vom Arsch. Ne? Nichts ist freiwillig. So, wird angewiesen. Die Zentrale ist insofern hat gesagt, freiwillig, wie das hier auch freiwillig ist. Ne? So nach dem Motto, ja, friss oder stirb. Ja. Das, also, das musst du ja nicht mitmachen. Das Traurige ist ja, dass sie hier jemanden verlieren, der 20 Jahre Erfahrung oder so hat oder ja, 30, ne? Jemand, der weiß, wie man Keller auspumpt. Jemand, der weiß, wie man irgendwie mit dem Bolzenschneider irgendwelche Sachen auftrennt, wenn Not am Mann ist und solchen Scheiß, weißt du? Ja. Jemand, der 30 Jahre jeden Handgriff gelernt hat, den verlieren die jetzt, weil sie Katha Schulze lieber mögen als sie. Oder wen auch immer. Ne? Ja. Das ist ja, so kann man das natürlich machen, muss man sich hinterher nur nicht wundern, wenn nichts mehr funktioniert. Ja, eigentlich, weil jemand irgendwie auf Regeln besteht, ja, auf die er nicht zu bestehen hat eigentlich, ne? Und ja, da wird eine Regelwillkür durchgesetzt. Sowas. Naja, gut, in Unternehmen bist du dem ja auch komplett ausgeliefert. Wenn dein Unternehmen will, dass du genderst, musst du gendern, ne? Ja, das wahrscheinlich schon, ne? Aber man kann ja immer versuchen, sich zu wehren, sozusagen. So ist ja nicht. Ne? Wenn du wirklich meinst, das ist jetzt über Gebühr, was wir da von dir verlangen, dann kann man ja schon sagen, das verstehe ich nicht, das möchte ich mal mit dem Betriebsrat klären, wenn einer da ist und so weiter. Ne? Also man muss ja nicht alles schlucken, sag ich mal. Aber ja, wenn man das nicht tut, dann fliegt man dann eventuell raus. Ne? Aber nach so einem Ehrenamt 30 Jahren, meine Güte, die brauchen doch die Leute. Ey, das ist doch wirklich eine Sauerei. Und wer maßt sich denn da auch an, über diese Leute irgendwie so zu richten und zu herrschen und so. Das sind doch irgendwelche Bürofuzis und denen steht das leider einfach so nicht zu. Ne? Finde ich so. Wir haben den Leuten nicht vorzuschreiben, wie sie zu reden. Ja, Idealismus. Ne? Das Denken der Leute muss besser werden. Und dann gibt es auch keine Naturkatastrophen mehr, wo wir das THW für brauchen. Wenn die Leute endlich in die gute Welt kommen. Hallo, kein Klimawandel, kein gar nichts mehr, bitte. Das ist doch wohl vollkommen klar. Dann braucht man den auch nicht mehr. Ist ja eh ein toxischer Mann wahrscheinlich gewesen. Das ist das toxische Hilfswerk. Da versteht das doch, oder? Bitter. Oh, Shatner. Ah, to boldly go where no man has gone before. Oder? Genau, um den Satz geht's. Frau Klo. Mhm. Die Europäische Union hat irgendwie ihr Institut für Gendergerechtigkeit hat eine Broschüre rausgegeben und eines der Beispiele, wie darin die Sprache verbessert werden konnte, war halt eben genau diese Zeile, to boldly go, where no man has gone before, doch bitte zu ändern. Und dann sagen sie, wir hätten es viel lieber, wenn sie ihr sagen würde, to boldly go where no one has gone before. Das wäre nämlich besser. Ja. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, haben wir auch so... Wie diverse Leute schon angemerkt haben, das ist ja die Zeile, die bei Next Generation in, wann war es, 88 oder so, wo das angefangen hat, da haben sie es ja schon geändert. Ja, aber die möchten doch auch, dass es rückwirkend geändert wird. Weil das ist irgendwie wichtig, dass eine Show aus den 60er Jahren die Welt von heute widerspiegelt. Hier, da, diese Tabelle hier, da sind mehrere so Beispiele halt drin. Ja. Und da unter anderem ganz etwas weiter unten, das sehen unsere Leute jetzt hier Zuschauer nicht, weil das unter den Affen ist, ist halt auch das To boldly go where no man has gone before. Und wir kennen William Shatner inzwischen ganz gut, so die letzten paar Jahre haben wir ein Gefühl dafür gekriegt, wie er zu woke Scheißdreck steht. Und er sagt, wenn die Leute sich von 6 Sekunden Dialog angegriffen fühlen, der 1966 aufgenommen worden ist, ohne irgendein bisschen Verständnis für die Umstände und die sozialen Fragen dieser Zeit zu haben, dann gibt es größere Sachen, um die man sich zuerst kümmern sollte. Vielleicht sogar um die Bildung dieser Leute. Also ja. Und er sagt halt, Presentism at work again, also was Chris gerade gesagt hat, ne, dass das in unsere Zeit passen muss. Warum bei Star Trek anfangen? Warum fängt man nicht beim Anfang an und guckt nach den Grundlagen wie der Magna Carta, religiösen Schriften, Shakespeares Werken, bevor man sich um eine silly TV-Show irgendwie kümmert? Und der Witz ist ja, es zeigt mir, was dem Woken-Ideal näher kommt als Star Trek in der Zeit. Ne? Überall sonst haben die Männer die Hosen an, hier dürfen auch Frauen. Ne? Hier haben sie auch erkannt. Ja, erstmal kommen die da vor, finde ich auch. Und außerdem gab es bis zu dem Datum wahrscheinlich auch keine Frau, die fremde Welten erobert oder so hat. So im Weltall. Also, was soll der Scheiß? Ne? Naja, die Frauen waren da überall schon. Nur die Männer waren da noch nicht. So. Deswegen heißt es auch, where no man is, kommt nicht vor. Ja, möglich. Ja, Uma war mal dabei. Hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Die letzte Folge von der Original-Star Trek-Serie war die verrückte Frau, die mit William Shatner das Gehirn tauscht, quasi. Ach, Junge. Ja, ich dachte nur, die können sie so schlecht umschreiben hier, wie sie wollen. So schlecht wie die neue Picard-Serie wird die nicht, ne? Ja, wobei die ja eine von drei Staffeln waren ja ganz gut. Also ja. Die dritte Staffel war ja ganz gut. Die ersten zwei waren unerträglich und dann haben sie das ja quasi ignoriert und dem Terry Metellis überlassen. Und das war so einer, der damals schon Praktikant war, als die Serien noch liefen. Der ein richtiger Fan von ist, im Gegensatz zu den anderen Idioten. Und der hat ja dann nochmal eine würdige Staffel nachgelegt. Also ja. Ja, bleibe ich vielleicht dran, mal gucken. Ja. Sie sprechen in dem Artikel dann halt noch über weitere Opfer, wie die Bücher von Agatha Christie oder hier To Kill a Mockingbird von, wie hieß die Dame, Harper? Nee, der Typ, Harper Lee. Ja. Immer mehr Dinge werden verändert. Vielleicht ist das gar nicht so abwegig, was Shatner sagt, dass wir irgendwann noch Shakespeare mit Neopronomen lesen müssen. Schulbibliotheken und Bibliotheken an sich wurden ja auch schon teilweise überarbeitet und so. Gab es da auch schon entsprechende Meldungen hier. Alles nicht so ganz neu. Ich frage mich, warum das gerade jetzt hochgepoppt ist, außer natürlich, dass der Shatner das gepostet hat. Warum darüber jetzt berichtet wird, weil es eigentlich aus dem Jahr 2019 schon. Ja, ich denke mal, dass Shatner es vorgelegt bekommen hat, dann hat er was dazu gesagt und dann ist das halt viral gegangen. Gehe ich mal davon aus. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja, das ist Sensitive Communication. Ja, gibt es leider nicht auf Deutsch. Ja, komisch, im Deutschen ist das doch so wichtig, in anderen Sprachen weiß ich es nicht. Aber ist halt von der EIGE, ne, von der European Integrationsministerium, sonst irgendwas, ist ein Toolkit, die haben verschiedene Toolkits, die haben auch, wie heißt es jetzt, Gender Budgeting, Gender Equality in Academia and Research, Gender Equality Training, Gender Impact Assessment, Gender Institutional Transformation, Gender Responsive Public Procurement, also öffentliche Ausschreibung, Gender Sensitive Communication, das ist das hier, Gender Sensitive Parliaments, also Regeln für Abgeordnete und für Policy-Texte, Gender Sensitive Risk Assessment and Risk Management, da geht es hauptsächlich um häusliche Gewalt, seltsamerweise. Und das sind alles so Toolkits, die diese europäisches Institut für Gender Equality halt zur Verfügung stellt. Das ist 2019 hier, wie gesagt, Tipps und Tricks und Tests, wie man sich testen kann. Ich glaube, auf Seite 28 oder so war das vom William Shatner, was er kritisiert hatte. Und auf Seite 54 war das mit To Boldly Go. Ne, das ist als Beispiel unter verschiedenen genannt. Ne, aber das Ganze ist halt wirklich schön aufbereitet. Mit schönen Bildern, vielen Stockfotos. Ja, wundervoll. Ja, das geht ja alles nicht, oder wie? Weil, lass mich raten, hier sind die Ärzte weiß. Und deswegen muss der eine Arzt mindestens schwarz sein, ja. Ja, stereotypical images. Stereotyp, ja. Also ja. Leute, lasst mich mal euch erzählen, das ist genauso Stereotyp. Weil wenn ihr euch nämlich hinstellt und sagt, guck mal, das ist doch verkehrt, das muss so aussehen. Das ist genauso ein Stereotyp, was ihr da erfindet. Das Ding ist aber auch, Stereotype sind ja das, was wir jeden Tag sehen. Und inzwischen ist das Stereotyp Schweizer Mann, weiße Frau auch, in der Werbung. Ja. Ende. Das ist das Stereotyp. Nicht Stereotyp wäre eine Werbung, die hier lebende Bevölkerung ab. Fantastisch. Everyone for themselves. Wir sagen jetzt nicht mehr every man for himself, wir sagen jetzt everyone for themselves, weil damit wird die Welt besser. Wir sagen auch nicht mehr Frauen und Kinder zuerst, sondern alle prügeln sich um die Rettungsquote, weil so wird die Welt besser. Genau, da stellt sich einer hin und dann wie in so einem Comic. Man holt ja so eine Liste raus und die rollt sich dann bis auf den Boden. Da liest er erstmal vor, in welcher Reihenfolge die Leute. Das beschreibst du non-binäre. Gender, die müssen nach hinten sich anstellen. Gibt es hier noch irgendwelche Non-Sexuellen? Ja, die dürfen jetzt erst Polyamoröse, mal. Bitte da hinten, Rettungsboot 4. Ja, Furries bitte. Furries schwimmen von selber. Ich meine, das ist doch wirklich progressiv hier. Ne? Das ist ja wirklich das ist nämlich das wirkliche Patriarchat. Jeder Mann für sich selber. Ja, aber und daraus machen wir jetzt in so einer alle Situation, wo du so einen Satz sagst, musst du richtig gendern, sonst. Alle für sich selber. Alle für sich selber. Ja. Also bessere grundsätzlich Sprache. Wurden hier drei Sachen identifiziert: die Stereotype, die Unsichtbarkeit und das die Omission, also das Weglassen von Leuten. Die Unsichtbarkeit und der Männer. Subordination und Trivialisation, also die das Heruntermachen von Leuten. Und da geht es natürlich hauptsächlich um LGBT-Leute. Fucking und um Neopronomen. Xia. Ja. Sie, hier, herself. Hirse. Ja. Invisibility testen Sie sich und das Mission. Wo ich gerade schon war, aber testen Sie sich, da musst du immer noch drüber schreiben, Winston, und dann die Aufgabe. Winston, liest dir das durch und sag mir, wie oft du geschlechtliche Sprache siehst. Sie trauen sich echt zu festzulegen, welche Sprache jetzt richtig und falsch ist, falsch und richtig ist. Aber hier kann man natürlich einen Test machen, weil das ist ja ein Toolkit. Zu, ob wir uns das zu sagen, was wir essen sollen, die trauen sich zu, uns zu sagen, wie laut wir Musik hören sollen, dürfen, die trauen sich zu, uns alles zu reglementieren. Das ist ihr einziger Job inzwischen geworden, neue Regeln erfinden. Welche Heizung du benutzt, welches Auto du fährst und so weiter, welche Sicherheitseinrichtungen in deinem Auto zu sein haben. Und welche Drogen du konsumieren darfst. Ja, welche Wörter du in deinen Texten benutzt. Ja. Das dann wissen. Das sind alles Dinge, wo sie sich fucking nochmal rauszuhalten haben eigentlich. Das muss alles für die Computer angepasst werden. Können die leichter zwischen Gut und Böse auseinanderhalten hinterher. Ja, do you recognize stereotypes and avoid repeating them through your language? Ja, muss auch wieder Winston davor schreiben. If not, you get electroshocked. Do you actively seek... Ah, Moment, da waren nur Frauen und... Do you actively seek ways of being inclusive to both women and men? Also die glauben auch nur an zwei Geschlechter. If not, you will be electroshocked. Did you check your document for gender biased language? Do you avoid using men or he? Subordination und Trivialization fand ich lustig. Dann nehme ich nochmal. Ensure that your language actively promotes gender equality. Fuck yourself schreiben. Hot. Und jetzt. Ja. Unsere Selbstbestimmung bringt die Politik ins Schwitzen. Das ist hot. Deswegen gibt es ein Public Sweat-In, heiße Kundgebung mit Sauna. Und wo? Nämlich an der Paul-Löbe-Allee am Bundestag, 11 bis 16:30. Oh. Hot. PSA on Accessibility, Safety, Participation and Support and what to bring if you want to sweat with us. We are such cultured people. Ich dachte, da wäre eine Wandersauna unterwegs. Sicherheit. Ab 14 Uhr haben wir unseren Turf-Fanclub als Nachbarn am Bundestag, um eine möglichst gute Zeit zu haben und die Sauna so gut wie möglich zu genießen. Müssen wir über Sicherheit sprechen, weil diese Turfs sind total verrückt, müsst ihr wissen. We need some muscle over here. Wir wissen, dass die Polizei nicht für unsere Sicherheit sorgt und no shit bei der nicht angemeldeten Demo oder wie. Und wir möchten die Polizei möglichst aus dem Spiel halten. Ja, weil ihr das Recht auf eurer Seite habt, ne? Nein, weil die Homies nicht, weil die Homies sich nicht wohlfühlen, wenn die Polizei da ist. Zwinker, zwinker. Warum machen die das wohl? Damit seltsam. Sich alle, die eine trans-, inter- und nicht-binär inklusive Sauna besuchen, willkommen fühlen. Nicht nur weiße Geschwister mit dem richtigen Pass. Daher lasst euch nicht entmutigen. Weil alle Geschwister, die nicht den richtigen Pass haben, die sind ja suspekt und werden von der Polizei direkt weg mitgenommen, ne? Passierschein A38, oder? Ich verstehe es nicht so. Nicht den richtigen Pass. Ja, da gehen bestimmt so viele. Ja, da gehen bestimmt so viele Transmuslime dahin und die aus Syrien geflohen sind. Und die ganzen Pass- die aus Thüringen geflohen sind, habe ich verstanden. Ja. Je mehr wir sind, desto besser. Unser Ziel ist es, unsere genderkritischen Freundinnen zu beobachten und von uns fernzuhalten. Okay, und deswegen geht ihr dahin, wo die demonstrieren, okay? Und provoziert. Das ist interessant, das finde ich gut, dass sich politische Bewegungen praktisch so eine Art Schlägertrupp oder so zulegen. Weißt du, die umgeben sich dann mit Leuten, die auch mal so ein bisschen gewaltbereit sind, um Gegner fernzuhalten und so. Das ist ein Weg, der führt auf jeden Fall wohin. Also geht noch besser. In eine Stadt in Thüringen. Und Deeskalation zu betreiben. Dahin gehen, wo sich die Leute drüber aufregen, dass Frauen unter Druck gesetzt werden und dann sagen, wir demonstrieren das da mal zur Deeskalation. Um ihnen nicht das zu geben, was sie wollen. Bilder als Ergebnis ihrer Provokation. Oh, die macht die Bilder, hat man die aber Angst. Die provozieren euch, ja. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, lest bitte weiter, wie ihr das tun könnt, in der Slide zu mitmachen und Unterstützung. Antifaschistischer Selbstschutz ist hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Ich habe Bilder davon. Unser Ziel ist es, die zu beobachten und zu deeskalieren. Ja, ja. Ich habe Bilder davon aktiv auf Twitter gesehen. Das war so ein Bauwagen, irgendwie, die Sauna. Okay. Und da standen so ein paar verlorene Gestalten außenrum. Okay. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot, auf jeden Fall. Jetzt geht es aber richtig bestimmt los. Das war auch bestimmt klimamäßig ganz toll, ne? Mit einigen Turfy-Freundinnen. Ihr findet es zu lustig, dass wir diese verrückte Idee, eine Sauna in den Bundestag zu bringen, durchziehen und wollt diesen Humor unterstützen. Humor führt zu Genozid, habe ich bei Marina Weißband gelernt. Klasse. Wir brauchen in der Tat etwas Unterstützung mit einigen Turfy-Freundinnen um die Ecke. Und einer öffentlichen Schwitzkammer voller intersexy Gender Sternchen CKs und Trannies. Wir brauchen ein paar helfende Hände. Wir brauchen Leute, die bereit sind, uns beim Monitoring der TERFs zu unterstützen und auf die Sicherheit aller zu achten. Vorzugsweise mit etwas Erfahrung in Deeskalation und Selbstverteidigung. Ne? Zwinker, zwinker, Selbstverteidigung. Ich höre die Stiefel der queeren Schutzabteilung schon auf dem Pflaster von Berlin. Darüber hinaus wären wir froh, wenn wir jederzeit 2-3 Leute hätten, die als Aware-Macht-Team vor Ort sind. Und ein paar helfende Hände sind auf jeden Fall immer gut. Denn es gibt immer etwas, bei dem Mensch Hilfe braucht. Wenn du uns bei einer dieser Aufgaben unterstützen möchtest oder eine innen Freundin kennst, die eher Lust drauf hätte, melde dich bitte bei uns, damit wir das koordinieren und euch briefen können. Helfende Hände sind hart, hart, hart. Oh yeah. Kannst du mal einen Umschnall die Lulu zumachen? Helfende Hände, ey. Meine Güte, auf was waren die denn, wo die diesen Text geschrieben haben? Und auf was waren die Leute, die den Text dann gedruckt haben? Man weiß es nicht. Hot, hot, hot. Mitzubringen, wenn du schwitzen willst. Ja, ganz viel gleich. Eine Maske. Keine Hundemasken, oder wie? Eine Maske. Keine Sorge, wir haben Ersatzmasken und werden getestet. Worauf? iPhone, nein. Keine Ahnung. Irgendwas, was sie da haben. Feminismus. Auf Cis, bitte, bitte einfach. Genau. Bringen Sie sind Cis. Sind Sie wirklich eine Alliierte? Genau, wir testen sie jetzt. Drauf, können Sie bitte mal diesen Test von der EU machen über genderkritische Sprache? Kannst du aber die... Sie sich einfach, als würde Ihr Name vor jeder Frage. Ja, genau. Du kannst die Leute nicht ablehnen, weil sie keine Frauen sind, aber du kannst sie ablehnen, wenn sie nicht die richtige Meinung haben wie ihr. Ne? Das ist die Welt, in der ihr leben wollt. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Bitte bringe einen Regenschirm mit. Ich dachte, ich bin in der fucking Sauna. Na, da steht ja schon, wenn es regnet oder unerwünschte Kameras auftauchen. Also, ja, letzteres. Okay. Sind Regenschirme sehr nützlich. Ach so. Wenn ihr schwitzt, müsst ihr hydriert bleiben. Okay. Unerwünschte Kameras. Kommt da das Kamerateam von Pornhub vorbei oder was? Die bösen Turfs. Preuß, die bösen Turfs machen vielleicht Fotos. Ja, oder die Polizei vom Bundestag. Wenn die sich aufregen und drauf losschlagen, dann machen die Turfs vielleicht Fotos. Und das muss natürlich vermieden werden. Da gibt es keine Reihe. Smurfs gegen Turfs. Oh Gott. Menschen, die mit uns Zeit in oder außerhalb der Sauna am Bundestag verbringen, sind hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Schwitzen bis zur Selbstbestimmung. Hot, hot. Schwitzen bis zur Selbstbestimmung. So, bitte scroll mal runter, damit das Bild mal ins Bild kommt, ja, bei dem Artikel, weil dann sehen die Zuschauer gleich mal den Unterschied zwischen mir und dir. Ne? Du hattest Frau Welches Schulze, Bild? Ich hatte Frau Carano. Das Bild hier. Ja? Okay. So. Ja, könnt ihr euch nochmal überlegen, wer euer Lieblingsaffe ist. Ja? Boy. Den habe ich aus Gamergate 10 Jahre Gründen mitgemacht, weil es gibt mal wieder eine lustige Duplizität der Ereignisse. Die Calgary Fan Expo ist uns allen noch bekannt. Das ist, also zumindest den Gamergate-Veteranen unter uns. Dort gab es mal einen ziemlich skandalösen Vorfall, als die Honey Badgers waren, das glaube ich, waren da, ne? Und die haben da. Ja, so halb, ne? Also angemeldet also, hat das, glaube ich, eine von denen und die anderen genau. Sind dann irgendwie mitgekommen. Und diesen Stand von ihr, den haben sie dann irgendwie gesperrt und den also einen lebenslangen Ban für alle von dieser Organisationsfirma da veranstalteten Veranstaltungen irgendwie gegeben, aus fadenscheinigen Gründen, und die sind dann gerichtlich dagegen vorgegangen und haben leider verloren, ja. Und jetzt haben wir wieder die Calgary Expo. Interessant, diesmal ist Gina Carano eingeladen, weiß nicht, wer da geschlafen hat bei denen in der Woken-Abteilung, dass man die überhaupt eingeladen hat, weil das hätte man sich ja denken können, dass das Ärger gibt, und wie das vorauszusagen war, kamen dann auch wie bei Bayer Leverkusen hier auch irgendwelche Leute um die Ecke und haben sich angegriffen gefühlt und haben nämlich auch eine Petition gestartet und da drin Gründe angegeben, warum Gina Carano nicht auf dieser Expo auftreten soll. Gina Carano, falls den jemand nicht kennt, ist übrigens hier Schauspielerin aus The Mandalorian, Star Wars etc. Und ich glaube Wrestlerin war sie auch mal, ne? Oder sowas. Ja, das ist UFC, glaube ich, ne? Okay. Also, sie hat die Effizienz von Covid-Vakzinen in Frage gestellt. Ist ja schon mal ein super Grund, jemanden komplett zu canceln. Der hat da nichts zu suchen auf der Comic-Expo. Am Ende redet der da auch über Impfstoffe. Die ist ja auch Expertin für Impfstoffe, als Frau, die sich früher geprügelt hat. Das ist wahrscheinlich eigentlich schon eine wichtige Unterscheidung, dass sie keine Wrestlerin ist, weil das ist ja mehr oder weniger Show. Ne? Also die jetzt richtig. Okay, sie ist eine richtige, so eine Kampfsport. Okay. Mhm. MMA. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ich wusste das nicht genau, deswegen habe ich gefragt. Okay. Sie hat die beiden Regierungen für die Tode von geimpften Personen verantwortlich gemacht. Oh jo. Das weiß ich sogar gar nicht, ob sich das stimmt. Das habe ich noch nie gehört. Also kann sein, dass es stimmt, aber den Vorwurf habe ich zumindest noch nicht gehört, dass es vorgeworfen wurde. Und wenn, finde ich, fällt das auch, solange das nicht groß und transparent aufgeklärt worden ist, fällt das unter eine Meinungsäußerung für mich. In Amerika schon mal sowieso. Ja, sollte okay sein. Ja, ich meine, kann man sich ja drüber aufregen, aber ich meine, dann geh halt nicht hin zu der, wenn sie da auftritt. Dann geh halt nicht zu ihrem Auftritt. Dann wird es sicherlich ein anderes Programm geben. Sie hat die 5 magischen Worte auf Twitter geschrieben. Jeff Epstein didn't kill himself. Das ist Grund 3. Okay, wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Radikale Verschwörungstheorien. Darf man nicht, ne? Und jetzt kommt der verdammenswürdigste Grund von allen, als sie aufgefordert wurde, Pronomen in ihrer Twitter-Bio aufzunehmen, hat sie Beep, Bob, Beep mit aufgenommen. Ja? Und dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ja? Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist immer noch ungeahndet. Wo bist du, UNO? Wo bist du, Weltgerichtshof? Ich kann ja auch nicht alles durchgehen lassen. Ne? Ja. Und dann sagt sie, ja, und fünfter Punkt, und dann hat sie getweetet, ihr seid alle irgendwie mad, weil ich keine Pronomen in der Bio haben will. Und monatelang seid ihr mir auf den Sack gegangen deswegen, und dann habe ich diese drei sehr kontroversen Worte da in meine Bio reingetan. Beep, boop, boop. Und ich habe überhaupt nichts gegen Transmenschen. Und sie brauchen einfach Transmenschen, das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. They need to find less abusive representation. Also sie sollten weniger aggressive Repräsentationsfiguren finden. Ja. Und dann ja, noch hat sie noch eine böse Bemerkung gemacht zu Pedro Pascal, der ihr extra erklärt hat, wie das mit den Pronomen, wie wichtig das ist und so. Und dann hat sie trotzdem gesagt, nee, mache ich nicht. Ja? Ja, genau, das haben ja auch viele Leute verglichen eigentlich, weil, also was ich ja eigentlich kannte von ihr, wo sich viele drüber aufgeregt hatten, was ich auch so ein bisschen, ja, nicht so gut fand, war ja dieses Ding von wegen, dass sie ja so einen Vergleich irgendwie gemacht hat von wegen Covid und damals in Deutschland hier Nazi-Kram und so, dass die Leute kommt da jetzt auch nicht... gleich als achso, letztes. Ja, weil das hat Leute aufgeregt und ich meine, klar, bei solchen Sachen, da kann man das halt irgendwie erwarten, ist aus meiner Sicht halt auch kein Grund. Ich meine, die Frau ist halt auch irgendwie, ja, eine Schauspielerin und so. Also ich meine, dann soll sie halt irgendwie solche Ansichten haben, das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Na, und, also ich finde das, was und, sie... Und die Leute haben das halt verglichen, nur noch mal kurz mit zum Pedro Pascal, weil der hat nämlich mal eben irgendwie die ganzen Republikaner, Trump-Wähler alle mit den Südstaaten und Ku Klux Klan und solchen Sachen irgendwie verglichen und Nazis. Also der hat noch viel heftiger ins Klo gegriffen. Aber da das ja auf einer anderen politischen Ebene ist, die erwünscht ist, riecht das halt keinen auf. Ne? Also das ist halt die heftige Doppelmoral dabei. Und Sie haben hier das wörtliche Zitat zu dieser Geschichte mit den... Ich versuche das mal so gut zu paraphrasieren, wie ich kann, weil ich finde, da wird wieder mal interpretiert, und sie hat was, glaube ich, was ganz anderes, also aus meiner Sicht gemeint. Also sie sagt, ich sage mal auf Englisch und versuche es dann zu paraphrasieren, damit sie hier ein Bild machen kann. Jews were beaten in the streets, not by Nazi soldiers, but by their neighbors, even by children. Because history is edited, most people don't realize that to get to the point where Nazi soldiers could easily round up thousands of Jews, the government first made their own neighbors hate them simply for being Jews. How is that any different from hating someone for their political views? Und was sie hier, sie vergleicht das nicht, sondern sie nimmt diesen Anlass und sagt, das ist nicht so passiert, dass da gleich irgendwie organisiert das Militär raus ist oder so, sondern man hat den Menschen beigebracht, diese Menschen zu hassen. Und dann hatte man den Boden bereitet, um halt auch organisiert gegen diese Menschen vorzugehen. Und das finde ich einen absolut legitimen Schluss. Ja? Zu sagen, dann den letzten Satz finde ich unglücklich. How is that any different from hating someone for their political views? Das finde ich auch, den hätte ich nicht gesagt. Ja, finde ich schon anders. Aber bis dahin finde ich das absolut richtig, diese Geschichte zu erzählen und zu sagen, es fängt eben nicht so an. Weil das, du darfst deine Meinung doch frei sagen. Ja, so fängt es halt nicht an. Ja, genau. Die hat ja auch im Endeffekt solche Erfahrungen halt gemacht. Na, also das muss ja schon ziemlich heftig gewesen sein. Also sie hat zumindest erzählt, dass sie da irgendwie in so einen Videocall mit 40 Leuten irgendwie holen wollten, die ihr dann erzählen, wie schlimm sie ist, um sich dann zu läutern von Disney aus halt, ne? Und nach dieser Bebop-Boop-Geschichte. Und ja, also und das ist ja auch wieder ein Beispiel für, die ist dann halt aufgestanden und hat sich das nicht gefallen lassen. Ne? Also das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich genau die Reaktionen, die man erwartet und die auch diese ganzen Sofa-Antifaschisten, wo die sich ja sehen, ne? Mit diesem Ding, dass wenn du versuchst, dich unter Druck zu setzen und du weißt aber, dass es nicht falsch ist, was du tust Und du weißt ja, was in deinem Kopf wirklich vorgeht, dass du da niemanden hast oder so. Und dann stehst du halt auf für diese Geschichten. Und du musst ja nicht für Disney arbeiten, ne? Und jetzt machst du ja mit Daily Wire, da glaube ich, irgendwelche Filme oder so. Und ich weiß noch nicht, ob die überhaupt noch arbeiten muss mit dem Kram, den sie da schon verdient hat oder so. Okay, der Bingo sagt, das hat jemand anders geschrieben und sie hat das geteilt. Okay. Okay. Das ist ja Das kann auch noch sein, mal ja. Weiß ich nicht mehr weniger. Ich genau. meine, ja. Nicht. Was ich schön finde, ist, der Artikel schließt hier mit einem aktuellen Tweet von ihr oder einer aktuellen Nachricht von ihr. Der Carl Weathers ist ja gestorben. Hier Apollo Creed damals in den Rocky-Filmen und dann auch in Mandalorian einer der wichtigen Nebenrollen, sag ich mal. Und sie sagt halt, ja, der hat mich direkt angerufen, als Disney mich rausgeworfen hat. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht. Und ich rufe mich später an. Und dann haben wir später gesprochen. Und er war super nett und hat mir Mut gemacht und wollte mich nicht aufgeben. Er hat mir gesagt, dass er mich nicht wegwirft, dass er alles tun wird, um irgendwie meine Hoffnung am Leben zu halten. Und obwohl die Hoffnung halt ziemlich wenig war in dem Szenario, und hat mir gezeigt, dass er für mich da ist und so war er halt. Das sind Dinge, über die sich Gina Carano Gedanken macht und nicht eben, ja, irgendein blöder Cancel-Scheiß. Böhmermann Satirekonzept in Gefahr? Nein. Ja, jein, das ist noch nicht ganz entschieden, aber es ist schon mal, sind schon mal mehrere Entscheidungen gefallen, die eben eher gegen ihn ausgefallen sind. Und da ging es jetzt um dieses Plakat, das er gemacht hat. Ja, so eine Anspielung an an diese RAF-Vergleiche mit den FFF-Kids. Und da war unter anderem der Stefan Aust drauf, beziehungsweise das war nicht der Stefan Aust, sondern ein Schauspieler aus einem Film, der dann später über die RAF gemacht wurde. Und der Aust hat jetzt dagegen geklagt, dass das nicht wahrheitsgemäß ist und dementsprechend irgendwie nicht veröffentlicht werden dürfte oder so ungefähr. Ja, und hat da jetzt auch zweimal recht gekriegt, weil die Juristen bzw. die Gerichte gesagt haben, also man muss schon irgendwie die Wahrheit auch, also es muss schon einen wahren Gehalt haben, wenn die Satire sich da auf was bezieht. Und das ist zwar hier in dem Fall nur ein Bild und man kann das auch sicher rechtlich nochmal anders sehen, der Artikel ist ziemlich lang. Aber fand ich ganz interessant, dass irgendwie, ja, die Satire sich auch nicht immer damit rausreden kann, dass sie mit der Wahrheit machen können, was sie wollen. Ja. Also gab es ja mal dieses Beispiel auch von dem Varoufakis, wird hier am Anfang erzählt, dass sie ein Foto hatten von ihm, wie er einen Mittelfinger in die Kamera zeigt. Dann wurde behauptet, er wäre das nicht gewesen. Dann haben sie gezeigt, wie sie das gemacht haben, dass er das nicht gewesen ist und wie sie das verändert haben. Und am Ende haben sie dann gesagt, ach, übrigens, hat das dann doch gemacht oder so. Ja, also das Foto war dann doch echt oder so. Ja, und dieses Spiel mit der Wahrheit, das steht da im Prinzip so ein bisschen auf der Ja, Kippe, und das weil. ist halt auch das Satire-Konzept in diesem Fall, dass man halt irgendwie immer sagt, ja, ich mache ja nur Spaß, aber ich will auch, dass ihr es ernst nimmt, ne? Also, was Ja, ich hier euch erzähle. Und ist dann immer auch schwer, dann ernst zu entsprechend nehmen, wenn der es nicht ehrlich ist. Ne? Fischbiologin mal schön auf die Nerven geht, aber wenn sich dann irgendwer beschwert, dann ist es ja nur Satire gewesen, dass ich Fischbio oder Fischelektrikerin gesagt habe. Und hahaha und so weiter und so fort, ja. Ja. Wobei ich aber diesen konkreten Einzelfall, ich glaube, da muss man doch ein paar Semester Jura irgendwie für studieren oder keine Ahnung, Ja, wie sagt der irgendwie Artikel, das nicht lange, gefressen ne? haben, dass in Deutschland schon die Gerichte immer recht haben, weil ich verstehe es nicht. Also diesen konkreten Fall jetzt verstehe ich überhaupt nicht. Erstmal verstehe ich nicht, warum der Aust sich darüber aufregt, dann verstehe ich nicht, warum irgendein Gericht dann irgendwie sagt, dass das jetzt in Ordnung ist, weil die anderen Sachen, die wir da irgendwie sehen, ist irgendwie so ein Pferd oder so auf dem Bild oder irgendwas. Und das ist dann aber irgendwie wieder, Na gut, er hat geklagt, der ja, andere hat nicht geklagt, ne? Das ist natürlich auch nochmal ein ja, das Unterschied. mag sein, Ne? aber also, ich verstehe es nicht. Und auch, also, klagt er jetzt auf sein Recht darauf, mit dem richtigen Bild auf diesem Plakat da irgendwie zu erscheinen, was ja jetzt keine positive Assoziation irgendwie geht. Also, ich verstehe es nicht. Aber gut. Das Konzept, ja, das Konzept ist aber schon wichtig und auch, dass die Legal Genau. Tribune das erfasst hat, weil das ist nämlich aus meiner Sicht eine absolute Frechheit, immer dieses ewige, ja, ist nicht so gemeint, aber nehmt es ernst. Das ist Journalismus, was ich hier mache, aber wenn ihr mich kritisiert, ist es Satire und so weiter und so fort. Ne? Also nehmt bitte alles ernst, was ich hier tue für meine politischen Ziele, aber kritisiert mich nicht, weil das ist Satire und Satire darf das und das müsst ihr einfach mal aushalten. Ha, ha, ha, Witz, Witz, Witz. Na, also Ja, das so geht ja auch schön. absolut nicht. Und ja, aber inwiefern sich das jetzt zu diesem konkreten Fall überhaupt überträgt, habe ich auch nicht herausfinden können. Wobei ich, wie du schon sagst, sind ziemlich lange Artikel. Ich habe es auch nur so bis zur Hälfte geschafft. Ja, vor allem ganz am Aber Ende kommt dann nochmal irgendwie so richtig die Gegenargumentation, die ist auch nicht ohne, sagen wir vor mal allen so. Dingen Ich kommt habe es ganz am selber Ende nochmal eine gelesen, Zusammenfassung, wo die wahrscheinlich selber aber. gemerkt haben, dass sie einen ganz schön langen Artikel geschrieben haben. Absolut. Aber aus der Zusammenfassung habe ich es auch nicht rauslesen können, was jetzt genau das Problem ist. Also, Ja, der ja. war jetzt gehalten, ne? Das ist das Problem. Und das ist ja ein konzeptionelles Problem dann für Böhmermann. So gesehen ist natürlich von einem kleinen Fall, gibt es dann eventuell große Konsequenzen, aber das kommt ja nun mal vor, ne? Das finde ich ungewöhnlich unbedingt. Und da gibt es ja auch noch die Fußnote, dass jemand aus seinem Team auch offensichtlich an dieser Korrektivinszenierung beteiligt war. Und sein Team war an Ibiza beteiligt und all diese Sachen, Ja. ne? Nee, Also die da waren ja in Ibiza häufen gar sich. nicht beteiligt. Das ist ja der Ja, Witz. nee, nicht beteiligt, er hat es durchgestochen, so rum war es, genau. Er hat es durchgestochen, weil er davon wusste, so rum. Stimmt, Chris. Ja. Also, dass er in diesem Sumpf mit drin hängt, in diesem, ich nenne ihn mal den Sumpf der politischen Schönheit. Ja. Peng, der Ja, Sumpf der politischen Schönheit. sehr zutreffender Titel, würde ich sagen. Also das ist ja vollkommen klar. Und dieser Sumpf müsste eigentlich in einem vernünftigen Rechtsstaat irgendwann auch mal trockengelegt werden. Vaterlandsliebe, finde ich, steht jetzt das Bild. Das ist das Bild, weswegen der Unternehmer da jetzt eine Strafe wo zahlen muss oder was, ne? Oder Ärger bekommen hat auf jeden Fall. Wir verklagen ihn. Ja, das ist nicht nett, aber es ist politische Satire, ne? Weiß ich jetzt nicht. Er hat das an der Straße aufgehängt. Ob es jetzt ins Internet stellt oder an der Straße hängt, ich sehe da nicht den großen Unterschied. Ne? Weiß nicht. Also, ich finde nicht, dass das verboten gehört. Und er hat es auf seinem Privatgrundstück aufgestellt, Das also auch nicht noch, in der ja. Öffentlichkeit eigentlich. Ja, gut, sichtbar, aber mir dann auch nicht. Ja, und außerdem, da steht ja auch ein Text drauf. Also es hat ja auch einen, wie sagt man immer, inhaltlichen Zusammenhang oder so. Also eigentlich sollte das ja rechtens sein. Eigentlich sollte das ja eine Meinungsäußerung sein. Und das Bild von Ricarda Lang, ich meine, kann man sich darüber streiten, ob das unbedingt sein muss oder ob man sich damit nicht Ja. angriffbar macht oder so. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass das ist ein totales Unding und das muss verboten werden oder es darf nicht erlaubt sein oder so. Also, Das ich ist dann finde eigentlich ein schon, bisschen dass das wenig im Rahmen ein Verbot. Ja, geht mir auch so. des Zulässigen eigentlich sein sollte. Ja, aber sie möchten Genauso ja das gerne. zweite Beispiel. Das zweite Beispiel ist sogar noch viel, viel harmloser. Also, hier haben wir ein Zitat, was Habeck ja gebracht hat. Unternehmen gehen nicht insolvent, sondern hören nur auf zu produzieren. Also, das ist zwar nicht wörtlich, er hat das ja irgendwie, aber. Diese Kernaussage ist ja ein wörtliches Zitat von ihm. Geht nicht insolvent, sondern hört auf zu arbeiten oder irgendwie so. Oder zu produzieren. Ja, richtig. Die Frage, ob er bis 3 zählen kann, das ist natürlich jede Erfrage. Aber, pff, ja, und? Das ist nur eine Frage halt. Ja, aber was ist daran schlimm? Was ist daran schlimm, dass sich jemand fragt, kann er überhaupt bis drei zählen? Ja, weiß ich auch nicht. Es ist jetzt auch noch nicht entschieden, oder was, ne? Oder? Ich hatte nur Keine den Ahnung, das haben irgendwie Zusatzartikel zwei hier. verschiedene Leute eingereicht und deswegen habe ich es mir jetzt gar nicht mehr durchgelesen komplett. Deswegen habe ich mir auch nur die Bilder angeguckt. Ich hatte nur den von Cicero, der war irgendwie, Ja, das ist doch der von Cicero. das war eigentlich ein Bezahlartikel bei mir. Ich konnte mir den nicht anzeigen. Ja, wenn du es ins Nicht Archive packst, dann ganz. geht's meistens. Musst du dir dein Archive mal anschauen, dann siehst du auch, Ja, dann siehst du auch, dass man es okay. da aufrufen kann. Autsch. Ja, Gerichtsverhängt Lichtschranke-Geldstrafe, ja, Geldstrafe, okay. Also kann ja. er die nicht mehr aufhängen. 6.000 Euro immerhin. Ja, finde ich wirklich unangemessen, ne? 40-Tagessätze. Legt der Einspruch ein. Öffentlich Ja, verhandelt, okay. Für ach, Herr mit 21. Herrn März, Steinhöfe okay. würde ich sagen, Kommt ne? Der hat noch. aus Ah, diesem ja. Fonds. Stimmt, von dem kam das auch. Ich weiß nicht, ob das von dem kam, aber mit dem würde ich mal fragen, deswegen, weil der hat doch eigentlich diesen Meinungsfreiheitsfonds und ich weiß nicht, ob ihm das zu weit geht, aber ich würde eigentlich sagen, eher nicht. Also. Ich habe was von dem gelesen, aber ich weiß tatsächlich nicht genau, ob es wirklich Okay. zu dem Fall war. Deswegen sage ich das jetzt mal lieber Ja, nicht. Aufregung nach Hanau. Die grünen kritischen Ja, Plakate haben ja. an anderen Gegenden Deutschlands für Aufregung gesorgt, zum Beispiel im hessischen Hanau. Dort hingen dieselben Motive am Zaun eines Industrieparks und eines Einkaufszentrums, das Kommunalpolitiker zu einer parteiübergreifenden empörten Pressemitteilung veranlasste. Doch die hessische Strafjustiz ließen die Plakate offenbar kalt. Wie ja, sie jede Strafjustiz kalt lassen sollen. Shop kaufen die Dinger oder was? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, da gibt es einfach jemanden, der sowas produzieren kann, der unternehmerisch vernetzt ist und gesagt hat, hier, ich druck euch eins, wenn ihr eins wollt. Ja, mir sind diese Karikaturen aber schon ein paar Mal aufgefallen. Also das hier geht ja noch, das ist ja nicht so karikaturartig. Das ja auch nicht eigentlich. Vielleicht ist doch jemand anders. Aber ein schönes Foto von Ricarda Lang haben sie reingepackt. Das ist, glaube ich, Le Tigre, oder? Ist das Blue Steel? Ich weiß es nicht genau. Ja, ist das könnte auch Blue Steel sein. Duckface, ne? Ist das? Nee, aber das ist doch original, wie Ben Stiller guckt, wenn er Le Tigre macht. Diesen Mund so schürzen und die Augen ein bisschen ernst. So. Ich hab's vor Augen, wenn ich dran denke. Was ist das hier? Ein All-You-Can-Eat-Buffet für Ameisen? Ach, da nimm dich zusammen. Oh nein, Shoyoka. Jetzt ist es auch hier ständig. Gamergate 2.0. Immer wenn ich mein YouTube aufmache. Shoyoka, Shoyoka, Shoyoka. Ja, allerdings. Shoyoka ja. Dies, Shoyoka jenes, Kuchen-TV das. Ja, das Anwalt Lustige ist ja, dass sie uns ja hier wieder vor die Füße werfen mit ihrem Gamergate-Bezug. Das würden wir ja gar nicht drüber reden. Auch schon das letzte Mal, als wir darüber geredet haben. Die haben ja eigentlich nur diesen Amadeo Antonio-Artikel nochmal genommen und den in noch dümmer bei Netzpolitik veröffentlicht unter Pseudonym. Also Sophie Müller hier ist ein Pseudonym. Das war die selber, ne? Die Shoyoka. Nee, ich glaube, das wird wahrscheinlich diese Freiraumrehe gewesen sein, aber das ist natürlich nur Vermutung. Oder es war der Typ von Amadeo Antonio direkt. Nee, ich meine, in den Kommentaren steht irgendwas davon, dass er am Anfang nicht Sophie Müller stand, sondern ein anderer Name irgendwie. Und das wird dann aber nicht genau gesagt. Also, ja. Ich habe ein bisschen durchgelesen in den Kommentaren, die Leute sind alle aber Pia alle anderer Meinung. Aber Pia ist doch, glaube ich, alle. Die Shoyoka, oder? Pia Scholz, ja. Ja, genau. Also, aber ist denn, der ist doch schon obsolet, der Eintrag eigentlich. Also die erste Schlappe hat sie ja schon eingesteckt. Mhm. Auf Twitch ist dieser Kuchen-TV. Ja, ist ja auch alles so. Ich meine, wir müssen das auch im Teil nicht mehr durchgehen, obwohl das ja eigentlich genau unser Ding ist. Na, also. Also ich finde schon, es ist sehr schön, also Shoyoka ist schon die Zoe Quinn in dem Spiel. Also wenn man, wenn man Gamergate vergleichen will, macht sie ziemlich genau den gleichen Dings. Ich musste ausziehen, Hilfe, Hilfe, ich werde öffentlich irgendwo gesehen, Hilfe, Hilfe. Das ist nur, weil ich eine Frau bin, Hilfe, Hilfe. Also sie bemüht sich schon, so eine deutsche literarisch wehr zu werden. Ja, also, das ist das Geschäftsmodell und das spielt sie ganz erst rein. Ne? Also sie sperrt dann Leute, die eigentlich mit ihr diskutieren müssten und stört dann so den Beef, oder das heißt. Ne? Mischt darin rum und alle regen sich immer mehr auf und dann mischen sich ja der Witz ein, war ja, dass also KuchenTV in seinem Video halt gemeint hat, ja, und dann kommt sie, also als er sich auf dieses hier reagiert hat und da hat er irgendwie gemeint, so, ja, und dann kommt sie mit Gamergate, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Und dann sagt er so, ja, Gamergate, das war ja, als da wirklich Leute, die Frauen belästigt haben und beleidigt haben und so. Damn, cool. Ja, nee, ja, eben nicht, weil, also, das ist ja die Scheiße, weil damals hat er das ja vernünftig erzählt, als diese Sache hier mit diesem furchtbaren, was war das, auch irgendwie Steuerung F oder irgend so ein Ding, mit Christian Huberts. Aber da hat Christian Huberts scheinbar denen dann hinterher irgendwie allen gesagt, Space Frogs und ihm, dass sie da auf dem Holzweg sind und dass sie da Quatsch erzählt haben. Und die haben das alle dem geglaubt. Weil der ja ein vernünftiger irgendwie Spieleforscher ist. Und die ja gedacht haben, dass der da irgendwie Ahnung von hat, was er sabbelt. Und nicht wussten, dass das ja einer von der ersten Stunde ist. Anti-Gamergate-Idiot. Ja, der Vergleich, wenn man den so, also immerhin riecht er schon mal zum Denken an, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ne? Wenn das damals auch so gewesen sein soll wie heute, dann, und heute weiß man ja Bescheid sozusagen, dass es eben nicht so ist, wie behauptet wird. Ja, das wissen die Leute ja immer noch nicht. Zumindest seht das Zweifel, würde ich sagen. Das wissen die Leute ja nicht. Das ist ja gerade der Witz. Das, was Mars gerade gesagt hat, das ist wahr. Also dieser Vergleich ist deswegen wahr, weil diese Leute sich genauso verhalten wie die Anti-Leute von damals, die den ganzen Ball ins Rollen gebracht haben. Aber nicht, weil sich die Kuchens verhalten wie die Gamergater von damals. Mhm. Das nicht. Das ist ja gerade der Witz. Findest du nicht? Also ich finde doch, damals war doch auch genug Gegenrede, weil es eben auch inhaltlich zu dünn war. Und so ist es doch weiterhin. Oder Ja, ist es heute auch bei Gegenrede, der. aber ja nicht das, was Sie hier behaupten. Ja, das hat es ja Und auch sowieso die nicht ganzen gegeben. Sprüche, ne? Doxing Wieder. und Ja. jetzt gibt es auch noch Flaming, Boxing. okay. Was ist Und Flaming? Ulius Jui, natürlich werden wir das bestehende Gamergate-Narrativ irgendwann noch ändern können. Und dann gibt es auf jedem Platz der Freiheit, in jeder Stadt in Deutschland ein Weltraumaffendenkmal. Das ist unsere Mission. Ja, sonst könnten wir auch aufhören. Ja. Und die kauen ja einfach den Scheißdreck wieder, den sie Das von ist anderen Leuten kein gehört Hass, das haben. ist Kritik. Ja, guck mal, wo habe ich das denn schon gehört? Anita Ja. Sarkeesian, anyone? Ja, die Behauptung, dass sich die männlichen YouTube-Nutzer zusammengeschlossen hätten, die ist natürlich schon ein bisschen over the top, ne? Alter, wenn Klingt man auch dieser Shoyoka Frauenverkehr. länger als 2 Minuten zuhört, da kriegt doch eine Frau auch einen Föhn von. Entschuldigung. Ja. Dieses die Ja, ganze Zeit viele jedenfalls. Cis-Menschen, bla und das und bla und Rechte und Cis-Menschen und Ja, eben. die Die hat ja kotzt wohl das auch ja auch mal Beef wieder aus, was mit die Leute ihr da anderen reingesteckt Frauen, haben. ja, naja, die sie halt auch wie in die ernst. rechte Ecke steckt. Einfach, die hat ja zum Beispiel, wir haben doch hier diese eine Dame gehabt. Maxaline hier von Ja, dem. genau, diese eine nicht anti, aber feminismuskritische Streamerin und die hat sie ja wohl so weit bearbeitet, dass die sich von YouTube erstmal zurückgezogen hat irgendwie und so. Also Ja, und die wandert jetzt wirklich aus. Und wurde bespuckt von Leuten im Real Life, Weißt also du, laut ihrer Wikipedia sagt Aussage. immer noch, Zoe Quinn is an American Video Game Developer. Das ist echt lustig, wie man American Video Game Developer sein kann, ohne jemals außer dem einen. Also vielleicht kann man das wegen dem einen dann sagen, ich habe damals dieses kostenlose Spiel, das man in 10 Minuten mit einem Baukasten zusammenstricken kann, veröffentlicht, zählt das. Bin ich jetzt ins Spiel, bin ich, ne? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Oh Naja, Gott. gut, ich meine, wir sind ja auch Podcaster. Ja, aber wir schreiben das ja nun auch nicht auf unsere Visitenkarten oder so. Ja. Ja, stimmt, wir würden nicht behaupten, dass es unser Job ist, ja. Schön, dass ihr nochmal die dreckigen Witze hier Und auflistet. wir Das ist würden auch super. nie behaupten, wir sind irgendwelche Profis oder so. Oder wir sind Podcaster. Sondern wir sagen, wir machen so einen Podcast, Ich wo wir bin über wohl ein Politik sprechen. Profi. Hört mal die Oh. Effekte. Oh. Geld durch Hass. Ja, natürlich verdienen die Jungs daran Geld, aber ich meine, ja. Ja, das hat Das. der Kuchen auch gemeint, dass sie ihn sogar angefragt haben, wie viel er denn damit verdient hätte. Das wollten sie genau wissen von ihm. Damit sie in ihren Artikel reinschreiben können, ja, er hat uns gesagt, ich verdiene so und so viel Geld und das ist ja die Taktik und tralala und blablabla. Natürlich nur wieder Sachen, die das Cis bestätigen, ist was sie eben meinen. Sparta. Verdammt nochmal, French Taunter. Das wäre ein guter Weltraumaffentitel gewesen. Ja, Cis ist Sparta. und sie wollten ihn auch sperren und er war vorübergehend gesperrt und tralala. Weil das bezeichnet natürlich, das bestätigt natürlich auch so viel, ne? Wie geil. Wie lässt sich ein zweites Gamergate vermeiden? Hm. Es würde helfen, wenn die Plattform bei derartigen Kampagnen ihre eigenen Richtlinien strenger umsetzen und in Klammern Ja. zensieren würden. Das hat bei YouTube, bei Gamergate voll gut geholfen. Ja. Zensieren ist auf jeden Fall die Lehre, die man aus Gamergate. Diskussionen darüber zensieren und zwar auf allen Kanälen. Gute Idee. Viel Spaß. Ja, auch da wieder, ne? Also, der Zusammenhang ist halt nicht der, den Sie glauben, aber es passt wie die Faust aufs Auge. Aber nur, weil Sie sich genauso verhalten wie die Anti-Leute von früher. Hier steht es ja nochmal. Sophie Müller ist pseudonym, die Autorin ist Twitch-Streamerin und beschäftigt sich mit Computerspielen. Der tatsächliche Name ist der Redaktion bekannt. Ach, das könnte dann gut Freiraumreh sein. Ja. Das wäre natürlich noch lustiger. Wenn man sich da, das wäre auch Gamergate, ne? Dass man sich gegenseitig, dass sich das Lee Alexander Cover läuft für Brianna Wu Ja, und diese oder. Freiraumreihe hat es ja quasi zugegeben, dass sie eine Freundin von dem Autor von hier von dem, was ist der Prinz oder so? Von dem Good Gaming-Typen, der das Ding bei Amadeo Antonio geschrieben hat. Das hat sie ja gesagt in ihrem einen Stream, dass die irgendwie befreundet sind. Umso entschiedener sollte YouTube so als Streamer klar gegen die Richtlinie verstoßen. Diesen die Möglichkeit entziehen, mit ihren Videos Geld zu verdienen. Ja. Das hat ja bei Kuchen Das voll ist immer so. Ich geklappt. meine, er hat das auch schon. Er hat doch schon jetzt einen Monat ausgesetzt oder so. Musste sich vor dem Gericht durchsetzen gegen die Arschlöcher. Ja, und hat doch auch sicher auch Einbußen gehabt. Ja, sie nicht. Naja, könnte ja sein, dass er, ich meine, wenn seine Anwälte da eine Chance sehen, warum sollte er nicht eine Schadensersatzklage hinterher schieben? Ne? Rufschädigung etc. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Mhm. Tja. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich ihm dazu wirklich raten würde. Nee, nee, würde ich auch nicht tun, aber würde, wäre Win-Win für ihn. Ne? Er könnte weiter Content machen. Und wenn er gewinnt, würde er halt nochmal Geld kriegen. Hm? Ja, was ich halt auch ganz interessant fand an der Sache, ich habe mir gerade heute noch vor dem Stream, habe ich ja noch so ein Ding angeschaut von Tobias Huch, wo er sich so einen ganz grottigen Artikel von den Anwälten von Shoyoka irgendwie durchgelesen hat und die ganze Zeit nicht fassen konnte, dass das ein Anwalt geschrieben hat. Ja, das also, hatte der Neophyt eben schon im Text, im Chat gesagt. Ja, das war total krass. Und ich hatte nämlich bei dem Huch schon mal so ein Video gesehen, wo er sich gefragt hat, also die Frage, die er sich dargestellt hat, war, warum macht die das immer noch? Warum geht die immer noch weiter? Warum sagt ihr in ihrem Umfeld keiner, dass sie das bleiben lassen soll? Und da habe ich drunter geschrieben in den Kommentaren, ich weiß natürlich nicht, ob ihr die liest, habe ich drunter geschrieben, weil die in so einer Berliner Blase sitzt, wo es halt irgendwelche Anwälte und so gibt, die ihr halt von früh bis spät sagen, du bist unsere feministische Heldin, du musst das weiter durchziehen und so weiter. Und da fand ich das sehr lustig, weil ich habe nämlich da auch reingeschrieben, dass es für die auch ein Long Game sein kann, na, da kommt mein Aluhut dann durch, dass man daraus so eine Art Präzedenzfall macht, so nach dem Motto, ja, unsere Justiz hat versagt, weil diese hassenden Hasser und sie wurden nicht in ihre Schranken gewiesen, ne, diese Scheiße, was sie ja hier auch halt aufbauen. Und was mich halt erinnert hat an diese Geschichte damals mit der Künast, ne, wo sie ja auch gescheitert ist vor Gericht, weil dieses Zitat ja von ihr stammte. Das steht ja in der, also es war ja so, dass sie irgendwie, als sie vor etlichen Jahren da irgendwie, wann war das, in den 80ern, 90ern oder so, als sie Abgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin war, da ging's ja, wurde ja irgendwie den Grünen vorgeworfen, diese Geschichte mit der Pädophilie. Und sie hat ja dann irgendwie einen Zwischenruf gemacht, der protokolliert wurde, von wegen, aber nur, wenn es einvernehmlich ist oder wenn keine Gewalt im Spiel ist oder irgendwie so. Und das hat ja jemand dann irgendwie zitiert. Und daraufhin haben dann irgendwelche Dritten darunter geschrieben, sie wäre eine Drecks- und geisteskrank und so. Und das waren ja die Sachen, die dann irgendwie vor Gericht gelandet sind. Und wo immer dieser Kontext komplett weggelassen wurde. Es wurde immer nur gesagt, ja, das ist so schlimm, die haben die da als Drecks bezeichnet und gesagt, das wäre geisteskrank und so, das kann nicht sein, Meinungsfreiheit, Hass, Hass, Hass, Hass, Hass. Und das hat ja den kompletten politischen Apparat dazu gebracht, dass die alle irgendwie gesagt haben, ja, dieser Frauenhass, Frauenhass, Frauenhass, Frauenhass, Frauenhass, Frauenhass, Frauenhass, ohne diesen Kontext zu sehen. Und nur, ja, und dann ist sie da, und dann hat sie nicht gewonnen vor Gericht, tralala. So nach dem Motto, ja, wir müssen unsere Gesetze ändern, damit wir endlich diesen Frauenhass wegkriegen und so weiter. Und das sehe ich halt hier auch. Und um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen zu dem Video von dem Huch von heute, und dann sagt er so, ja, und diese Anwälte hier, die haben auch die Künast verteidigt. Und dann dachte ich mir nur so, ja, es passt wieder perfekt ins Bild. Und das ist aus meiner Sicht genau das, was hier passieren wird. Die bauen dieses Ding auf, die prozessieren immer wieder und wieder und sagen, ach, die arme, arme kleine Frau. Sie hat sich nur hingesetzt und gesagt, hallo, ich bin eine Linke. Ich bin für Gerechtigkeit von allen und allen Geschlechtern und so. Und dann kam der böse Kuchen und hat gesagt, lutsch meinen Schwanz, oh, Gebergeld. Hat die Künast nicht noch gewonnen in der zweiten Instanz? Wer hat was gewonnen? Die Künast. Künast, ja, irgendwann dann schon. In der zweiten Instanz, ne? Ja, ich habe ja vermutet, dass sie ein höherinstanzliches Urteil haben wollte. Ja, das haben alle vermutet. Das ist ja gerade das Ding. Und da wurde ja klagen muss, dann wollen wir das nämlich richtig teuer sonst, ne? Und es wurde ja auch der Boden dafür geschaffen. Das ist ja gerade das, was ich sage. Dadurch, dass ja dieser Kontext immer nur weggelassen wurde und immer nur gesagt wurde, ja, die wurde hier als Drecks bezeichnet und die wurde als geisteskrank bezeichnet und so. Und das kann doch nicht sein, dass man das hinnehmen kann. Das ist doch keine Meinungsäußerung und ja, und das Urteil, dieses Urteil, was alle gesagt haben, was so schlimm ist, da haben die Leute ja gesagt, es gibt diesen Sachzusammenhang, ne? Das ist ja genau das Ding. Es gibt ja ein konkretes Zitat, auf das eingegangen wird und die Authentizität des Zitates wurde von niemandem bestritten. Stimmt, das war die Begründung, ne? Hm. Genau. Und das ist ja genau die Sache. Weil die sind ja nicht einfach irgendwie aufgewacht, haben das Internet geöffnet und dann geschrieben, die Kühners ist geisteskrank. Und so wurde das ja dargestellt. Ne? Und das ist ja gerade die Schweinerei. Und genau dieselbe Scheiße probieren die hier aus meiner Sicht auch. Und wenn ich das schon höre, dass das die gleichen Anwälte sind, die die Kühners vertreten haben, dann ist alles klar eigentlich. Und dann erklärt sich auf jeden Fall halt eben auch, warum die da nicht aufhören. Die hören nicht auf, weil sie jetzt den Boden bereiten wollen. Die wollen das genauso ein Mythos jetzt erschaffen von der armen, armen Kleinen, die hier von den bösen, bösen Leuten hier irgendwie geknechtet wird und deswegen müssen wir die alle wegzensieren. Und schon mal als erstes irgendwie die Monetarisierung von allen sperren, damit da keiner mehr Geld mit verdienen kann und so, außer natürlich die guten linken Aktivisten. Das ist genau die Scheiße, die sie hier gerade probieren mit diesem Zeug. Ja, gut möglich. Ich halte es für ein bisschen schwieriger, weil es eben keine wirklichen Schimpfwörter normalerweise sind, aber das bringen, haben die ja, kann man vielleicht auch noch raussuchen. Ne? Da gibt es sicher auch Leute, die das irgendwie getan haben. Naja, dieses Ding mit, wo ich ja auch schon gesagt habe, ist eine super dumme Idee. Er hat ja irgendwie gesagt, das hat ja auch unsere Lieblingsösterreicherin gebracht, dieses Ding von wegen, deine Tränen sind mein Leitgel, diesen Spruch, den hat er ja gebracht. Und wenn das die Leute so isoliert hören, und ich glaube, da steht in diesem Artikel auch irgendwo drin, dann denken sich die Leute ja auch, dass es sexistisch ist. Und ja, aber das sagen ja alle Rechtlichen. Die hätte schon geheult oder so. Hat sie ja auch nicht. Alle rechtlichen Kommentatoren sagen dazu aber, dass du da berücksichtigen musst, dass es halt einen bestehenden Streit zwischen diesen Personen gibt und dass beide Personen halt da schon Dinge der etwas deftigeren Art gesagt haben und dass damit sozusagen stillschweigend halt die Vereinbarung eingegangen worden ist, dass man sich auch derbe anfassen darf. Ja, und das wollen sie ja ändern mit diesen Sachen. Da wollen sie das dahingehend ändern, dass dann irgendwie die Feminismusstelle bei Twitch angerufen wird und gesagt wird, ich habe hier Antifeminismus gerochen und die dann auf den Löschknopf drücken. So wollen die es gerne haben. Ja, kann schon sein, dass sie sowas versuchen aufzubauschen, wie beim letzten Mal sozusagen. Ich weiß nicht genau, ich erinnere mich, dass es GamerGate 2.0 aber auch schon mal einen Versuch gegeben hat zu etablieren, der dann aber nicht geklappt hat oder so. Ich weiß nicht, ob ihr euch da vielleicht auch dran erinnert. Aber du meinst jetzt einen legitimen Versuch von Leuten, die GamerGate-Unterstützer waren. Da kann ich mich auch irgendwie dunkel dran erinnern, ja. Mhm. Aber das hat ja mit dieser Sache hier nichts zu tun. Ja, nee, die kriegen ja sowieso eine nicht mit. Eine Neuauflage die kriegen soll, ja nichts mit, was irgendwie wirklich mit den Sachen zu tun hat. Die kriegen nur das mit, was in ihrer komischen Blase da irgendwie erzählt wird. Und das erzählen sie dann im Kreis rum, um sich dann gegenseitig aufeinander zu verweisen und zu sagen, hier, wir haben Quellen. Maymays auf Telegrams. Die Maymays auf Telegrams. Ungezogene Menschenfeinde. Das sind ja Polizistengruppen. Ja, hier gab es eine Studie. Ach, hatte ich den Artikel? Ich wollte eigentlich nur die Studie. Aber nehmen wir den Artikel. Hier hat im Endeffekt eine Webseite Machine Against the Rage. Ne, also das gegen Hessen. Also von dieser Name, ja. Ja, ja. Das ist eine ein Medienoutlet, okay. Was wir stehen die, bestehen die mit diesen da zusammen? Weil die sind da auch irgendwie dabei gewesen. BAG gegen Hass im Netz. Ja, ja, davon rede ich ja gerade. Das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz. Ach so, und die machen dieses Machine Against the Rage. Ja, ja, aber ich finde es sehr, sehr treffend. Eine Band halt, so eine Band zu nehmen und deren Namen umzubauen, die gegen halt damals gegen das Establishment aufbegehrt hat. Und jetzt eine Maschine, die das Establishment jetzt kommt das System festigen will, die ist dann die Machine Against Rage. Ich finde es. Jetzt kommt die Maschine, das System und bekämpft deine Wut. Na, jetzt die können nicht von 12 bis mittags denken, diese Leute, die das machen. Okay, die haben keine Ahnung von Kultur. Und von Subtext. Die sind so doof. Es ist unser, ist wie mit Suicide Squad. Die sind deswegen, einfach zu blöd. Deswegen wollte ich nochmal sagen: Dieses Machine Against Rage ist ein Medienoutlet, was von der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz finanziert wird. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz ist ein Subunternehmen von Das Netz mit Doppel-T, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Und die wiederum wird von diversen Bundesländern über, ich glaube, die sind angeschlossen an diese Medienaufsicht, oder? Ganz genau. Ja, also nur, das ist, hier ist, also da das hört ja überhaupt Forschende nicht mehr auf, ja. haben eine. Das habe ich eine gehört, Sexualpraxis, ja? Ne? So, sondern auch hierarchische Sexualpraxis betont. Der Mann ist aktiv an Sex interessiert, die Frau verhält sich passiv, okay? Das ist nur ein Meme, ja. Ich weiß nicht, ob man das im Archiv sehen kann. Manche Bilder sind so Datengrafiken. Ja. Im Endeffekt sind hier Five Shades of Hass, haben die rausgefunden. Es geht im Endeffekt um Frauenfeindlichkeit, LGBTQI-Feindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Und die haben gewisse Accounts, die vorher gefleckt haben von irgendwelchen Hate-Speech-Leuten. Wie haben die bezeichnet? Rechtsextreme, verschwörungsideologische und esoterische Kanäle. Ja, auf Telegram wurde diese Auswertung gemacht. Also richtig halt relevant, ne? Weil du stolperst ja von früh bis spät, stolpert man ja nur über Telegram. Ne? Ja, aber Telegram ist ja der Rückzugsraum für die Extremen, in Anführungszeichen. Die sagen in ihrer Studie selber, dass es zeigt, dass Telegram nicht unbedingt. Also man sagt, auf Telegram würde mehr von diesem Hass geteilt werden als auf anderen Social-Media-Kanälen, aber das haben die dann anhand von diesen fünf Untergruppen halt gemacht und das ist bei Antisemitismus der Fall. Bei allen anderen ist es überhaupt nicht der Fall, sondern es ist genau gleich. Also es gibt ein bisschen mehr Antisemitismus, so wie die den hier lesen, muss man natürlich auch dazu sagen, auf Telegram als andere Social Media und die meinen, das wäre eine Überraschung gewesen, weil sie vorher nicht davon ausgegangen wären, dass es so ja, wäre. Ja, ganz bestimmt nicht. Ja, den Satz hier, auf der ist geil, Ding, ja. Man nicht wegscrollen, bitte. Ja. Ich weiß, bin ich auch gerade schon drüber und dann dachte ich so, was habe ich da gerade gelesen? Ja, nicht genau das, wer will es vorlesen? Subtile Formen der Abwertung sind stärker vertreten in unserem Datensatz, wohingegen Memes mit expliziten Hassnachrichten und Gewaltdarstellungen die Ausnahme darstellen. Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Was wird hier denn überhaupt analysiert? Ne, die analysieren im Endeffekt, welche Arten von Bildern werden genutzt, Tierbilder werden genutzt, Comics werden genutzt und solche Sachen und welche von diesen sind stärker mit welchen Gruppen von diesen fünf Kategorien irgendwie vernetzt. Ne? Da haben sie rausgefunden, zum Beispiel, Moment, wo ist das Bild? Ja, wo ist das komische Vernetzung? Das war auch nicht der Satz, den ich vorlesen wollte, möchte ich kurz anmerken. Okay, welcher war denn der? Ich bin deinen Gedanken zu Ende, Preis. Welchen wolltest du denn? Ja. Also zum Beispiel unter dieser Überschrift, die der Preis eben vorgelesen hat. Okay, da kam Tierbilder sind mehr bei Frauenfeindlichkeit vertreten oder bei LGBTIQ plus Feindlichkeit. Genau. Ja, genau. Obwohl Telegram als Plattform der Ruf voraus, alte extremistische Materialien in Massen zu beherbergen, haben wir es doch stärker mit einem chauvinistischen Humor für die Massen zu tun, als mit exklusiven Hasskulturen, die sich aus digitalen Subkulturen speisen. Chauvinistischer Humor für die Massen. Was also sind das für Menschen, die so einen Satz teilen? In der Nische von Telegram ist der für die Massen. Humor für die Massen. Wer bist du? Lord Higginbottom der Dritte oder welche Massen? Meinst du den Pöbel? Die Ungewaschenen, die Leute, die noch nicht nach deiner Pfeife tanzen, wer sind genau diese Massen? Zivilgesellschaft gehören. Die können nicht mal eine Maske richtig tragen, diese Pappnasen. Die verrutscht ihnen ständig. Es ist unsagbar. Der Pöbel hat Spaß an diesen abseitigen Vergnügungen, Maître. Es ist mir selber peinlich. Aber sie erfreuen sich daran. Ja, ihr seid ekelhafte elitäre Arschgeigen, wirklich. Ja, also die, grundsätzlich neue Erkenntnisse bringen die nicht in dieser Studie. Überraschung. Ja. Das ist mein Schockface. Aber das jetzt gerade ist mein Schockface. Ich muss sagen, ein paar interessante Ansätze war zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, welche Arten von Memes werden benutzt. Nehmen wir einfach mal beispielsweise Pflanzen. Okay. Pflanzen in Memes werden benutzt bei LGBTQ-Feindlichkeit, bei Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Weniger bei Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Wohingegen nehmen wir mal Flagge außer Deutsche bei LGBTQ-Feindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Ne, nehmen wir mal Wasser und Meer, auch interessant. Frauenfeindlichkeit und Rassismus. Ja, Frauenfeindlichkeit ist immer, ne? Die Welle. Das ist nämlich, das ist der andere Punkt an dieser Sache. Eigentlich hätte diese Studie heißen sollen, Five Shades of Frauenfeindlichkeit, weil hier wird immer wieder betont, oh, die Frauen sind am meisten betroffen und in jeder Untergruppe von den ganzen Hasssachen ist nochmal die Frauenfeindlichkeit nochmal schlimmer. Und das wird, Memes, die hier gezeigt werden, sind irgendwelche Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau macht die Tür auf und sagt so, ich soll die Wasserrechnung bezahlen, ja, sorry, also steht da nur in Unterwäsche, ja, sorry, ich bin gerade noch dabei, die Stromrechnung zu bezahlen. So, ne, keine Ahnung. Oder eine Frau liegt auf dem Boden neben der Mülltonne und dann, wer wirft denn sowas weg, das sieht dann noch gut aus. Ne? Also das ist so diese ganz schlimme Frauenfeindlichkeit. Ja. Prominente Beispiele. Freizeitrevue oder so. Tja, aber wie gesagt, diesen einzigen Ansatz hier, wenn Pflanzen, Kinder, Tiere, ja, Sportler, LGBTQ-Feindlichkeit und Rassismus, ne, Kinder, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, LGBTQ-Feindlichkeit, das war der einzige innovative Ansatz, den ich gesehen habe, weil ich sowas noch nicht in einer anderen Studie gesehen habe. Aber sonst natürlich immer wieder das Gleiche. Sehr lustig fand ich auch eben den Absatz über das DIY-Phänomen, also dass das so attraktiv ist, weil man halt damit mit, wenn man selber eins macht, auch. Das ist auch eine tiefgreifende Erkenntnis. Da habe ich kurz das Schild hochgehalten, oh wo das Surprise Pikachu-Meme drauf ist und habe selber in der gleichen Sekunde habe ich das Surprise Pikachu-Gesicht gemacht. Super. Ja, und die Memes in Pflanzenform. Aus dem Chat müssen wir natürlich auch lobend erwähnen. Ne? Plant-shaped Memes, ja. Very dangerous. Hm. Die können die Kommunikationspipeline beschädigen. Deswegen müssen wir sie ausrotten. Dafür haben wir diese Leute bezahlt, dass sie uns sagen, dass Memes böse sind. Ist es nicht wunderbar? Da kommt die Machine Against the Rage und macht das dann. Also ich habe gerade mal nach der guten Dame hier gesucht und was ich hier gefunden habe, ist ein Bild von der Weltagentur LME. Oh, bitte nicht und so schlimm wie das erste heute. Nee, ich zeig's nicht an, aber weil es ja eh von der Bildagentur. Auf dem Bild ist zu sehen eine dunkelhäutige Person mit einem Schild, auf dem steht, Leben retten ist Pflicht. Und oben drüber steht als Beschreibung Berlin, Deutschland, 7. Juni 2023. Lisa Bogerts von der zivilen Rettungsorganisation SOS Humanity spricht vor dem Bundesministerium für Inneres bei einer Demonstration für eine europäische koordinierte Seenotrettungsaktion von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer. Mit anderen Worten, wir haben hier eine Flüchtlingsaktivistin No Borders, No Nations. Wer jetzt gedacht? Die uns hier einen auf Ich bin objektiv und sag euch, was mit dem Hass irgendwie im Internet los ist, hier irgendwie erzählt. Und ich dachte immer, Mimifizierung ist, wenn die Ägypter sterben und man die in diese Bandagen einwickelt. Ja, und dann habe ich das nochmal, ihren Namen auch mit Zusammenhang mit Republika eingetragen. Das hat sie aber noch keinen Vortrag gehalten, aber sie war irgendwie mit diesem Hass, das Netz da auch irgendwie vor Ort. Die haben da wahrscheinlich irgendwie eine Ausstellung oder so. Vor allem Five Shades of Hate, Machine Against the Rage, ihr seid so vorhersehbar und so. Ja, vor allem so wie Texte oder so wie Bilder, da kann man noch ein paar mehr Kriterien irgendwie aufstellen. Und ein Problem. Und Memes sind voll gefährlich. Ich nenne meinen Artikel Five Shades of Hate. Ja. Ja, es gibt wahrscheinlich wieder gute Memes und böse Memes, ne? Je nachdem, wer memt, obwohl die Linke kann ja nicht memen. Hm. Tja, und an sowas arbeiten mehrere Personen gut bezahlt, hochwissenschaftlich, um sowas zu produzieren. Ja, aber natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Jeder Studienteilnehmer darf immer nur an einem Wort von einem Hass-Tweet arbeiten, weil die Gefahr sonst zu groß ist. Wir kennen das alle vom tödlichen Witz im Zweiten Weltkrieg. Ja, das spielt ja auch noch eine Rolle. Klar, ich meine, die brauchen eigentlich eine Gefahrenzulage. Die müssen sich ja böse rechte Memes auf bösen Telegram-Kanälen gucken. Was macht man denn mit den Wissenschaftlern, wenn die von den Memes rechts geworden sind? Bringt man die hinter den Stall wie ein Pferd oder mit einem lahmen Bein oder was? 30% gehen auf Gender, das ist geil. 30% ist eine ganz schöne Zahl. Also, ja, immerhin 5 Themen. Es ist der dritte Punkt und sie sind bei 30%. Ja, okay. Kommen noch mehr Punkte? Ah ja. Ja, Leben nee, ist sehr also das in politisch. dem Artikel sind 4 Punkte, nicht die 5, die ich genannt habe. Das sind die 5 Kategorisieren, die ich gesagt habe. Ne, Frauen und das Eine, Ganze. ein gezeichneter Ich Fuchs steht vor einem Hühnergehege und sagt: Ich wurde als Fuchs geboren, aber ich fühle mich wie ein Huhn. Das ist meine hier. Identität. Lasst mich in Sehr den schön. Hühnerstall. Eine monströse Klaue mit Regenbogenfarben greift nach einem kleinen Mädchen im Bild, steht Finger weg von unseren Kindern. Und das ist jetzt alles dasselbe, oder wie? Diese Stilmittel sind typisch transfeindliche Memes, nutzen besonders oft vermenschlichte Tiere oder Kinder, um sich über queere Ansichten lustig zu machen. Ja, steckt da vielleicht ein Kern Wahrheit in dem ersten Ding jetzt vielleicht irgendwie drin, so ein bisschen? Wie ist das denn mit diesen Lesungen in den Kindergärten? Gehören die dahin? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ja. Aber manchmal sagt ein Bild und ein paar Worte noch mehr. Unsere Untersuchung zeigt, dass Memes als politisch-kommunikatives Mittel ernst genommen werden müssen, sagt Studienautor Oh Iwitz. Gott, was wir uns. Ja, das ja. Bilder seien in der Lage, Hass effektiver zu transportieren. Seid ihr doof? Habt ihr nichts gelernt? Ich meine, Triumph Das des ist Willens, Aufklärung Triumph der hier. Partei, Aufklärung ist Dingsbums. es Oh, hier. der letzte Ich Satz ist aber meine. nicht ganz ehrlich, ne? Da war ja eigentlich, das meiste war ja harmlos. Und jetzt heißt es hier, es ist eben kein Erst. harmloser Spaß, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja, Großes in gruppenbezogene großem Menschenfeindlichkeit Stil, ist wenn wirklich doch. kein harmloser Spaß, sondern eine bescheuerte Idee hier Ja, aus. was stimmt da nicht für die Untersuchung? Wir haben sie ja nicht gefunden. Was wir uns angesehen haben, Ja, ist das eben ist eine kein harmloser Idee Spaß. von der Heißt Uni es. hier aus dem Dorf, was nicht gibt, hier aus Bielefeld. Da gab es doch diesen Prof, der sich diese Scheiße ausgedacht hat. Und diese Sick. immer benutzen. Nee, das glaube ich, war ein anderer. Aber den Ja, hatten nicht wir ja Andreas auch irgendwie Sick. schon mal. Na gut. Oder? Ich Ja, weiß weiß es ich jetzt nicht. auch nicht Ja. mehr genau. Ich dachte eigentlich, wir hätten den Namen noch nicht gehört und den Zick kennen wir ja eigentlich. Ja. Aber auf jeden Fall Uni Bielefeld halt. Studienautor Fielitz heißt er, okay. Da steht's ja. Naja, jetzt hier von dem Ding, aber nicht von dem gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit-Ding. Ich dachte von diesem Machine Against the Rage. Ist ein Ja, aber ich meine ja Blöden jetzt, wo das mit der eigentlich? gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit herkommt, weil das ist ja auch einfach nur so ein politischer Begriff. Das ist nämlich ein politischer Ja, Begriff, es wird hier den sie nur genannt. benutzen, um das damit als unmöglich abzutun, was sie halt gerade wollen. Ich frage mich halt, werden diese verblödenden Erklärungen Standard? Wird das alles so sein in Zukunft? Werden wir uns immer irgendwie anhören müssen? Ja, aber gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, bla, irgendwas, wird es immer, immer, immer so weitergehen, oder? Ja, die werden da so lange draufhauen, bis sie in der Ein Utopie angekommen Stiefel, sind. der in ein menschliches Gesicht tritt. Wo immer, Ja, oder? eigentlich Ja. ist es ja auch in Ordnung, daran so ein bisschen sich zu orientieren. Ja, es muss aber eben auch nicht zu weit gehen und ja, es Es ist ist dann auch einfach völlig im Übrigen einseitig von alles denen so als hingefrämt, wie sie es genau, es ist brauchen, eben auch was ein bisschen gerade an der Feindlichkeit, dass da Scheune so steht. bezeichnet wird. Ne? Ja. So, ja, die EU will massenhafte Chatkontrolle, heißt es hier, von Patrick Breyer, kannte ich auch noch nicht. Und Ausleitung eurer Privatchats und Intimfotos auf Facebook, Instagram, Gmail, Xbox verlängern. Für eine Abstimmung nächste Woche. Und die offizielle Begründung ist eine Lügengeschichte, meint er. Und das hat das in einem längeren, in einem 6-Minuten-Video nachgewiesen. Das ist wirklich relativ beeindruckend, wie er das nachgewiesen hat. Das, ja, das Video müssen wir jetzt vielleicht nicht gucken oder so, aber ich würde doch vielleicht mal nochmal empfehlen, sich das anzugucken bei dem Ja, das von ist den ja jetzt der eine Piraten, ne? Piratenabgeordnete, den wir in Deutschland noch haben, da im EU-Parlament. Würde Ja. mich auch mal fragen, ob der jetzt das noch ein zweites Mal macht. Das wäre, glaube ich, eine Premiere, weil bisher haben die das da alle immer nur eine Periode ausgehalten. Ja, wer soll nochmal gewählt werden oder wie? Ja. Ja, vor ihm war ja die Julia Reda, die jetzt nicht mehr Julia heißt. Ach so. Das war jetzt ihr Deadname, aber ich weiß ihren jetzigen Namen nicht. Julian. Kann sein, aber ich erinnere mich nicht mehr. Das haben wir nachgelassen. Aber ja, Julia ist Ja. jetzt ein Mann. Und er, also Julia, war ja, er hat sich ja vor allen Namen damit gemacht, mit Artikel 13 damals. Das hat sie, er, wie auch immer, ja damals relativ bekannt gemacht als Ja, allererstes. das Was bei war ja so vielen eine. Leuten so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, dass es alles sehr sinnvoll war, was die Dame da getan hat. Aber gegen ihn jetzt zum Beispiel hat sie ganz furchtbar nachgetreten, als sie sich verpisst hat aus der Felix Piratenpartei. Christ. Ja, es war so eine Vorleistung mit dem Dings. Aber Felix? Ja, hier sagt okay. Genau, blind ohne Chatkontrolle. Das heißt, das ist eben das, was die Politiker da behaupten, deswegen sie jetzt diese Regelung weiter verlängern wollen. Ja, und er, wie gesagt, weiß dann ganz gut nach, warum das nicht stimmt. Vor allen Dingen, was die eben noch für ein Blödsinn alles an die Sicherheitsbehörden da übertragen wollen. Mhm. Eben irgendwelche Nacktbilder und so weiter, die man dann für seine Freundin macht oder die Freundin für einen oder so, ja. Das geht ja dann irgendwie auch zu weit, ne? Weiß nicht. Kinderporno, okay, ne? Aber da gucken sie das sowieso schon nach. Auch die Plattformen eben selber. Ja, sie wollen die Plattformen da auch weiter verpflichten, ne? Ja, die Messenger-Dienste kommen sie ja wahrscheinlich im Regelfall nicht rein, weil du auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast und solche Sachen. Und das wollen sie den ganzen Sachen halt aufweichen. Ja, deswegen wollen die ja das Client-Side-Scanning einführen. Das ist ja auch Teil dieser ganzen Sache. Mhm. Und das wird ja genau damit argumentiert, dass man das nicht kann. Ja, da beißt sich halt die Argumentation in den Schwanz. Aber das Thema hatten wir immer wieder. Und ich meine, das ist ja eine der wenigen Sachen, wofür die Piratenpartei noch gut ist, wenigstens solche Themen kritisch zu begleiten. Ja. Ja. Absolut. Übrigens Felix. Felix Reda. Ja, hat Mars gerade schon gesagt. Ja, sorry. Anti-Woke-Economic Terrorists have now wiped out 5 trillion in stock value. Nein, die bösen Terroristen, die nicht woke sind. Ja, ESG, ne? Das ist die Anti-Woke-Raff, ja. Anti-ESG-Hysteria, genau. Okay. Ja, also ich hätte da sehr viele verschiedene Artikel zu einreichen können. Ich habe einfach mal den genommen, weil der halt aus der Perspektive ist so, ja, das hat alles gar keine Berechtigung und das sind alles nur, es ist eine Alt-Right-Kampagne von Libertären und anderen, die einfach nur Politik durchsetzen wollen und deswegen quasi gezielt eine Kampagne an den Aktienmärkten und Anleihenmärkten und anderen Märkten starten, um quasi eine politische Nachricht zu, ne, und das ist ganz schlimm für die Wirtschaft, weil wir waren gerade auf einem Weg, dass die Wirtschaft endlich sich dekolonialisiert und das Patriarchat abstreift und nachhaltig wirtschaftet zum Wohle der gesamten Menschheit und nein, jetzt werden wir alle sterben. Ja, der Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass jetzt schon seit einigen Monaten diese ganzen ESG-Kriterien bei den Unternehmensbewertungen und bei den Investmententscheidungen, was in Unternehmen fließt, gerade bei großen institutionellen Investoren, dazu geführt hat, dass die ja keine Finanzmittel mehr zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise weniger als andere Firmen, die diese ESG-Kriterien nicht in der freiwilligen Selbstverpflichtung ordentlich umgesetzt haben. Wir reden hier nochmal nicht über gesetzliche Sachen, sondern das sind alles Sachen, die Unternehmen sich freiwillig selber auferlegen. Und da muss man ja unterscheiden. Das eine ist ja das DEI, ne, Diversity, Equity und Inclusion. Das sind die ganzen, das ist so das Schlagwort für alles, was vom Gesetzgeber kommt. Und dieses ESG ist halt alles, was halt weiche Faktoren sind, die Unternehmen sich selber auferlegen. Ja, und die haben, also im Endeffekt sind die mittlerweile so hart, dass man im Endeffekt sagt, okay, an sich müsste man ESG aufgeben als Investmentklasse, ne, und die ganzen Investor Relations Abteilungen der Unternehmen, die halt dafür zuständig sind, wie die Aktienkurse, also dass das Unternehmen gut gehandelt wird und so, dass die halt im Endeffekt jetzt auf die Unternehmen einwirken müssen, dass diese ganzen ESG-Sachen zurückgefahren werden müssen in den großen Firmen, weil das denen mittlerweile einfach zu krass ins Geld geht, nicht auf der Ebene, dass sie weniger verkaufen, aber auf der Ebene, dass sie halt die Unternehmen schlechter refinanzieren können. Und ja, woke economic terrorists. Ja, ja, have now wiped out 5 trillion in stock value. Tatsächlich sogar noch mehr. Aber und hier geht es ja auch nur um Aktienkurse, die ja steigen und fallen können, beliebig. Aber langfristig gesehen werden da einfach zu viele unrealistische Sachen gefordert. So, und da sind die Unternehmen einfach objektiv gegenüber anderen Unternehmen im Nachteil, die sich eben nur an die gesetzlichen Vorgaben halten. So, jetzt kann das Ganze natürlich so gehen, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt in den letzten Jahren, sind wir schon weit gekommen, aber das reicht noch nicht. Und wir sehen jetzt, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo es Pushback gibt, deswegen müssen wir jetzt die gesetzlichen Kriterien noch stärker verschärfen. Das sehe ich ehrlich gesagt, dass das als politisch als nächstes passieren wird, dass halt gesagt wird, okay, die Unternehmen machen es nicht selber, Die Investoren, die spielen nicht mit, deswegen müssen jetzt die gesetzlichen Kriterien noch weiter verschärft werden. Einen anderen Trend kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, zumindest in der EU sind letztes Jahr alles verschärft worden, alle möglichen Sachen in der Beziehung, Klimazeug und so weiter angeht. Also jetzt wird nicht direkt, was das Investment angeht, natürlich, aber. Ja. Die ziehen auch an, eben. Lieferkettengesetz in Europa ist ja jetzt erstmal noch nicht gekommen. Oder wird zumindest verzögert werden. Tja. Dann also haben wir es halt in Deutschland, die anderen Länder haben es noch nicht. Super. Das ist alles Blödsinn. Ach ja, hier, er mal wieder. Annette Dovideit hat gestern im Presseclub behauptet, Korrektiv hätte den Begriff Deportation nicht verwendet. Heute wurde die Homepage überarbeitet. Oh ja. Ja, klar, natürlich. Erst wild rumschreien und Massendemonstrationen damit anstacheln und hinterher, ja, Moment mal. Nee, wir haben das doch nie gesagt. Die haben das gesagt. Die haben sich selber durch ihre eigene Sprache verraten, indem sie das behaupten, dass wir das gesagt hätten. Aber ja, sie haben es doch gesagt. Ich finde das Beispiel nicht so super, weil hier geht es um ein Buch, was verkauft werden soll bald. Und in der Textbeschreibung von diesem Buch wurde das Wort Deportation benutzt. Es ist ja im Endeffekt so, dass in der Berichterstattung über diese ganze Korrektivrecherche, unter anderem auch von den Korrektivleuten selber, das Wort Deportation mehrfach benutzt wurde. Nur im Text, im eigentlichen ursprünglichen Text, der dazu veröffentlicht wurde, taucht es nicht auf. Das wurde da immer unterstellt in der Berichterstattung. Aber hier bei dem Buch, in der Buchbeschreibung, da wurde es ganz klar geschrieben. Klar kann man daraus Rückschlüsse ziehen, dass es redaktionell gegeben war, dass man von Deportation sprechen soll. Ne, aber da wurde dann auch die bewusste Entscheidung getroffen, das so explizit nicht im Text zu schreiben, weil das wäre dann wieder rechtlich angreifbar gewesen. So kann man ja sagen, so, ja, Schwurbel, Schwurbel, Schwurbel. Deportation, egal, Hauptsache Anti-AfD. Ne, wenn einem die guten Argumente ausgehen, sage ich nur. Ne? Gut. Gut ist ein gutes Stichwort. Ja, ich sage ja, wenn einem die guten Argumente ausgehen, dann macht man Blödsinn und in dem Zustand befinden wir uns ja schon länger, ne? Weil ich kann mir für den nächsten Artikel nichts Besseres vorstellen als Stimme. Als Korrektiv. Eine gute Freundin von uns, die das Wort gut sehr gern mag. Korrektiv hat nämlich einen Artikel in leichter Sprache geschrieben über das Geheimtreffen. Das ist sehr gut. Fällt hier das Wort Deportation? Oder was ist das Wort für Deportation in leichter Sprache? Im Text geht es um ein geheimes Treffen. Fast 30 Leute haben über einen geheimen Plan geredet. Der geheime Plan ist, viele Millionen Menschen sollen nicht mehr in Deutschland leben. Die Infos über diesen Plan sind sehr wichtig. Im Text steht alles, was man über das Treffen und den Plan wissen muss. Sehr gut. Alles, was man wissen muss, ja. Ist in leichter Sprache. Im Text geht es um ein geheimes Treffen. Das geheime Treffen war im November 2023. Das Treffen war in der deutschen Stadt Potsdam. Fast 30 Leute haben über einen geheimen Plan geredet. Ich glaube, das muss man eigentlich mit der Stimme von Donald Trump vorlesen, oder? Der geheime Plan ist, viele Menschen sollen nicht mehr in Deutschland leben. Zum Beispiel Menschen, die wegen einem Krieg nach Deutschland geflüchtet sind, die aus einem anderen Land nach Deutschland umgezogen sind oder ausländische Eltern haben. Finde ich irgendwie nicht so treffend. Ja, das ist mal wieder, aber gut, leichte Sprache, alles über einen Kamm gezogen. So. Das Treffen und der Plan sollten geheim sein. Aber ein Online-Magazin hat es trotzdem herausgefunden. Trotzdem ist aus irgendeinem Grund fett gedruckt. Das Online-Magazin heißt Korrektiv. Das Magazin Korrektiv hat herausgefunden, obwohl das könnte man auch so, wer bei dem Treffen war und über was die Menschen bei dem Treffen geredet haben. Na, und wer war bei dem geheimen Treffen? Es gibt in Deutschland eine Partei. Diese Partei heißt Alternative für Deutschland. Alternative heißt eine andere Möglichkeit. Die Abkürzung von Alternative für Deutschland ist AfD. Mehrere wichtige Leute von der Partei AfD waren bei dem Treffen. Eine Partei ist eine Gruppe, die Regeln für Deutschland entscheiden will. Das nennt man auch Politik machen. In einer Partei sind viele Leute mit der gleichen Meinung. Die Partei AfD findet zum Beispiel, weniger Ausländer sollten nach Deutschland kommen. Also laut denen hier ist die FDP keine Partei, oder was lese ich hier raus? Nach Deutschland sollen nur Ausländer kommen, die einen guten Beruf haben. Und es soll mehr Menschen geben, die aus Deutschland kommen. Deshalb sollen die Deutschen mehr Kinder bekommen. Ein Mann aus Österreich war auch bei dem Treffen. Ein Mann aus Österreich. Der ominöse Österreicher. Der Mann heißt Martin Sellner. Das war die leichte Umschreibung. Martin Sellner findet, in Deutschland und Österreich sollen keine Ausländer leben. Ich finde es ja alle gut, dass Ausländer, es leichte Sprache ist, zu sagen, ein Mann. Leicht übertrieben. Ich dachte, das wäre so Ausländer unzugänglich. Sollen aus Deutschland und Österreich weggehen. Das ist die Meinung von Martin Sellner. So eine Meinung nennt man rechtsextrem. Oh. Rechts minus extrem. Über was haben die Leute bei dem Treffen geredet? Die Leute haben über einen geheimen Plan geredet. Martin Sellner aus Österreich, aus Braunau, hat den geheimen Plan vorgeschlagen. Der geheime Plan ist, viele Menschen sollen nicht mehr in Deutschland leben. Zum Beispiel Menschen, die wegen einem Krieg nach Deutschland geflüchtet sind, die aus einem anderen Land nach Deutschland umgezogen sind oder die ausländische Eltern haben. Ich hab ein Déjà-vu. Menschen, die aus einem anderen Land nach Deutschland umgezogen sind. Also quasi so ziemlich jeder. Und sagen sie, wie viele das sind und dass die Leute schon länger hier leben und dann Kinder bekommen haben. Sie haben einen deutschen Ausweis, sie haben die Staatsbürgerschaft, la la la la. Der geheime Plan von dem Treffen ist gegen das Gesetz. Niemand darf Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft sagen, dass sie aus Deutschland weggehen müssen. Aber Martin Sellner will das trotzdem. Martin Sellner will, Menschen mit ausländischen Eltern sollen aus Deutschland weggehen, obwohl sie nicht wollen. Und nun kommt eine Liste von wichtigen Wörtern. Die Bundesregierung, also Martin Sellner will, die Bundesregierung soll Menschen zwingen, dass sie aus Deutschland weggehen. Das nennt man Vertreibung. Okay. Aber Martin Sellner hat ein falsches Wort gesagt. Remigration. Remigration heißt, Menschen gehen zurück in ihr Heimatland. Martin Sellner sagt Remigration, weil das Wort nicht so schlimm klingt wie Vertreibung. Aber Remigration ist nicht das richtige Wort. Also haben sie doch Deportation gesagt, weil muss ja. Vertreibung ist nicht das richtige Wort. Und wie findet die AfD den geheimen Plan? Die Leute von der AfD fanden den Plan bei dem Treffen gut. Die Chefin von der AfD war bei dem Treffen nicht dabei, aber ein wichtiger Mitarbeiter von der Chefin war beim Treffen dabei. Die Chefin heißt Alice Weidel. Alice Weidel hat nach dem Treffen gesagt, das Treffen in Potsdam war nicht von der AfD. Der Plan von dem Treffen ist nicht der Plan der AfD. Viele Menschen in Deutschland glauben, dass Alice Weidel nicht die Wahrheit sagt. Dass viele Leute von der AfD den geheimen Plan gut finden. Gut, viele Menschen in Deutschland glauben auch, dass die Erde flach ist. Wie viele sind viele? Also es sei dann auch um Geld gegangen und dann gibt es einen, der Bewerbung macht. Ja, voll komplizierte Geschichte trotz allem. Ne? Ich glaube, so Behinderte hätte schon gesagt, ich verstehe schon nicht mehr. Aber danach, nachdem die Helden von Kognitiv das alles rausgefunden haben, ist in Deutschland was passiert. Viele tausend Menschen haben gesagt, sie finden den geheimen Plan sehr schlecht. Sie wollen den geheimen Plan nicht. Die AfD ist eine schlechte Partei. Und viele Menschen haben sich auf der Straße getroffen und zusammen ihre Meinung gesagt. Das nennt man Demonstration. Viele Politiker haben auch gesagt, dass sie den geheimen Plan sehr schlecht finden. Ja, das war's. Geheimer Plan schlecht. Transformation gut. Ja. Was eine Unverfrorenheit, nachdem man schon mit der Hand in der Keksdose erwischt worden ist. Hier nochmal für die Leute, die am wenigsten dem entgegenzusetzen haben. Das ist das Perfide dran. Dieser Text richtet sich an Menschen, die den Zusammenhang eben nicht selber recherchieren können. Die das glauben vielleicht, was ihnen da geschrieben wird. Und das ist so eine... Also ich habe jetzt inzwischen auch diese Dokumentation von Jan Caron gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Die habe ich noch nicht gesehen. War die so eine Kurzdoku, wo halt der Herr Vosgerau auftreten und noch eine Unternehmerin. Ja, die Unternehmerin habe ich letztens woanders gesehen und da hat sie irgendwie gemeint, sie wäre schon mal bei so einer Sache gewesen, es hat 5000 Euro gekostet und das sei für YouTuber gewesen, das Geld. Fand ich sehr interessant. Also nicht dieses Treffen, sondern irgendwie ein vorangegangenes Treffen von den gleichen Organisatoren irgendwie. Ja, da ging es wohl auch, das sagt der Vosgerau auch, dass da wohl viel über so, wie macht man, wie baut man sich eine Community auf und wie kann man die Forderungen an die jungen Leute bringen und sowas. Das ging da wohl viel drum. Aber also, die werden halt auch explizit da gefragt, sind Begriffe gefallen? Nein. Und das, der Sellner war auch überhaupt nicht so zentral. Also er sagt schon, es war einer der wichtigen Vorträge, aber der war halt morgens und über den Tag sind halt zig Vorträge gehalten worden. Über 1000 verschiedene Themen. Er selber hat über die juristischen Probleme bei der Briefwahl gesprochen, zum Beispiel. Ja? Und gesagt, dass es halt gerade in Einwandererfamilien nicht klar ist, wer macht denn dann das Kreuz. Ja? Ob da nicht halt das Frauenwahlrecht vielleicht in Gefahr ist in dem Moment. Würden die anderen wahrscheinlich auch schon wieder ausrasten. Aber also nach dem, was diese beiden Personen sagen, ist das halt so unsagbar aufgeblasen, was Korrektiv macht. Und sie haben so ein bisschen auch über den Typ gesprochen, der das angeblich gefilmt hat. Und bisher hieß es ja so ein bisschen so, das ist ein Insider gewesen. Also jemand, der auf dieser Veranstaltung war oder so. Aber der war wohl, so wie ich das verstanden habe, nur in dem Hotel und hat dann da immer mal an der Tür rumgelungert. Immer mit dem Kopfhörer auf, als sie hat dann gemutmaßt, dass es eventuell ein Richtmikrofon halt gewesen sein könnte. Ja. Also der hat sich da irgendwie rumgedrückt und hat versucht, da irgendwie also die haben, wenn sie einen kompletten Mitschnitt der Sache haben, dann würde mich das schwer wundern, ob da nicht noch andere Kräfte oder ob diese Wanze vielleicht auch korrektiv war, ich weiß es ja nicht, die man da angeblich gefunden hat. Ich glaube, mit einem guten Mikro kannst du auch am Fenster abhören oder so. Die haben 3 Kameraleute da gehabt. Ja. 3 Kameraleute. Ich meine, zieht euch das mal rein. Ich fand es sehr lustig. Jemand hat so eine schöne Fotomontage gemacht. Er hat den Rainer hat er da in das Zimmer mit reingesetzt mit dem Sellner und hinterher halt ein Bild von der Grenzüberfahrt vom Sellner und Rainer vorne im Fahrersitz. Ich habe sehr gelacht. Die Anzeichen verdichten sich. Oh, der Text in leichter Sprache, ey. Na, guck mal, Ken. Kommen wir nur zu schwerer Sprache. Konstantin Kuhle. Conny. Ja, Demonstration gegen Rechtsextremismus. Jetzt werden wir aufgeklärt, was es damit auf sich hat und dass das nicht links ist. Yay. Wir sprechen heute über die Demonstrationen, die es in den letzten Tagen und Wochen in Deutschland gegen Rechtsextremismus gegeben hat. Und es waren ja wirklich hunderttausende Menschen an unterschiedlichsten Orten im ganzen Land auf der Straße, um für das Grundgesetz, für die liberale Demokratie und für die offene Gesellschaft zu demonstrieren. Und das hat mich sehr berührt und bewegt. Ich habe aber im Zusammenhang mit diesen Demonstrationen einige Botschaften, die ich loswerden will. Erstens eine Botschaft an alle Konservativen und Liberalen. Es ist nicht links für das Grundgesetz und für die liberale Demokratie. Conny, aufwachen. Es ist Die Sachen sind von linksextremistischen Akteuren angemeldet worden in vielen Städten. Conny, hallo. Conny, das sind die Leute, die dich AfDP nennen. Conny, aufwachen. Aber die wollen doch nur die liberale Demokratie verteidigen. Dann hat Conny denen vielleicht nicht richtig zugehört. Die wollen einen Nicht weg. Scheißdreck liberale Demokratie verteidigen. Die wollen die durch ihr kommunistisches System ersetzen. Richtig. Es haben sich Rechtsextremisten Danke, getroffen, dass du mich darunter bestätigst. viele Vertreter der AfD, um zu planen, wie man Menschen am besten aus Deutschland entfernen kann, die einen Migrationshintergrund haben oder Hat er die den aus der Artikel in Sicht der leichter Sprache Rechtsextremisten die gelesen falsche oder Meinung was? vertreten. Das weckt Erinnerungen an dunkelste Zeiten und es ist schlichtweg richtig, wenn Demokratinnen und Demokraten gegen diese widerlichen Pläne aufstehen. Und es hat Jo. nichts mit linker Politik oder mit Linkssein zu tun, wenn man sich angewidert fühlt durch diese Pläne der AfD. Und deswegen ist es auch richtig, als Konservativer, als Liberaler, vielleicht auch als Mensch, der sich gar nicht im politischen Spektrum irgendwie einsortiert oder einordnet oder sich nicht einordnen will, gegen Trotzdem die linken Parolen zu sagen, das ist ganz wichtig. die Pläne der AfD zu demonstrieren und eine starke Stimme auf die Straße zu tragen. Eine Botschaft geht aber auch raus an die politische Linke und an alle Vertreterinnen und Vertreter linker Organisationen, die auf den Demonstrationen unterwegs waren. Ihr demonstriert bei diesen Veranstaltungen gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus, gegen verfassungsfeindliche Tendenzen in unserer Gesellschaft. Und es ist nicht in Ordnung, wenn bei diesen Demonstrationen der Eindruck erweckt wird, die CDU, CSU, die FDP oder andere Einstellungen, die sich vielleicht in der Mitte oder auf der rechten Seite des politischen Spektrums bewegen, seien verfassungsfeindlich oder verfassungswidrig oder seien Ausdruck eines gesellschaftlichen Rechts. Das Kind ist schon mit dem Bart im Genau. Ausschuss verschwunden, Und an der Konstantin. Stelle dachte ich mir auch so, du weißt es doch, dass es gemacht wird. Und Er war du doch weißt doch, selber dass du es da. den Leuten erklären musst. Weiß ich nicht. War er irgendwo? Ach, Ich wahrscheinlich habe ihn schon, nicht so wie gesehen. er hier redet. Ja, gut, du Keine hättest ihn ja Ahnung. vielleicht gesehen, ja, stimmt. Aber gut, da waren ein paar mehr Leute. Ja, naja, in Göttingen wäre er dann wahrscheinlich da, ne? Da war ich ja nicht. Also, weiß ich nicht. Ich habe jetzt aber auch keine Bilder gesehen, wo er irgendwie drauf abgebildet war oder so. Und bei der Sache in Hannover waren auch nur die Julis. Also, das war von der FDP selber, war das nicht unterstützt, die Geschichte. Der Joachino sagt, bitte tut uns nicht weh. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Polizisten in der Silvesternacht auch. Ne? Greift uns nicht an, wir sind doch bei euch, wir sind doch einer von euch. Ja, aber ich meine, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also, wenn ich als erstes irgendwie sage, ja, das ist doch einfach nur liberale Demokratie verteidigen und das ist doch nicht links, und als zweites dann ja auch an die Linken, ihr wollt doch nur die liberale Demokratie verteidigen, oder? Weil das ist ja dann nicht geeignet dazu. Ja, Spaß. Rucks, wie er von der AfD gefordert und betrieben wird. Wenn wir gemeinsam gegen Rechtsextremismus, gegen diese verfassungsfeindlichen Tendenzen die Stimme erheben wollen, dann brauchen wir Demonstranten aus der gesamten Gesellschaft, aus der ganzen Breite des politischen Spektrums. Und da gehören auch Konservative und da gehören auch liberale Demonstrantinnen und Demonstranten dazu. Und es gehören ganz viele Menschen dazu, die einfach keinen Bock haben, sich von einer bestimmten politischen Richtung vereinnahmen zu lassen, sondern die schlichtweg wissen und sehen. Ja, Konstantin, aber nicht so, wie du denkst. Ich Ja, das meine, ist schiefgegangen, würde ich sagen. Mit dem sich es nicht ist noch. vereinnahmen lassen. Ja, Und würde ich auch erkennen, sagen. dass was die Links. AfD vorhat, das was diese widerlichen Rechtsextremisten mit unserem Land vorhaben, das verstößt gegen unser Grundgesetz, das verstößt gegen das Bild, was wir von einer freiheitlichen Gesellschaft, von einer Hat liberalen er auch nur den Demokratie Artikel mit haben. leichter Und Sprache deswegen gelesen oder was? Hat er nur den Artikel mit leichter Sprache gelesen vielleicht auch? gehe ich auf die Straße. Und eine weitere Botschaft geht raus an all die Demonstrantinnen und Demonstranten, die auf diesen Veranstaltungen unterwegs sind und sich jetzt die Frage stellen, was passiert jetzt eigentlich? Wie geht es eigentlich weiter? Es geht natürlich weiter mit mehr Demonstrationen, mit mehr Veranstaltungen, Kundgebungen, in denen für die liberale Demokratie, für unser Grundgesetz geworben wird. Aber das kann nicht alles sein. Es gibt jetzt ganz konkrete Aufgaben, die ihr erledigen könnt, wenn ihr der Demokratie helfen wollt. Dazu gehört, dass ihr an der Europawahl teilnehmt am 9. Juni. damit die Wahlbeteiligung nicht so gering ist, dass rechtsextreme Parteien ein leichtes Spiel haben. Dazu gehört, dass ihr euch selber mit der Frage beschäftigt, ob ihr euch nicht in einer demokratischen Partei engagieren wollt. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass ihr im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis aufsteht und die Stimme erhebt, wenn Rechtsextremismus normalisiert wird, wenn Vorurteile, wenn Ressentiments, wenn Sprüche über Menschen mit Migrationshintergrund gemacht werden, das dürfen. Für die liberale Demokratie, ne? Wenn die gefragt werden, wo sie herkommen oder ob man ihre Haare anfassen darf. Schenkt eure Zeit bitte der Politik, habe ich da gerade gehört. Und nervt auch alle anderen damit. Weil nur so retten wir die liberale Demokratie. Dürfen wir nicht einfach geschehen lassen, denn am Ende geht es immer auch um die Bekämpfung eines gesellschaftlichen Nährbodens für Rechtsextremismus. Das dürfen wir nicht zulassen und deswegen sollten wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen in den nächsten Wochen, aber vor allem. Ja, irgendwie lustig, ne? Je linker das wird, desto größer ist der Nährboden. Komisch. Oh Mann, was ist das für ein brauner Hintergrund hier? Hat man da vom Greenscreen das Grün nicht richtig wegbekommen oder wie? Und deswegen ist es braun geworden oder was? Ist gelb oder sonst was sagen? Uff, es gibt gerade überall Einmeldungen irgendwo in Baden-Württemberg auf einem Faschingsumzug. Ist wohl ein Wagen in Brand geraten, richtig übel. 7 Schwerverletzte. Alter Schwede, ey. Passt doch auf bei sowas. Wo Benzin ausgelaufen und das ganze Ding. Bittere Geschichte. Passt auf euch auf da draußen. Vor allen Dingen nicht nur sagen, wogegen wir sind, sondern auch wofür wir sind. Und das ist unsere Verfassungsordnung, unser Grundgesetz und unser großartiges Land. Und Gramsci. Unser großartiger Gramsci, nicht zu vergessen. Eieiei. So, hier die Sezession. Jetzt kriegen wir aber, jetzt sind wir spätestens in der rechten Ecke. Fettposting? 666. Sezession. Aber hier geht es nicht um das, was ihr denkt, sondern um Sezession. Ja, Fettposting gegen rechts. Ja, ist einfach ein Artikel. Ist mir irgendwie beim Rumsurfen habe ich mehrere Artikel, die aktuell sagen, wegen den neuen Parteigründungen und wegen den Demonstranten, wegen den Bauernprotesten und wegen den Anti-AfD-Demonstranten. Immer mal wieder der Hinweis halt auf den Verfassungsschutz, weil beim Verfassungsschutz halt, ist ja letztes Jahr ein größerer Artikel rausgekommen, wo ein bisschen Einblick gegeben wurde, wie das so ist. Da gibt es halt mehrere virtuelle Agenten, wie sie genannt werden, die halt online posten in verschiedenen extremistischen Lagern, ne, sei es Rechtsextremismus, Verschwörungstheorie, Querdenker, QAnon, Linksextremismus, Islamismus und sowas auch, aber irgendwie scheint der Fokus zumindest in der Kommunikation eher immer auf dem, in den Themengebieten Rechtsextremismus und Verschwörungstheorie zu liegen. Unter anderem, wo diese virtuellen Agenten eingerichtet wurden und die Gesetzesgrundlagen dafür geschaffen wurden, wurde ja auch hauptsächlich mit den ganzen Verschwörungsideologien halt argumentiert, dass die ja besonders Gefahrenpotenzial hätten und deswegen arbeiten die Leute dort jetzt auch mit einer umfassenden psychologischen Betreuung, das hatten wir vorhin schon in einem anderen Kontext. Es kann ja sein, dass die Leute, offenbar ist es so, dass die Argumente der Extremisten mitunter derart einleuchtend und diese mitunter derart nette Menschen sind, dass verstärkte psychologische Betreuung notwendig ist, um den kognitiven Abwehrapparat der Agenten gegen etwaige ideologische Versuchungen zu immunisieren. Ja, also da haben wir das Phänomen wieder, dass die Leute auf Leute losgelassen werden, dann vielleicht solche Memes posten, wie wir sie vorhin in dem anderen Artikel gesehen haben. Ne, irgendwelche frauenfeindlichen oder anderen Sachen. Ne, vielleicht gibt es ja auch einen Phänomenbereich Frauenfeindlichkeit da bald. Patriarchat oder sowas wird bald eingeführt. Ne, da gibt es nicht nur eine feministische Außenpolitik, sondern auch eine feministische Innenpolitik. Ja, die Hauptfigur, also hier, der Artikel beschreibt hauptsächlich einen anderen Artikel, der beschrieben ist, der aber nicht mehr verfügbar ist. Die Hauptfigur von Steinens Reportage ist eine junge Frau, Ende 20, die aus Idealismus zum Verfassungsschutz gekommen sei, um etwas gegen Rechtsextreme zu tun. Ja, und ne, solche Mitarbeiter sitzen da an diesen Accounts und machen das. Was in erster Linie überwacht wird, sind Meinungen und Gesinnungen, aber auch Gefühlsäußerungen von Zorn, Empörung, Abscheu. Und das läuft halt alles unter dem Themenbereich Hass und Hetze. Ja, und ja, es geht jetzt halt nicht nur um strafrechtlich relevante Sachen, die dort gemacht werden. Es wird halt auch zu Auktionen aufgestachelt und im Rahmen von dieser virtuellen Agententätigkeit, um innerhalb der zu überwachenden Zielgruppe Glaubwürdigkeit zu gewinnen, genießen Agenten Narrenfreiheit und dürfen Propagandadelikte begehen, also auch Dinge posten, die unter geltendem Recht in den Bereich der Volksverhetzung fallen würden. Ja, also das ist im Endeffekt das Pendant zur V-Person in irgendwelchen Parteien oder Vereinen oder sonst was. Ja, und da viel von dieser Kommunikation ja online stattfindet, von solchen Vereinen und Parteien, ist das da natürlich auch relevant. Und ja, Fatposting in Amerika, ne, oder Glowies oder wie man sie bezeichnen will. Ja, ist ein Phänomen, was man halt auf dem Schirm haben sollte. Ja, und nicht jeder, der böse tut, ist unbedingt böse, ne? Es gibt ja auch manche Leute, die, keine Ahnung, sagen, der Martin Sellner ist ja auch ein sehr guter Aktivist für bestimmte Sachen, die er nicht vorgibt zu tun. Aber da halte ich mich einfach mal raus, weil da weiß ich einfach nicht genug drüber. Das ist einfach nur ein Beispiel. Könnte man ja sehr viele prominente Persönlichkeiten oder Aktivisten nehmen. Ja. Bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr läuft vor der Bundestagswahl. Was dann noch rauskommt, welche Geheimtreffen da doch aufgetarnt werden und so. Wenn man so weiter im aktivistischen Bewegt ist, ist das schon verlockend, mit den mehreren Identitäten hier auf Twitter hier was zu machen und so weiter. Wie gesagt, da kann man auch als Einzelner schon Kopf holen. Ja, Immer wieder bei Gamergate, 10 Jahre, Sockenpuppen. ich meine, so eine Position ist dann natürlich. Jetzt mal ganz abseits von den ganzen Strategien, die im Hintergrund gefahren werden vom Verfassungsschutz. Für Aktivisten natürlich sehr schön. Wenn die irgendwo bei irgendwas Hass im Netz oder sowas, bei so einer Vereinigung, bei einer NGO sind, ist es natürlich auch ein schönes Pöstchen. Aber wenn man dann auch noch bei so einem Verfassungsschutz ist, da kann man richtig schön Aktivismus betreiben. Ja. Da kann man tagsüber irgendwelche Sachen posten und beim Feierabend kann man dann die Demo dagegen organisieren und Spendengelder einsammeln. Ah ja, ich fantasiere jetzt. Sowas passiert natürlich mit Sicherheit nicht. Tja. Ja, naja, also, Ich habe was. ja, bei der Sache von der Zelda, da ist er vor allen Dingen so, er war ja auch damals beteiligt an diesem wunderbaren Discord-Server hier vom Reconquista Germanica. Und das war ja so eine Geschichte, wo auf jeden Fall unsere besten Freunde aus der Anti-Gamergate-Zeit halt richtig schön Kasse mitgemacht haben, ne? Weil da hatten sie ja dann ihr Beispiel für organisierte Kampagnen und irgendwelche Gamification und so ein Zeug. Und das brauchten sie dann nur auf den Tisch knallen und dann die Förderknete einstreichen. Genau. Viele Verwendungsmöglichkeiten für sowas. Und ja, also weiß ich nicht, was das bringen soll, den Leuten da ständig recht zu geben, aber die Leute, die toll finden, werden das schon wissen. Ja, Ja. kommen wir nun zu einem Video von dem neuesten Video von Sinans Woche, was ich mir angeschaut habe, was ich ein bisschen komisch fand, wo ich mal über zwei, drei Aspekte sprechen wollte. Me too, würde ich mal sagen. Okay. Aber sag mal erstmal. Und also es heißt hier, Verachtung ist kontraproduktiv, was ich erstmal gut fand. Und dann hat er hier irgendwie, sagt er so, ja, die rechten Medien wie News, die schreiben ja irgendwie jede Woche, dass Migranten irgendwelche Leute vergewaltigen. Das war schon mal so ein Spruch, wo ich ganz schön schlucken musste, wo ich mir gedacht habe, okay, also ist das dann gelogen oder wie, wenn die das schreiben? Haben die sich das ausgedacht? Weißt du da mehr, Sinan? Weil dann lass uns mal teilhaben daran. Weil ansonsten, wenn die da jede Woche drüber schreiben, weil es jede Woche Anlass dazu gibt, darüber zu schreiben, dann kannst du denen das eigentlich nicht vorwerfen, dass sie darüber schreiben. Oder wie? Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Es ist ja eigentlich nur verkehrt, wenn die sich das ausdenken oder das Problem größer darstellen, als es eigentlich ist. Ja, die Frage ist, worauf will er damit hinaus? Was soll das bewirken in Naja, seinem dass Bericht? die irgendwie extrem sind oder so, sind halt Genau. rechtsextrem. Denke ich auch mal. Laut dieser Darstellung. Und das sind die, weil die da jede Woche drüber schreiben. Weiß ich auch nicht, gar nicht, ob sie das tun, aber ja. Weiß ich auch nicht, Also. ob die das tun, aber wenn sie das tun, dann kann es ja eigentlich nur falsch sein, wenn es nicht stimmt. Oder nicht? Das auch. Ja, das war das Erste. Und dann bringt er hier so einen Vergleich quasi so auf Schwarzmalerei, dass das ja nicht gut ist und so. Und sagt dann so, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in einem Basketballspiel irgendwie zurückliege, dann bringt das ja auch nichts, wenn ich nur meckere, dass es irgendwie nicht gut läuft. Und das soll dann so ein Vergleich sein zu dem politischen, in dem wir uns hier gerade befinden, wo ich mir dann aber direkt denke, nee, also das Politische, in dem wir uns gerade befinden, das ist ein nicht einflusslose Leute, die mit so einem dialektischen Kram da irgendwie rangehen. Also wenn du das auf deine Basketball-Analogie überträgst, dann müsstest du eigentlich sagen, da stehen Leute, die sagen, ja, also diese Körbe, die hängen schon mal viel zu hoch, das diskriminiert irgendwelche Leute. Und dann ist es ja gut, wenn du jetzt dieses Spiel verlierst und eigentlich sollst du gar nicht antreten, weil du hast schon so viele Spiele gewonnen. Andere Leute haben noch nie Basketball gespielt und lauter solche Tricks. Na, also das wär ein Vergleich. Wenn du halt lauter komplett hirnlose Leute da hast, die sagen, nee, das geht nicht. Hier diese Regeln, nach denen ihr hier spielt, die sind total unfair. Die sehen vielleicht aus, als wären sie faire Regeln oder so. Aber das ist doch total ungerecht, weil guckt euch mal die Ergebnisse an. Und lauter solche Sachen, ne? Das wäre ein Vergleich. Das ist das Politische, in dem wir uns hier gerade befinden. So totales, alles muss sich ändern, alles muss umgeschmissen werden. Die falschen Leute sind hier irgendwie erfolgreich sowieso von vornherein. Die wollen ja gerade keinen fairen Wettstreit. Und gleichzeitig sind wir unterhalten. Ja, also ich fand diesen Vergleich halt irgendwie total unpassend. Ich meine, es ist ja schön, dass er irgendwie sich mit den Leuten gut stellen will, gutes Auskommen mit anderen Leuten haben will. Kann ich ja verstehen, will ich auch haben, aber es soll ja so ein bisschen, ja, irgendwie eine Strategie jetzt sein, da irgendwie mal drüber nachzudenken oder so. Aber dieser Vergleich passt halt überhaupt nicht, wo ich mich dann wieder frage, ja, ich meine, du beschäftigst dich doch mit dem ganzen Kram und du merkst doch, dass es ein Problem ist und es wird ja auch überall adressiert und du hältst ja auch Stand diesem ganzen Kram da in der Gruppe und diesen ganzen dämlichen Diskussionen, bleibst ja auch auf dem Standpunkt stehen und sagst dann nicht irgendwie, ja, tralala, irgendwie, es haben ja alle gleich Recht oder irgend sowas. Und dann weiß ich jetzt aber nicht, wer der Adressat jetzt hiervon irgendwie sein soll, weil ja, also Ja, ich keine verstehe das ehrlich Ahnung. gesagt so ein bisschen so mit dem Unterhaken. Das meine ich schon ganz ernst. Diese Rhetorik aus dem Basketballraum da, aus der Umkleide in der Pause, die ist doch so Unterhaken. Die ist doch so, wir müssen zusammenhalten und so weiter. Und das ist auch genau das, was ich empfunden habe bei der ganzen Show, die er da gemacht hat. Das ist alles totales SPD-Sprech für mich. Das fängt schon an da bei diesem Framing. Ja, das fängt schon an bei diesem Framing. Wir sind ein Einwanderungsland. Ja, wir sind ein Einwanderungsland, wo jedes Jahr so und so viele Leute einwandern, das hat er ja dann noch aufgelistet, ja. Ist ja auch in Ordnung, aber wir sind auch ein Auswanderungsland. Wir ziehen jedes Jahr auch Hunderttausende von Leuten weg. Also wir sind auch ein christliches Land und wir sind auch ein europäisches Land. Was soll der Fakt, ja? Ich weiß nicht, wir sind nicht einfach nur ein Einwanderungsland. Wir sind ein Land mit vielen Eigenschaften. Das Framing ist absolut sozialdemokratisch in meinen Augen. Okay. Also, ja, fand ich voll enttäuschend, ja. Aber gut, ich hatte da schon so ein bisschen mit gerechnet, die ganzen Sachen, die er früher gemacht hat, fand ich auch nicht so mehr so astrein. Und da hatte ich mir das schon fast gedacht, dass er so ein bisschen SPD-Richtung geht. Und ja, ich fand es einfach nur als Bestätigung auch. Ne? Für mich ist das sehr sozialdemokratisch. Und Ja, sage ich dann nicht weiter was zu. Das kommt, komm ich auch noch. Ja, man muss sich ja nicht drüber aufregen, aber ich, ja. Ja, doch, ich fand es ärgerlich, weil das spielt ja eigentlich eine andere Nummer vor, weißt du, ne? Ja, das heißt spielen. Genau wie du sagst, also, dass er eben, dass, ja, dass er eben, er weiß es doch. Wie du sagst, er weiß es doch eigentlich. Was soll denn das jetzt, diese Dinger so komisch zu verdrehen? Hm? Ist schon verrückt, dass alles, was Ekel Alfred Tetzlaff damals über die Sozialdemokratie gesagt hat, eigentlich genauso eingetroffen ist. Und er war ja als Bösewicht geschrieben, also kopiert. Der ist ja, kommt ja aus einer britischen Sitcom. Ja. Und alles stimmt. Ja, ich habe nur geschrieben, dass doch nicht die Ausländer das Problem sind, sondern die Kosten, die uns aus dem Ruder laufen einfach. Ja. Viele, was die Leute alles mitmachen hier, da hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt so weit geht. Aber es ist immer noch verhältnismäßig ruhig dafür, was so läuft. Und ja, dass da irgendwann mal ein Stopp gemacht werden muss, vor allem wenn noch die ganze Zeit die Gesetze gebrochen werden und so weiter. Na, die machen ja das Gegenteil, sie wollen die schneller einbürgern. Ja. Die machen das absolute Gegenteil. Sie sagen, sie wollen abschieben, aber sie stellen jetzt eben noch einen von uns bezahlten Anwalt zur Seite. Die bescheißen uns einfach, was das angeht. Die drücken ihr Ding durch und ziehen dann hilft. Das weißt du doch, genau. Ja, finde ich interessant, dass ihr das auch so. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob er sich damit schon befasst hat mit den Gesetzesänderungen jetzt oder so, hat er eigentlich noch nichts zu gesagt. Ja, aber wenn ich dazu meinen Mund im Internet aufmache, sollte ich das zu wissen, wie das so läuft, ne? Ja, kommt drauf an. Ich meine, wir sagen ja hier auch haufenweise Sachen, die, ja, wo wir uns jetzt nur oberflächlich mit beschäftigen konnten. Ja, trotzdem, das darauf runterzubrechen, dass die Leute was gegen andere, andersartige hätten oder so, das ist einfach eine Lüge, ja. Nee, es ist, wenn, auch, ist es nur ein Aspekt, ne? Also, und das kann man sich ja auch fragen, wie relevant der halt wirklich ist. Ne? Ja. Mhm. Wie halt relevant der auch wirklich ist und auch bei dieser News-Geschichte. Ich meine, man muss das ja nicht mögen, die Art von Journalismus, die machen, ist ja so ein bisschen boulevardesk angehaucht. Und also ich würde auch zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, mir irgendwie so eine von Ton und Taxis da irgendwie hinzusetzen, wenn ihr wirres Zeug da irgendwie erzählt. Also dafür wäre mir jetzt halt auch zu schade. Aber dann sollen die das halt machen, ich gucke es mir halt nicht an und fertig so, ne? Und die Sachen, die mich da interessieren, die gucke ich mir dann an. Und Leute sind da ja auch ein bisschen unterschiedlich und soweit ich das sehen kann, wird denen da ja auch ordentlich Freiraum gelassen im Endeffekt, um das so zu machen, wie sie es möchten. Also jetzt die Journalisten, die da arbeiten. Also habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt unbedingt immer besondere Narrative halt gepusht werden müssen. Und ja, die Geschichte mit den Sexualstraftaten ist einfach eine Tatsache, dass das einfach zu viel ist in diesem Bereich. Und dann kann man da meinetwegen sagen, irgendwie ja, aber die Alterskohorte und diese ganzen Dinge, okay, fair point, aber einfach nur zu sagen, die reden jeden Tag darüber und dann irgendwas ja, von extrem zu erzählen oder so. Also Grabschereien oder so, das könnte ich ja noch verstehen, aber es geht ja dann gleich immer um Vergewaltigung. Und was ist mit den islamistischen Umtrieben an unseren Schulen? Was ist mit denen? Es ist auch alles so, ja, muss man halt Part and Parcel auflegen, wir living in a big city oder was. Und rote Kappe, da hat der Chat ganz recht, rote Kappe geht eigentlich nur für einen. Und der Niki ist tot. Deswegen. Achso, ich dachte, du machst Super Mario. Ich wollte gerade sagen, Super Mario lebt doch noch. Nee, der Niki ist schon immer Rennwagen, da rast auf die Strecke im Himmel weg vor. Luis, der Ferre, der Michael. Ja, also von den Videos, die ich bisher gesehen habe, von ihm fand ich das mit Abstand am schlechtesten. Aber wohl keine gute Woche war. Also. So, hier können wir uns eigentlich das Lesen des Artikels sparen. Okay. Hört uns zu und haltet uns aus, sagt Simon Dede Ayivi über die Demonstration. Alles klar, höre ich nicht also zu. Also wird hier das gleiche Lied, im Endeffekt wird das gleiche Lied gesungen wie letzte Woche bei Vanessa. Ich habe mich wirklich auch gefragt, was das denn soll. Wollen die Leute jetzt plötzlich alle gar nichts machen dagegen oder was? Das kann doch auch nicht sein. Die sind doch alle nicht doof. Die wissen doch, dass wir eher gegen diese Migrantenproblematik, die wir so dann haben. Ja. Nee, die brauchen wir doch für unsere Rente, Mammon. Ja, genau. Ja, das ist doch aber auch, das hat ja von der Grauzone so gesagt, das ist doch auch so eine, wie soll man das denn sagen, das ist auch so eine kapitalistische Ausnutzmentalität, dass man jetzt ja, aber das, die Herr das ist doch das, was sie uns immer wieder sagen. Gerade hat doch der Wüst, gerade hat doch der Wüst oder irgendwer wieder gesagt, wir brauchen so und so viel 100.000 pro Jahr. Das ist ja Augenschnitt, Sand und Augenstreuerei. Wir sehen aber halt, dass es nicht funktioniert. Aber trotzdem, was ist die Definition von Wahnsinn? Ja. Ja, weitermachen. Was immer wieder zu versuchen, immer den gleichen Artikel jede Woche bei der Taz zu schreiben und zu hoffen, es ändert sich was. Trotzdem wollte ich noch ein Zitat vielleicht. Warte mal, wo hatte ich mir das denn? Daniel Morris. Genau. Ich habe ganz viel Verständnis dafür, dass da Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unter verschiedenen Voraussetzungen auf die Straße gehen. Ich verstehe, dass einige unter Laut gegen Rechts Musik und Spaß verstehen und sich das besser anfühlt. Ich weiß, dass Menschen im ländlichen Raum, besonders im Osten, richtig was riskieren, wenn sie auf die Straße gehen. Ja klar, da steht hinter jeder, der da, die werden also und dann zusammengeschlagen auf dem Weg heim. Ich bin mir sicher. Doch es muss möglich sein, über das Wie zu diskutieren. Wenn das schon als demotivierend gilt, weil sie die Kritik halt, die ganze Kritik, ist diese Bewegung nicht sonderlich stabil. Gegen Spaltung hilft Kritik annehmen. Deshalb hört uns zu und haltet uns aus. Das Übliche. Ja, und da muss ich jetzt auch immer ganz viel dran denken, ne? Also im Osten, ja, toll. Osten ist auch eine linke Hochburg gewesen und jetzt ist es eine rechte Hochburg. Aber es will trotzdem keiner von euch dran glauben, dass je mehr Linksextremismus man aufdreht, desto mehr Rechtsextremismus dann hinterher dabei rauskommt. Ja, und dieser Mann hier glaubt auch, nämlich der glaubt, dass diese Demonstration einen ganz unmittelbaren Effekt auf die vielen Menschen hat, die daran teilgenommen haben. Sie ziehen Kraft aus diesen Demos, um sie in alltäglichen Auseinandersetzungen einzubringen, sagt der Protestforscher am Peace Research Institute. Kennt man ja, wenn mal wieder irgendeine alte Oma von irgendeinem Nazi beschimpft wird, da kann man einschreiten und sagen, nicht, wir sind mehr. Solche, das sind die alltäglichen Auseinandersetzungen. Wer Alltägliche kennt es nicht? Auseinandersetzungen, ja. Das Ja, Persönliche der ist Effekt auf die politisch, Menschen ist ne? doch hier durch die Gruppentranszendenz oder so gegeben, ne? Dass sie sich wohlfühlen dann und so. Das bestimmt, macht schon irgendwie was mit den Menschen, glaube ich auch, so wie wenn man zum Fußball geht oder so. Nach einer Kraft ziehen, ja. positiven Evaluierung im Jahr 2012 wurde der Verbleib im Leibniz-Verbund bestätigt und die öffentliche Finanzierung für das Peace Research Institute sichergestellt. Cool. Du, du, Ich glaube auch, dass das Peace Research einige Kraft daraus zieht. ist die neue Frankfurter Schule oder was? Ja, und hier ist nochmal die Passt ja Tabelle gut zu von dem Blog-Ding. Da ist der 90 Experte auch Fällen, schon erledigt. Politiker, eigene Mitarbeiter, Experten im Parteibuch oder aus sonst Parteinamenstiftungen, die interviewt wurden, größtenteils Unis kenntlich zu machen. So viele Hashtags, Reform-ÖRR und ÖRR-Blog, da wäre noch Platz für Hashtag Gamergate. Aber ja, irgendwann. Die Denkmäler, Chris, denk an die Denkmäler. Sie werden aus purem Gold sein. Ja, und Ja, apropos hier die. eine Frage, eine Sache noch zu dem. 90 in einem Monat, ja, ist es gut, so eine Auswertung erstmal generell zu machen. Aber Punkt 2 ist 90 von wie viel? Weil 90 kann viel sein, hört sich auf jeden Fall wie viel an. Aber wie viele Interviews werden denn in einem Monat gezeigt? Aber ja. Ja, Wie es gibt viele Ausführungen. Gerade zufällige bei diesen Passanten? politischen Themen ist natürlich die höhere Wie Dichte. viele zufällige Passanten befragen die denn im Normalfall? Aber ich Also ich würde schon sagen, dass man es finde schon in absoluten Zahlen auch sehen kann. Also 90 sind trotzdem viel. Weil eigentlich sollte das 0 sein. Muss das nicht drunter schreiben. 90. Dreimal pro Tag wird das weggelassen. Das ist mir zu viel. Dafür zahlen wir euch zu viel Geld, als dass ihr die Und das sind journalistische vor allen Dingen auch Ethik. die wichtigen Sachen wahrscheinlich. Also die Sachen, wo irgendwie einer auf seinem Weg vom Lokalbericht irgendwie gefilmt wird, was dann hinterher in einer, na, wie nennt sich das Ding, irgendwie Lokalzeit oder so beim NDR irgendwie läuft und sich drei Omas angucken. Das ist dann auch egal, wenn das einer von der SPD ist Na oder so. klar, ich meine, was halten Sie vom Dorffest in Hinterpupplingen? Ne, das bei sowas lohnt sich's ja nicht. Ja, aber man muss sich das ja nur kurz überlegen. Wenn ich halt den CEO von McDonald's befrage, wie ihm der Cheeseburger schmeckt, den er isst, würden alle sagen, boah, das geht aber nicht. Ja. Ja. Punkt. Ja, aber hallo, ich meine, die regen sich ja schon drüber auf, wenn Kuchen TV Werbeeinnahmen hat, wegen irgendwelchen Videos, die der macht, dass das politisch irgendwie Oder verkehrt wäre, weil der die ja in, falschen Energy-Drinks im Regal stehen ja, hat. weil er ja in einer hier irgendwie Hassgruppe irgendwie dann sich vernetzt, um um koordiniert gegen Leute vorzugehen oder was dieser Vorwurf da irgendwie war. Tja, also ich wäre mal für eine Zollfahndung bei dem Öffentlich-Rechtlichen, ne? Weil wenn die da ihre Mitarbeiter befragen, zählt das dann zur Arbeitszeit oder nicht? Ja, apropos hier die geheimdienstliche Arbeit. Bei diesem hier hab ich ganz, ganz starke Vibes, denn hier gibt es einen Faktencheck, dass es einen gefälschten Bildartikel gibt über die muslimische Partei Deutschlands. Also eine muslimische Partei, die es nicht gibt, sagt hier korrektiv, dass es die nicht gibt. Und das stimmt auch, dass es die muslimische Partei Deutschlands nicht gibt. Aber in der gleichen Woche, wo dieses hier erschienen ist, ist nämlich auch dieses hier passiert. Eine neue Partei, nämlich die Dawa-Partei, was dann bedeuten soll, stand es hier irgendwie, Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Aber ich meine, der eine oder andere weiß es vielleicht, das Wort Dawa hat ja eine gewisse Hammer. Ja, das ist so ein Bedeutung. Schlag in die Fresse, eigentlich die Partei so zu nennen. Das ist der Hammer. Also, das ist eigentlich, sag mir, dass du ein Islamist bist, indem du mir sagst, dass du ein Islamist bist. Das Also ist es das ist, Meme eigentlich an der Stelle. da war mit Ja. W bedeutet halt, und einem Apostroph zwischen A und W bedeutet halt der Ruf zum Islam. Also. Ja, also die Aufforderung, die Leute zu konvertieren zum Islam ist das ja. Ja, die Aufforderung halt. Was? Ja, und ist ja super, ne, weil ich hatte nur das mit ich hatte das vom Korrektiv gesehen, den gefälschten Bildartikel nicht. Die ganzen russischen Bots haben anscheinend an mir vorbeigetwittert. Und ja, das mit der anderen Partei, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber es wird ja interessant, ne? Ja, Dann das haben habe ich auch erst über Umwege mitbekommen, wir. weil das jemand mir verlinkt hatte und ich dachte so, okay, das habe ich doch gesehen, das war doch ein Fake und ich glaube sogar, dass sie das darauf anlegen. Also es würde mich noch nicht mal wundern, wenn man dieses hier erfunden hat, um zu sagen, das ist ja falsch. Ja gut, Und es ist ja keine deutsche Partei, ne? Die, soweit ich weiß, ist das erstmal auf Europaebene eine Partei. Ich weiß nicht, ob es schon deutsche Körperschaften okay, aber ist davon nicht der gibt. Chef von denen einer, der irgendwie. Nur das ist ja Irgendwo kein. stand das doch hier drin, oder war das in einem anderen Artikel von der Tagesschau hier, glaube ich. Genau, die hatten hier diesen Typen. Der Arzt Mustafa Yoldas ist die Nummer 3 auf der Liste, der da war. Funktionär der Gemeinschaft Millî-Görüş. Oh, super. Ja, nee, da braucht man die Artikelfrage gar nicht stellen. Wie nah Erdogan ist das? Das ist Erdogan. Ja, muss man doch noch mal ein bisschen Fragezeichen hintersetzen. Das wäre sonst total gemein. So ein Ja, und ich Journalist, meine, wenn man das als Allianz, Tatsache Allianz. hinstellt, nur weil die Leute und der soll ja, glaube ich, auch irgendwie auch schon Werbung Aber eine für Partei, Erdogan die den gemacht haben. Koran. Vielfalt und Aufbruch, yes. Ja, der Eine Name ist doch Partei, auch die den deutsch. Das ist keine Koran deutsche mit Partei, der sich Name ist doch deutsch. rumträgt, dann geht es, das Stimmt, ja. geht nicht. Eine Partei, die den Koran als Leitfaden mit sich rumträgt, weil der Koran ist gegen alle Ungläubigen diskriminierend. Also, und da diesmal halt nicht das nette Diskriminieren, wo man über jemanden lacht, sondern wo halt Sachen abgeschnitten werden oder Leute halt gezwungen werden zu konvertieren oder Abgaben zu zahlen, wenn sie nicht konvertieren und so. Dieses Hier Buch steht kann türkische AfD nicht die Erdogans deutscher Grundlage einer Parteiableger. demokratischen Partei sein. Das ist eine deutsche Partei. Also zumindest tritt sie jetzt erstmal nur bei der Europawahl an. Ich weiß Ja, aber nicht, in ob die auch Deutschland. schon. Ja, in Europa, Nee, in so wenn Deutschland. ich das verstehe, oder? In Okay, ich Deutschland. weiß es nicht. Ich glaube, das ist beides möglich, ich weiß nicht. Du musst in irgendeinem Land antreten. Du kannst nicht in Europa antreten. Es gibt eine deutsche Liste für die Europapartei. Ja, gut. Ja, und also dieses Ding hier, ne, und das ist auch 2 Wochen, nachdem wir die Staatsbürgerschaft für Türken vereinfacht haben. Da ist diese Sache gekommen. Und der Taz-Artikel ist übrigens total gut. Also hier steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. Die haben ja also so ein Interview. Na, also bei allem Mist, den wir von der Taz irgendwie hier haben, dieser Artikel hier ist auf jeden Fall brauchbar. Aber es gibt keine islamische Partei, die nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Also solange du sagst, ich bin eine islamische Partei, Und verstößt die du Dawa mit nennst, dem, also hallo. Du verstößt einfach grundlegend. Wenn du islamisch bist, verstößt du gegen die Werte des Grundgesetzes. Damit muss deine Partei eigentlich verboten werden. Das ist eigentlich so, als würde sich die AfD morgen in Deportation umbenennen. Ja, genau. Ja, und auch das hier macht unser Verfassungsschutz, nämlich Material zu Hans-Georg Maaßen sammeln. Die haben ihn jetzt offiziell unter der Lupe. Ich glaube, der Herr Haldenwang, der liebt auch. Der liebt alle Menschen. Ja. Also. Aber der ist nicht links, deshalb war er CDU, ne? Also, der braucht noch eine Weile. Der wäre nur die Feinde. Der linksradikale Ruprecht Polenz ist auch bei der CDU. Ja, okay. Ja, und der Witz hier ist, also das, und das steht ja auch schon in der Unterschrift, auch Äußerungen Dritter werden Maaßen zu Last gelegt, denn alles, was sie hier getan haben, ist, ne, das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon mal das Thema, sie haben sich irgendwelche öffentlich zugänglichen Dinge angeguckt und irgendwelche Behauptungen von irgendwelchen selbsternannten Experten, die halt sagen, der Maaßen sagt Pui-Pui-Sachen, die nicht mit dem Grundgesetz kompatibel seien, angeblich. Gezeichnet Mick Prinz, Annette Grahane und Shoyoka. Herr Maaßen, der Typ, der unser Ausländerrecht praktisch, also wortwörtlich mitgeschrieben hat, als hier Innenministeriumsbeamter, hochrangiger, unter dem SPD-Innenminister und Grundgesetzkommentare verfasst hat, bis vor ein paar Jahren, dass man es irgendwie geschafft hat, ihn daraus zu mobben. Der soll jetzt hier irgendwie der große Staatsfeind sein, oder was? Ja, ist er ja schon länger. Ich frage mich, ob das jetzt eine Relevanz hat. Der wird ja jetzt diese Werteunion-Partei gegründet. Wenn er da Mitgründer der Partei ist und gleichzeitig halt vom Verfassungsschutz halt quasi beobachtet wird, ob das irgendwie Konsequenzen da hat. Na, natürlich, da kann der Haldenwang gleich den nächsten Zettel schreiben. Steht hier, bekannter Rechtsextremist, bitte Partei beobachten. Wie mit den Zitaten auf Wikipedia, wenn du die erstmal da drin hast. Das ist doch das Schöne. Kann man die nächste Partei gleich auch am kurzen Gängelband halten. Partei. Ja, die DAWA-Partei, die tritt übrigens bei der Europawahl an und bei der nächsten Bundestagswahl. So wie dann doch, okay. Ja. Ja, hoffentlich gibt es bald eine Verbotsforderung. Weil, wie gesagt, ich sehe nicht, wo der Koran mit der deutschen Verfassung in irgendeiner Form kompatibel ist. Das ist unmöglich. Die werden dann natürlich sich Honig ums Maul spielen, werden sagen, ja, aber genau das bedeutet da. Aber Onkel Maas, Honig ums die Maul Religionsfreiheit spielen. Ist doch auch garantiert im Grundgesetz. Ja, aber da ist nicht garantiert, dass du eine Partei gründen kannst, die auf deiner Religion basiert. Da gelten aber andere Onkel Regeln. Onkel Maas, die CDU gibt es doch auch. Ja, weil in der Bibel steht halt auch nicht, wie man irgendwie Leute behandeln soll. Also zumindest nicht in dem Teil, der heute noch befolgt wird, steht nicht drin. Ich wollte gerade sagen. In dem also weiß ich schon, aber der Unterschied ist halt, wir nehmen das nicht mehr so ganz ernst, das Alte Testament. Ja. Und die haben nur ein altes Testament, die Muslime. Ja, und außerdem ist halt ja ein bisschen traurig. Die CDU ist ja auch nicht für die Errichtung einer Staatskirche, denn auch das steht ja in unserem Grundgesetz drin, dass es die nicht gibt. Und die CDU möchte auch nicht, dass nach Kirchenrecht geurteilt wird in unseren Gerichten und so weiter und so fort. Ja, außerhalb von unseren Gerichten. Ja, das Thema mache ich jetzt mal lieber nicht auf, dass wir ja dieses wunderbare Selbstverwaltungsrecht haben, was sehr weit ausgelegt wird. Aber ja. Ja, also auf jeden Fall wollen die eine Staatskirche haben und das ist jedenfalls ausgeschlossen. Stattdessen haben wir ganz viele Staatskirchen und die wollen sie auf eine dann reduzieren und das würde nicht gehen. Ja, auch das ja diese Woche für einige Augenbrauen-Hochzieher gesorgt, nämlich die Stadt Rostock hat hier Stellenausschreibungen vom Rathaus, sehen wir hier. Und da gibt es gleich zu Beginn, Bewerbungsfrist 20.02.2024, einen Sachbearbeiter Sternchen in Römisch 2 Remigration. Da muss sich doch einer drum kümmern. Ja, soll das Abschiebungen heißen, dann würden sie doch auch weinen. Deportation wäre noch schlimmer. Also ist Remigration, da haben sie sich selber mit ins Knie geschossen. Ja, was schon. Das hat natürlich alle möglichen Leute getriggert. Und deswegen wurde das Stellenangebot auch rausgenommen. Was es übrigens noch gibt, ist das für Vielfalt und eine Welt oder so. Das war ja auch irgendwo. Ah ja, hier genau. Auch Sachbearbeiter Sternchen in, auch Römisch 2, was auch immer es bedeuten soll. Asyl, humanitärer Aufenthalt. Also ja. Remigration. Und dann gibt es hier Remigration, ein Wort und seine Umdeutung. Pressemitteilung vom 31.01. Der Begriff Remigration triggert gerade sehr viele Menschen, weil er von Rechtsextremisten umgedeutet wird. Seht ihr? Sie wollen das Wort aus den ideologischen Gründen vereinnahmen und umdeuten und meinen damit Pläne, Menschen zu deportieren oder zu 100.000 aus Deutschland zu vertreiben. Ja, laut korrektiven Quellen. Rechtsextreme wollen diese Absichten aber hinter der Begrifflichkeit verstecken, die gewohnt klingt. Ich finde das Wort, oder gewohnt her, schreiben Sie hier. Ich finde, das klingt gar nicht Ich finde gewohnt. das total Also, lustig. Hast du, es ich haben gehe immer Leute, noch die auf Abschiebungen als Wort dafür. Also. es haben Leute die Suchkurve für Remigration gepostet. Und die ist Ja, ist halt heftig flach, flach, flach, hochgegangen, flach, ja. flach, bang. Von vielen Menschen angenommen wird. Der Missbrauch des Begriffes und die Verschleierung ihrer Absichten wurde bundesweit erkannt und hat Demonstrationen ausgelöst. In der Rostocker Stadtverwaltung ist mit dem Begriff seit 2017, 18 ein Sachgebiet im Migrationsamt benannt, das sich mit Aufgaben im Zusammenhang mit freiwilligen Ausreisen, Duldungen und Rückführungen befasst. Hier gibt es die Rückführung. Dafür wurde damals aus der Migrationsforschung heraus der übergreifende Begriff Remigration gewählt. Seht ihr, es ist alles total objektiv. Und ich meine, ist ja auch, wir haben Migration, was ist das Gegenteil davon? Da muss man gar nicht böse sein für. Also es ist einfach nur, Unmenschlichkeit. ja, Das ist genau. das Gegenteil davon. Ja, auf jeden Fall, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock steht für eine offene Willkommenskultur, für Bla Diversität, Integration, bla bla menschenverachtenden bla Plänen, Millionen bla Mitbürger, bla bla Sternchen-Innen bipo, aufgrund bipo, ihres bip. Migrationshintergrundes aus Deutschland zu vertreiben, stellen wir uns entschlossen mit aller Kraft entgegen. Unterstreicht die Oberbürgermeisterin Eva Maria. In der Wissenschaft ist Remigration seit jeher ein Standardbegriff der Migrationsforschung. Rechtsextreme wollen jetzt das Wort aus ideologischen Gründen vereinnahmen und umdeuten. Ja, sowas aber auch. Von wem haben die sich das wohl abgeguckt? Der Missbrauch des Begriffes durch Rechtsextremisten sollte daher nicht dazu führen, die Arbeit der Verwaltung mit rechtsextremistischen Ansichten gleichzusetzen. Ach ja, wunderschön. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir irgendwas tun, was ja. Herr S. aus Ö. Die war zu keiner Zeit bei uns angestellt. MitarbeiterInnen im Migrationsamt und seinen Sachgebieten leisten eine wichtige und verantwortungsvolle Arbeit, die mit solchen extremistischen Absichten keinesfalls gleichgesetzt werden darf. Humanitärer Aufenthalt. Verwaltungen nutzen den Begriff Remigration schon lange als verkürzten Sammelbegriff für freiwillige Rückkehrangebote, wie auch Abschiebungen von Ausländern, die nach geltendem Ja, ist Recht doch und genauso, was der entsprechenden Söllner Verfahren zur sagt. Ausreise verpflichtet sind. Wenn ich nach Seeland fahre und frage, ob ich da einen humanitären Aufenthalt bezahlt kriege mit allem drum und dran, gucken die mich komisch an und lachen mich aus, die Holländer. Tut mir leid. Weiß nicht, warum andere Leute glauben, sie müssten hier irgendwie einen humanitären Aufenthalt bezahlt bekommen. Ist echt nicht wahr. Ja, und der Herr Bittner hat hier aus England sich zu Wort gemeldet und gesagt, ein paar Thesen, wie Deutschland aus der Entwicklung anderswo hätten lernen können. It's the immigration, stupid. Massenzuwanderung in kurzer Zeit ist etwas anderes als kontinuierliche Einwanderung über viele Jahrzehnte. Sie erfordert deshalb andere Anstrengungen, vom Wohnungsbau über die Schulen bis zur Traumatherapie. Okay. Dem Wir schaffen das, der Kanzlerin folgte die nötige Schaffenskraft nicht. So, nächster Tweet. Zweitens, freie Rede wirkt desinfizierend auf Probleme. Copyright Weltraumaffen 2016. Blasendenken verfestigt sie. Die AfD hat schon vor jedem Einzug in Parlamente eine enorme Kraft ex negativo entwickelt. Was immer sie vertrat, durfte niemand sonst vertreten, wenn er oder sie sich nicht vorhalten lassen wollte. Das ist doch AfD-Denken. Das führte dazu, dass zu wenige vernünftige Leute es wagten, auf Missstände hinzuweisen. Beispiel Atomkraft. Ja. Beispiel alles eigentlich, immer auch Atomkraft. Drittens, ein echtes Alternativproblem. Wer auf gar keinen Fall will, dass die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt sind, ist deswegen kein Sympathisant von Rechtsextremen. Nur stellt sich diesen Leuten die Frage, wen muss ich wählen, wenn ich sicher gehen will, dass die Grünen nächstes Mal draußen bleiben. Aber die Grünen sind doch gar nicht links, die sind doch nur für Demokratie und so. Weiß man nicht. Wen muss man da bloß wählen? Die Hammerbande. Wen muss man da bloß wählen? Berliner Antifa-Aktivist bekennt sich. Naja, wenigstens mal etwas, würde ich sagen. Ungarn. Ungern. Letztes Jahr, 10.11. Februar, der sogenannte Tag der Ehre. Ein Magnet für wohl viele Rechtsextremisten aus Europa, die da praktisch der in Budapest eingeschlossenen Nazi-Aufgebot gedenken, das da gegen die Sowjets die Stadt halten wollte und dabei komplett ausgelöscht worden ist, bis auf ein paar Leute. Und dort sind dieses letztes Jahr auch linksorientierte, unfreundliche Menschen, würde man sagen, linksextreme Personen hingereist. Und haben Menschen, die sie für Rechtsextreme gehalten haben, dort auf der Straße brutal angegriffen, niedergeschlagen. Die Taten erinnern so ein bisschen an die Hammerbande von Lina E. Das kommt nicht von ungefähr, weil es da durchaus auch Querverbindungen gibt. Die Staatsanwaltschaft hat da dem Hauptangeklagten vorgeworfen, eine Organisation gegründet zu haben, eine Linksextreme. Schwere Körperverletzung, lebensgefährliche Körperverletzung werden da verschiedenen Personen vorgeworfen. Und dann kommt halt hier, das ist ein Artikel aus dem Neuen Deutschland, aus dem Grund, weil ich hier halt die Doppelzüngigkeiten, die ganzen Geschichten, also die Haftbedingungen für die Dame aus Italien, die da angeklagt ist, sind menschenunwürdig. Es gibt eine Petition, die Frau nach Italien zu überstellen. Dann gibt es eine weitere Deutsche, die zum Prozess extra angereist ist, weil sie eine Haftverschonung bekommen hat. Die beiden anderen sitzen seit einem Jahr in Untersuchungshaft, Tobias E. und diese Ilara aus Italien. Also Anna M. und Tobias E., die beiden Deutschen, sollen nämlich auch der Hammerbande im weitesten Sinne angehören. Es werden weitere 14 Täter gesucht. Die Berliner Polizei hat eine Person festgenommen in Berlin, die wartet auf das Auslieferungsverfahren. Ein weiterer Verdächtiger ist in Italien festgenommen worden und sitzt in Hausarrest. Und jetzt möchten die Angehörigen erreichen, dass halt die Leute nicht ausgeliefert werden, weil die 10 aus Ungarn gesuchten Deutschen ein faires Verfahren in Deutschland zu ermöglichen und diese nach Festnahme nicht auszuliefern. Ihr drohe ansonsten im Vergleich zu Deutschland unangemessen hohes Strafmaß. Finde ich schon mal interessant, wie sich diese Leute rausnehmen, nachdem ihre Kinder in Ungarn zusammengeprügelt haben, dass sie die aber gerne nach unserem Kuschelrecht verurteilt haben wollen und nicht nach dem ungarischen Recht, so wie es natürlich richtig und gerecht wäre. Das ungarische Justizsystem entspricht nicht den rechtlichen Standards, sagt der Antifa-Ostkomplex. Einige Strafverteidiger, die da wohl sitzen. Finde ich auch geil, ne? Da wird einem EU-Land einfach mal abgesprochen, dass es eine vernünftige Justiz hat. Ne? Einfach mal so. Und die Haftbedingungen seien schlecht. Nun, ja, gibt nicht überall halt 4-Sterne-Hotel. In manchen Ländern ist das auch noch einfacher und das hat einen Grund, nämlich damit du über deine Taten nachdenkst. Ja, und das Bundesamt für Verfassungsschutz möchte auch irgendwie für einen Deal sorgen. Um die Gesuchten sollen sich stellen und dafür solle man die Nichtauslieferung zusichern. Ich frage mich, ob das der Verfassungsschutz irgendwie, ob der ein Problem hat, irgendwie ein linksradikales. Seit wann ist er dafür da, Terroristen? Und in dem Fall muss man das so trocken sagen, weil die haben Gewalt gegen Andersdenkende ausgeübt. Brutale Gewalt. Seit wann ist der Verfassungsschutz dafür zuständig, die vor der Justiz des Landes zu schützen, in der sie diese Gewalt durchgeführt haben? Wie kommen die überhaupt dazu? Und natürlich sagen die Soli-Gruppen, dass der Deutsche den Deal des Gerichts angenommen hat, beweist, wie das ungarische System funktioniert. Beschuldigte werden durch die unsäglichen U-Haftbedingungen zu Geständnissen gezwungen. Ein fairer Prozess könnte deshalb gar nicht stattfinden. Deswegen müssen wir die Auslieferung von Maja und Gabriele. Maja, Maja, die wollen dich ausliefern, ich glaube, und hier wegfliegen. Von Maja und Gabriele nicht unbedingt verhindern und Tobias und Ilaria so bald wie möglich in ihre Länder zurückbringen. Nee, ich hoffe, die Ungarn verurteilen die nach ungarischem Recht in einem gerechten Verfahren zu einer gerechten Strafe und die sitzen in einem ungarischen Gefängnis ab. Das ist nämlich die Strafe dafür, wenn man in Ungarn Leuten versucht, den Schädel einzuschlagen hinterrücks. Und das ist vollkommen richtig so. Und ich weiß gar nicht, was diese ganzen Befürworter von einem anderen Verfahren glauben, wer sie sind. Sag das doch mal den Leuten, die da krankenhausreif geprügelt worden sind. Die hätten sich auch lieber woanders mit Wattebällchen werfen lassen, als in ihrem eigenen Land von zugereisten Arschlöchern zusammengeschlagen zu werden. Die Hammerbande, meine Damen und Herren. Rechtsextremismus, Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem, hat Frau Schwesig damals gesagt. Ernst? Ja, hier wird's ernst. Das ist ein längerer Faden, wohl Auszüge aus diesem Buch hier. Nichts ist so unsichtbar wie ein Denkmal für Ernst Thälmann zur Geschichte eines ambivalenten Erinnerungsortes. Und es geht also um diesen gewissen Ernst Thälmann, ehemaliger KPD-Chef, der ja im KZ ermordet wurde und in der DDR halt eben so eine Art Staatsheld war, aber halt komplett verklärt durch Propaganda und wo es halt immer noch diverse Denkmäler für den gibt und alle möglichen Leute, die halt immer noch meinen, dass der halt ein super Typ gewesen ist, weil ja gegen die Nazis und so, dabei war der halt voll der Egoman, der alle möglichen, ja, wirklich irgendwie größenwahnsinnigen Sachen irgendwie geschrieben hat, wo sie das dann hinterher alles rausgestrichen haben, damit es irgendwie halbwegs vernünftig klingt und sie das so veröffentlichen konnten und so. Also es ist schon ganz, ganz schön interessant, was hier in diesem Thread alles so über den erzählt wird. Also wusste ich auch nicht. Alle möglichen Affären gehabt und so. Und auch da in Gefangenschaft hat er halt alle möglichen Sonderrechte besessen und so. Und die Sowjets hätten den wohl auch kriegen können, als es diesen Hitler-Stalin-Pakt irgendwie gab. Aber da hat der Stalin wohl kein Interesse dran gehabt, weil ja so ein Heldenkult irgendwie schon um den gemacht wurde und der natürlich nicht wollte irgendwie, dass ihn irgendwer überstrahlt oder so. Ja. Das sind die großen Nazi-Feinde, ne? Weswegen Kommunisten halt super noble Menschen sind. Deswegen kannst du mit dem Che-T-Shirt überall hingehen. Wenn ich mit meinem Hitler-Pulli komme, rennen die alle weg und schreien. Ne? Ja, wir haben ein tolles Land. Es ist auf keinen Fall eine Bananenrepublik. Und wir lassen uns auch nicht von irgendwelchen Leuten auf der Nase rumtanzen. Huch, was ist das denn? Miriklan hatte Spitzel in Lindners Anti-Geldwäschebehörde. Klingt scheiße, ist auch scheiße. Also da saß wohl längere Zeit jemand in dieser Financial Intelligence Unit des Bundesfinanzministeriums und hat dort Informationen über die laufenden Verfahren an den Miriklan durchgestochen. Demnach soll P. vertrauliche Vorgänge im Zusammenhang mit dem Miriklan auf seinen Rechner kopiert haben. Zudem habe er seine Zugriffsrechte offenbar für Abfragen in dem Ausländerzentralregister genutzt. Ja, und dann hat irgendjemand den Mund zu weit aufgemacht an einem abgehörten Telefon, hat den Namen von dem Typ gesagt. Tja, und jetzt haben sie ihn. Aber ja, genau so läuft es halt, ne? Diese Clans, die es laut Helge Lind und Freunden gar nicht gibt, haben ihre Spitzel schon ein bisschen bis in unsere Bekämpfungseinheiten für organisierte Kriminalität. Pöder. Ja, ich habe hier einen Artikel bei der NZZ gefunden, der über das um Senegal geht. Und das fand ich ganz witzig. Ich lese mal kurz vor. Es fällt auf, dass die Senegalesen in ihren Quartierläden alles immer nur in kleinen Portionen einkaufen. Sie lassen sich etwas Kaffee in ein Plastiksäcklein abfüllen, kaufen 3-4 Zuckerwürfel, eine Ration Butter und eine einzelne Zigarette. Man könnte annehmen, das habe mit den begrenzten Mitteln zu tun, aber diese Erklärung ist unlogisch. Unterm Strich käme es natürlich billiger, jeweils eine ganze Dose Kaffee oder eine ganze Schachtel Zucker zu kaufen. Der wahre Grund ist, dass Horten in Afrika schwierig ist. Das Päckchen Zigaretten wäre in kurzer Zeit leer, weil sich alle davon bedienen würden. Es hat ja genug, würde jeder sagen. In einer typischen senegalesischen Wohnung herrscht ein beständiges Kommen und Gehen. Gastfreundschaft wird großgeschrieben. Ist gerade Essenszeit, wird auch ein Fremder sofort eingeladen. Umgekehrt sieht der zufällige Besucher nichts Böses dabei, sich von herumliegenden Bonbons, Früchten oder Zigaretten zu bedienen. Das kann so weit gehen, dass das Fahrrad im Hinterhof immer mal wieder verschwindet, weil ein Gast oder ein Wächter gerade irgendwo hinfahren musste. Das wurde ja momentan gerade nicht gebraucht, wird dann zur Verteidigung vorgebracht. Wer viel hat und seien es nur Zuckerwürfel, zeigt damit, dass er mehr besitzt, als er zum unmittelbaren Konsum benötigt. Also wird es ihm wohl auch nichts wehtun, wenn am Abend etwas davon fehlt. Ja, das ist eine krasse Einstellung, fand ich. Insbesondere das, den Teil schon irgendwie witzig. Dasselbe kann einem dann auch mit Kleidern passieren. Wer einen ganzen Schrank voller Hosen oder Hemden hat, kann ohne weiteres ein Stück für ein paar Tage entbehren, lautet die Logik. Insbesondere unter Verwandten wird die Garderobe oft als Gemeingut betrachtet. Das Ausleihen kann dann durchaus auch etwas länger dauern bis zum Nimmerwiedersehen. Wer in so einem Fall Diebstahl schreit, macht sich lächerlich. Im besten Fall wird man vor der Inbesitznahme gefragt. Man kann ohne weiteres erleben, dass einem der Besucher sagt, oh, dieser Wecker gefällt mir, ich muss morgen früh raus, kann ich ihn mitnehmen. Man weiß genau, dass man bei einem Ja den Wecker nie mehr wiedersehen wird. Aber es ist in diesem Fall nicht die Frage, die als unhöflich gilt, sondern ein Nein als Antwort. Ja. Um die Sache zu retten, wird ein Senegalese bei seiner Antwort wahrscheinlich einen Umweg wählen. Der Wecker gehört meinem Bruder, ich kann ihn nicht weggeben. Oder leider brauche ich ihn morgen früh unbedingt, weil Nein sagen in Senegal verpönt ist, haben sich die Leute alle möglichen Vermeidungsstrategien ausgedacht. Hat man sich zum Beispiel verabredet und der andere kann nicht kommen, wird er einfach nicht auftauchen, ohne sich zu entschuldigen. Versucht man ihn dann anzurufen, wird er das Telefon nicht abnehmen, so kann das tagelang gehen. Der andere hofft einfach, irgendwann sei die Sache vergessen. Das erscheint dem Westler als extrem unhöflich, aber für die Senegalesen wäre es noch unhöflicher, den Termin direkt zu annullieren. Ja und so weiter und so fort, könnt ihr euch ja mal durchlesen. Am Ende geht es dann hier noch um die Sozialwesen. Ist natürlich ist das so ähnlich, die sind eben auch alle schlecht versichert und so weiter. Aber ich fand das ganz interessanten Blick, wie die Leute so funktionieren, wie so Leute so ticken. Und zwar sei das ja komplett subsaharisch so verbreitet, so ein Verhalten. Ja, und wenn ich mal was sparen kann, dann kommt man auch nicht auf die Beine sozusagen. Ne? Das gilt dann echt für jeden Einzelnen so. Der Senegal hat ein Bruttoinlandsprodukt von unter 30 Milliarden Euro im Jahr. Das ist, glaube ich, halb so viel, wie der Regierung gefehlt hat, nachdem ihr Haupt ihr Dingsbums geplatzt ist. Ne? Also, ja, wo führt das hin? Oh, du brauchst diese ganzen Werkzeuge nicht, ich nehme sie mit. So entwickelt man halt keine. Ja, so funktioniert es halt nicht. Ja, schwierig, dann in der Werkstatt oder sowas aufrechtzuerhalten. Genau. Das ist halt das, was klingt für mich nach den Grünen, ehrlich gesagt. Ja. Klingt für mich nach dem World Economic Forum. You will own nothing and you will be happy. Das ist das doch hier, oder nicht? Ich wollte es positiv framen und sagen, das ist genau das, wovon Milley halt auch warnt. Ja. Ne? Weil er sagt ja, das sind die Unternehmer, die die Welt voranbringen. Klar, aber wenn du dir Hühner hältst und die Leute immer sagen, ey, ich nehme mir eins mit oder ich nehme die Eier mit, du hast ja genug und so, wirst du da nie ein Unternehmen draus machen können. Ja. Ja, das ist ja wortwörtlich das Soziale halt, ne? Ist ja genau dieses, ja, du dir tut's doch nicht so stark weh, ne? Du kommst doch klar. Mm, ja, ja, klar. Ist ja genau die das. Haben doch, der hat doch ein Haus. Wofür braucht der noch irgendwas? Der hat doch das schon und das. Und am Ende hast du es halt alles verjuckst. Ja, ist das Sprichwort legal, ja. Senegal, scheißegal. Leute, die ein bisschen reicher sind, geht's am Ende auch nochmal. Ja, die haben dann ja immer auch Schwierigkeiten, bezeichnen teilweise Freundschaften eben als gib mir Beziehung, so ungefähr. Okay. Ja. Naja, kann natürlich sein, ne, wenn die das gewohnt sind. Ja. Foreign Policy. Eine Schneise der Verwüstung. Ja, kommen wir zum außenpolitischen Standing Deutschlands im Ausland. Wir haben ja einige Schläge hinter uns. Ich meine, die Außenpolitik von Frau Baerbock ist natürlich eine Sache, die uns ein bisschen was gekostet hat. Die Streichung von Fördergeldern um Klima, also von Entwicklungshilfegeldern um das Einfrieren von Entwicklungshilfegeldern, damit Staaten anfangen, irgendwelche klimapolitischen Wirtschaftsprogramme aufzulegen, hat uns auch sehr viel Ansehen gekostet. Und ja, die Situation in Israel und im Gazastreifen und die internationalen politischen Statements, die Deutschland abgegeben hat, hat uns halt auch sehr viel Ansehen gekostet. Ja, auch wenn man jetzt nicht unbedingt alles verurteilen muss, was Israel macht und von Genozid sprechen muss oder so weiter, hätte man einfach mit etwas besseren politischen Samthandschuhen international agieren können. Und dadurch, dass man halt einfach sich auf die Maximalhaltung zurückgezogen hat, ist die hauptsächlich der arabische Teil der Welt, allerdings auch der asiatische Teil der Welt, ein bisschen abgerückt von deutschen politischen Positionen international. Früher war Deutschland halt international diplomatisch hoch angesehen, weil die halt immer sich zwar zu Amerika bekannt haben, aber immer so eine Vermittlerrolle eingenommen haben. Und eine Vermittlerrolle wurde von Deutschland jetzt auch in diesem Konflikt erwartet. Aber die nehmen wir ja offensichtlich nicht ein. Ich meine, ist vielleicht auch besser so bei dem politischen Personal, was wir im Moment haben. Ja, weil sonst kommt es tatsächlich noch zu Armageddon, wenn wir uns da jetzt noch einmischen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Güte. Ja, könnt ihr mir direkt vorstellen. Die vier Reiter der Apokalypse könnten aus der Ampelregierung kommen. Ja, ich weiß aber wirklich nicht, was die Baerbock sich da so schwer getan hat, irgendwie Waffenstillstand zu fordern oder wenigstens irgendwie zu befürworten. Ja, es geht nicht darum, irgendeine Maximalposition einzunehmen oder zu sagen, Palästina gut, Israel böse, Israel gut, Palästina böse, sondern halt eine Vermittlerrolle, wie es Deutschland international halt immer zumindest versucht hat, ja. Was wir jetzt aber da nicht mehr tun. Ja, nun, angesichts der westlichen Unterstützung für offenkundige israelische Kriegsverbrechen im Gazastreifen der letzten Anschein von Universalität ist zerbrochen. Also es wird Deutschland quasi vorgeworfen, ne? Und auf diplomatischem Parkett. Und ja, das hat einige Folgen. Die Folgen sind, dass man bei der UNO andere Mehrheitsverhältnisse jetzt finden muss, ne, wenn die Leute von der deutschen Position dort abrücken beispielsweise. Aber es geht auch um Sachen wie Entwicklungshilfeprojekte von staatlichen NGOs, ne, also von den Friedrich-Naumann-Stiftungen und Friedrich-Ebert-Stiftungen und anderen, ne, die parteinahen Stiftungen, einflussreiche Instrumente der deutschen Außenpolitik, die an ihren Auslandsstandorten eng mit einheimischen Kooperationspartnern zusammenarbeiten, berichten von rasant zunehmenden Problemen. Sie kriegen keine Informationen mehr, das Personal springt ab, die örtlichen Kontakte, die kündigen, weil sie nicht mehr mit Deutschland zusammenarbeiten wollen. So. Ich sehe da massives Einsparungspotenzial für unsere Kassen. Ja, also ich meine, gerade bei diesen Parteinahen, die dort arbeiten, ich meine, sagen wir es einfach, wie es ist. Das sind halt diplomatische Kanäle und auch Geheimdienstkanäle, die genutzt werden, um halt international Realpolitik betreiben zu können. So sehe ich das eher. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Entwicklungshilfemissionen, die klagen natürlich darüber, oh, die armen Menschen, wir können den armen Menschen vor Ort nicht mehr helfen, aber das ist der wirkliche Hintergrund. Ja? Also Deutschland wird in der arabischen Welt sehr isoliert und Deutschland hat gerade, was solche nachrichtendienstlichen Aktivitäten hatten, in der arabischen Welt immer eine sehr, sehr gute Position. Ja? Die deutschen Kontakte dorthin wurden halt auch von anderen befreundeten Nationen immer geschätzt, weil Deutschland halt einen anderen Ruf international hatte als andere Staaten. Also das kann man ja ganz einfach lösen. Dann müssen die arabischen Staaten nur auf die Hamas einwirken, die restlichen Geiseln ohne weitere Bedingungen freizulassen. Genau, das wäre wieder eine Vermittlerposition. Man könnte sich ja 100 Sachen ausdenken, die Deutschland tun könnte. Und was machen wir? Wir machen nichts, außer keine Ahnung, hier gegen die Demonstration. Feministische Außenpolitik halt, ne? Ja. Ja, und wie gesagt, die NGOs vor Ort, die haben Probleme und ja, das schadet der Entwicklungshilfe. Ja, okay. Aber die zweite Dimension von diesen NGOs, die dort im Nahen Osten arbeiten mit den nachrichtendienstlichen Ermittlungen, das ist, glaube ich, das, was gerade realpolitisch Deutschland wegläuft. Deutschland hat sowieso immer eine sekundäre Rolle gespielt, was solche Sachen anging. Und das war eine Stärke, die wir noch hatten, die wir unseren Partnern anbieten konnten, dass sie uns halt Informationen zur Verfügung stellen, die wir nicht hatten, und wir konnten ihnen Informationen geben, die wir hatten, und die haben wir jetzt Der Net weniger hat und weniger. das sehr schön kommentiert und sagt, naja, das macht ja nichts, wir haben die arabische Welt ja jetzt hier. Siehst du mal, wie clever die deutsche Politik ist? Ja, wir können uns auch einfach als Teil der arabischen Welt sehen, und dann ja, wird er doch zum antideutschen Sentiment passen. Das ist richtig. Ja. Aber Außenpolitik ist im Moment Deutschland ja nicht super. Wirtschaftsstandort ist Deutschland auch im Moment nicht so super. Die ganzen Handelsverbindungen, die wir hatten, ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ja, das haben wir Also Bangladesch Deutschlands und Kroatien Position zweimal in allen erreicht. Dimensionen geht immer weiter zurück. Von der Energiepolitik brauchen wir gar nicht zu reden, aber da sind wir direkt. Siehst du, ja, nee, es ist keine Energiepolitik. Hier ist die Ruhr24 macht so ein kleines Fässchen auf, dass es da Gefahren gäbe, weil man einigermaßen problemlos in so ein Kraftwerk reinkommen kann. Aufhänger oder Ursprung, sagen wir mal, dieser Geschichte, dieser Idee überhaupt, sind wohl Leute gewesen, die ja normalerweise irgendwie zum Fotografieren da in solche Dinge reingehen, also eigentlich auch in stillgelegte gerne, ne? Diese sogenannten Urbexer bzw. Lost Place Fotografen. Und da sind dann irgendwie Bilder aufgetaucht, wohl auch von aktuellen Kraftwerken, die eben noch laufen. Ja, wobei ich mich frage, wie groß denn da die Gefahr ist. Natürlich kann man, wenn man mehrere Kraftwerke ausschaltet oder irgendwie sabotiert, dann kann man eben für einen Stromausfall, für einen Blackout sorgen für eine Weile. Aber es sind ja auch Kohlekraftwerke, die können wieder anfahren. Und man soll ja nichts beschreien, was irgendwie nicht real ist. Natürlich können in Zeiten von, wie soll man sagen, übermäßigen Klimawahn auch solche Anlagen dann mal in Gefahr sein, dass die sabotiert werden. Ich wüsste andererseits aber auch nicht, wie man das so machen soll, dass sie nicht irgendwie wieder reparabel sind oder so. Also, das ist ja was anderes als ein Atomkraftwerk, ne? Deswegen, das steht im Artikel und das ist da irgendwie. Man kommt da aufs Gelände teilweise, so ein Stacheldraht oder so hält die Leute natürlich nicht ab. Und dann sind die Türen auf und die kommen rein. Ja, nur wie gesagt, die sind eben auch aus Beton und so weiter. So. Ohne weiteres kann man ja auch nichts anrichten, wenn man nicht auch eine ja, entsprechende Einrichtung hat, die dann Bumm macht oder so. Ich sage, Feuer legen alleine. Also eine kleine aufgebauschte Geschichte, aber ich fand es ganz interessant. Ja. Ja, Energiepolitik. Ja, wir werden ja gerettet von der Solarenergie und der Windenergie und natürlich dem Liquid Natural Gas und vom Wasserstoff. Und was habe ich noch vergessen? Irgendwas? Na, wir werden auf jeden Fall gerettet mit der Energie. Und ach ja, die Batteriespeicher, von denen werden wir in Zukunft irgendwann gerettet, weil wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann wird die Energie, oder dann, also wenn der Wind zu stark weht und die Sonne die ganze Zeit scheint und die ganze Energie nicht verbraucht werden kann, müssen wir sie dann nicht mehr verkaufen und dafür Geld bezahlen, dass sie irgendjemand kauft, so wie es derzeit der Fall ist, sondern wir speichern das in der Batterie und dann kann man das später wieder ins Netz reinschießen. Es gibt ja schon verschiedene Speicherkraftwerke weltweit und da gibt es halt auch Erkenntnisse wie, was gibt es denn da für praktische Probleme und funktioniert das Ganze? Ja, kurz gesagt, funktioniert das so, wie man sich das vorstellt? Nein, so wie ich es gerade beschrieben habe, kann es theoretisch funktionieren, aber es funktioniert aus verschiedenen Problemen nicht, weil solche großen Kapazitäten an Batterietechnologie ist ja relativ ausgereift, kann aber noch weiter optimiert werden. Aber so große Batteriekraftwerke, das ist noch relativ jung. Da treten halt relativ neue Probleme auf, die es vorher nicht gab, allein aufgrund der Skaleneffekte und sowas. Und bestimmte Sachen waren vorhersehbar, aber andere Sachen konnten auch technisch bis jetzt noch nicht gelöst werden. Warum wird das mit diesen Batteriekraftwerken nicht funktionieren mit der Energiewende? Unter anderem, weil die Batterien einfach eine zu kurze Lebenserwartung haben. Ja, wenn man so ein Kraftwerk plant, plant man das für 10, 20, 30 Jahre. 10 ist schon sehr kurz. Und das hält keine Batterie durch. Das heißt, die Batterien müssen dauernd getauscht werden. Und dann hätte man nämlich irgendwann den Effekt, den man jetzt natürlich, das ist eine logistische Sache, ja, da müssen halt die Batteriezellen ausgetauscht werden und müssen halt immer halt abgekarrt werden, hingekarrt werden, installiert werden. Das kann man machen, aber es ist halt nicht so, man stellt die Batterie hin und dann läuft sie. Es ist ähnlich wie ein Kohle- oder Öl- oder Gaskraftwerk, muss quasi dauernd beliefert werden mit Ersatz, weil so viele Batterien ausfallen, unter anderem auch wegen den großen Stromflüssen, die durchkommen und so weiter und so fort. Es wird halt davon ausgegangen, dass mehr als 20-30% der Batterien innerhalb von einem Betriebsjahr ausgetauscht werden müssen. Und das ist schon die geplante Frustrationstoleranz. Das ist natürlich auch ein bisschen teuer, ne? Also vom Geld rede ich jetzt gar nicht mal, nur von den technischen Sachen. Dann gibt es das Problem, was man vielleicht kennt von Akkubohrern mit dem Cell Management. Es funktioniert einfach auf diesen großen Skalen nicht so richtig, beziehungsweise wenn man das machen würde, dass es effizient funktionieren würde, dann würde die Temperatur so stark steigen, dass das würde zu viel Abwärmeenergie erzeugen, die man dann entweder kühlen müsste, was dann aber wieder schwierig ist, das baulich umzusetzen, und das kostet wieder Energie. Ja. Und das Batteriemanagement, das Cell Balancing, kostet auch nochmal Energie. Das heißt, die Kraftwerke, die sowieso nie mit 100% ihrer Kapazität laufen würden, könnten nur mit 80% der Kapazität befahren werden, weil sonst würden die Zellen noch schneller kaputt gehen, als gerade schon gesagt. Und das sind die Probleme, die solche Batteriekraftwerke haben, über die nicht genug geredet wird. Ja, weil und die im Endeffekt das Ganze ein bisschen ad absurdum führen. Solche Batteriekraftwerke sind vielleicht in kleinen Einheiten sinnvoll für irgendwelche, dass irgendwelche Stromkreisläufe nicht unterbrochen werden in Notfällen oder sowas. Aber ansonsten für wirklich große Infrastrukturprojekte wird sich das einfach nie rechnen können. Sei denn, es werden natürlich neue Batterien erfunden, da gibt es einen Technologiesprung, neue Materialien, irgendwie sowas. Aber generell ist so ein Batteriekraftwerk in einer Größenordnung, die ein konventionelles Kraftwerk ablösen würde, Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk oder sowas, von Atom reden wir gar nicht, ja. Kann man bauen, ist aber, ja, ist es sinnvoll, das zu tun? Ne? Es ist vielleicht ein bisschen billiger als die Subventionen plus man muss Strom zwangs exportieren und dafür noch bezahlen, dass der Strom abgenommen wird. Vielleicht ist es ein bisschen billiger als das, ja. Das könnte rechnerisch so sein. Das hat man noch nicht so ganz herausgefunden. Aber ja. Ne, Batteriekraftwerke werden uns retten. Genau wie wenn man was reinbauen soll in Windräder, dass man wenigstens den Strom, der tagsüber anfällt, abends noch nutzen kann. Also ich irgendwie einen Druckluftspeicher oder so mal mindestens. Also ja, ne? Das ist eine gute Idee. Ja, aber die sind ja drehen alle immer und nicht stillstehen. Ne? Ja, ja. So, ja, whatever. Hier haben wir eine Geschichte über, wie soll man sagen, mit dem Titel Wer sich am lautesten beschwert, der kriegt am ehesten recht. Hier hat jemand einen harten Beschwerdebrief geschrieben, sein Unternehmen kann nicht irgendwie die Energiewende mitvollziehen oder so eben Förderung beantragt hätten und der Bescheid nicht ausgestellt würde. Und dann hat der Robert kurzerhand, der Habeck, mal den Telefonhörer in der Hand genommen und da angerufen, sich mit dem unterhalten und 10 Tage später war das Ding dann durch und er hat seinen positiven Bescheid in Hand halten dürfen. Ne? So war das hier und man ist ganz begeistert auch, irgendwie sagt irgendwie, das war total nett von dem und der war überhaupt ganz kumpelig und so. Ne? Kein PR-Gag, meint er, weil, warum war das jetzt nochmal? Das habe ich auch gerade gelesen noch. Kein PR-Gag, weil er eben, ach so genau, noch mit ihm in Verbindung bleiben wollte oder so. Ja, bestimmt telefonieren die demnächst dann ganz immer lange abends und so und erzählen sich Philosophieren so ein bisschen miteinander, nehme ich an. Ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der Habeck dann nochmal anruft, sie nochmal miteinander telefonieren. Aber wenn der Mann das glaubt, dann soll er das glauben. Ne? Ja, das gelegentlich mal was Gutes passiert. Genau. Ja, wer sich am lautesten beschwert, kriegt am ehesten recht, kriegt am ehesten seinen Willen. Das ist leider so. Ja, ich habe zuerst so ein bisschen gedacht, dass es in die Richtung geht. Von wegen. Beschweren Sie sich mal nicht. Nee, dass er dann irgendwie sagt: Oh, ich bin der Robert, oh, jo, ich würde ja auch ganz gerne, aber der böse Christian sagt immer: Nein, gib kein Geld. Ja, das wird immer noch ganz ja, wer weiß, wie das überhaupt ist. Ja, wir machen eine Transformation und ich will ja nicht, dass sie aufhören zu produzieren oder gar insolvent gehen. Unmöglich. Aber wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist das nicht mehr mein Land. Dann will ich nicht mehr. Habe ich gesagt, dann habe ich keinen Bock. Irgendwie so. Ja. Finden Sie Vaterlandsliebe eigentlich auch zum Kotzen? Ja, wenn ich dann mal Bescheid kriege, ja, ne? Oh ja. Juhu, Infrastrukturkollaps mit Ansage. Ja. Und jetzt geben sich nicht mal mehr die Mühe für ein Feigenblatt. Ja, wenn schon kein Geld da ist, dann auch nicht für die Bahn, ne? Also, es wurde zwar von Wirtschaftsweisen befürwortet, dass man die Schuldenbremse jetzt mal aufhebt. Aber das ist ja noch nicht so. Und so muss dann eben auch gespart werden bei der Bahn. Wir haben relativ konkret geschrieben, an welchen Stellen welche Sachen eingespart werden. In Hamburg meine ich zum Beispiel so ein Ding. In Frankfurt auch, meine ich auch. So ein, dann wollten sie ein digitales Stellwerk, haben sie erstmal hinten angestellt, wie ich verstanden habe. Ja, solche Sachen. Ne? Dauert eben noch mit der Bahn. Vielleicht jetzt doch nicht bis 2070, sondern bis 2090. Aber wir haben ja Zeit. Ne? Investition nur in den Bestand. Ja. Ja, und dieses Wochenende war ja schon wieder zwischen Frankfurt und Mannheim, da eine der Hauptstrecken Nord-Süd, kompletter Ausfall, weil irgendwas nicht funktioniert. Also. Ist ja, wird ja besser, ne? Wird ja auch besser. Der 773 Millionen Euro teure Ausbau des guten Ostkorridors von Uelzen nach Halle dürfte sich über Jahrzehnte hinziehen mit immensen Folgen. 737 Millionen von Uelzen nach Halle. Jo, ja, es geht um Güterverkehr. Güterverkehr. Ja, ja. Güter-Ostkorridor. Ja, der, ich meine, Güterverkehr war ja eigentlich eine der riesigen Sachen, die riesig gepusht werden sollte, hier für Umweltschutz, ja, ne, die auf die Schiene, ja, die Güter von der Straße auf die Schiene verlegen und sowas. Ja, ne? Nö, ja, aber der Phil nicht. Hat nicht Unrecht. Was erwartet man für 49 Euro im Monat? Ne? Ja, aber der X-Ray, der sagt, die Bahn wird noch bahniger. Breakdance also, mit dem Gesicht auf dem Boden. Die Bahn wird noch bahniger, ja. Also das ist alles richtig. Personenverkehr, Katastrophe, ja. Aber Güterverkehr ist halt eine Sache, die massiv ausgebaut wurde, wo massiv investiert wurde, auch Fördergelder und so weiter und so fort, weil es auch wichtig ist. Und da wurde jetzt in den letzten 2-3 Jahren wurde komplett die Bremse angezogen. Viele Projekte wurden gekippt. Fördergelder wurden, beziehungsweise schon genehmigte Projekte, da wurde das Geld an andere Sachen gesteckt. Unter anderem natürlich jetzt auch in das 49-Euro-Ticket, dass es an die Nahverkehrsbünde ausgeschüttet werden kann, an die Infrastrukturbetreiber, Unternehmen, Subunternehmen und so. Ja, da muss man wirklich sagen, das ist wirklich doof, weil das ist eine der wenigen Sachen, wo man sagt, okay, mehr Güterverkehr mit dem Zug, weniger auf der Straße mit LKWs. Ich meine, ist eine Sache, die sinnvoll ist und gefördert werden sollte. Und da eigentlich ist es klar, dass genau das dann auch wieder auf der Strecke bleibt. Ich fände an der Stelle, beschwer dich doch beim März oder so. Ne? An der Stelle der Bahn hätte ich einen Pofalla nach vorne geschoben, der einfach die Modernisierung für beendet erklärt hätte. Ja. Schluss hier mit dem so neumodischen Kram. Genug Geld ausgegeben jetzt. Hier gibt es nichts zu sehen, bitte weitergehen. Diese Züge fahren doch. Ich habe gerade erst gelesen, dass sie für Milliarden irgendwelche ICEs geordert haben. Wie das zusammenpasst, wenn ich halt keinen, wenn ich keinen Tisch habe, brauche ich mir kein schönes Geschirr zu kaufen. Wenn ich kein Geld habe, kaufe ich trotzdem Elektrobusse ein. Dann kriegst du auch die Pimpanellen. Ich hatte irgendwo was gelesen, ich will da jetzt nichts aus dem Zusammenhang reißen, aber im Endeffekt war der Tenor, jemand war im Ausland unterwegs und hatte, da waren halt auch so ICE-Züge aus Deutschland und die waren da alle super zufrieden mit, weil die halt sowohl war irgendwo im Norden in irgendeinem Land, wo halt Minustemperaturen herrschen und da auch irgendwo, wo es durchgängig 40 Grad hatte irgendwie so und da sind die ICE-Züge ohne Probleme gefahren, kein Problem mit den Klimaanlagen oder irgendwelche anderen Sachen, so die wir in Deutschland immer hatten und der hat dann schelmisch gefragt, kann es sein, dass wir für den Export die guten Sachen machen und wir kriegen nur den Schrott angedreht selber, die Bahn? Die werden doch eh nicht in Deutschland gebaut, oder? Obwohl, die waren noch von Siemens, oder? Ich dachte, für die neuen haben sie jetzt irgendwie diesen spanischen Anbieter doch, glaube ich, da irgendwie genommen und nicht mehr Siemens, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir, glaube ich, auch irgendwann mal eine Quelle, kann ich mich Hauptsache noch irgendwie Europa dran erinnern. Und ich dachte jetzt, dass deine Anekdote jetzt sagt, dass die jetzt in Senegal fahren, weil wir die ja nicht brauchen. Das hätte jetzt gepasst, aber gut. Ja, also wenn sie im Senegal fahren, funktioniert die Klimaanlage da im Sommer, das ist der Witz an der Sache und hier nicht. Ja, aber das ist auch alles gar nicht so einfach. Ich habe in letzter Zeit das öfter um Transport Fever 2 gespielt. Ich kann euch sagen, es ist nicht so einfach, so ein Verkehrssystem am Laufen zu halten. Kann man auch ein viel mehr ICE bauen? Nee, kann man leider nicht. Man kann aber, wenn man die höchste Technologiestufe erreicht, an der ich leider noch nicht bin, ich baue gerade die transsibirische Eisenbahn, das ist noch relativ am Anfang, aber später kann man eine Shinkansen-Linie bauen. Man baut sozusagen die Geschichte, man spielt die Geschichte der Schnellzüge in Japan. Der Female ICE, der fährt nämlich jetzt scheinbar wieder von Hamburg nach Berlin, haben diverse Twitterer diese Woche. Was ist denn der Female ICE? Ja, das ist so alt, er ist so ein, ich glaube, so ein Waggon nur irgendwie oder so. Mhm. Oder vielleicht ist es auch ein ganzer ICE, keine Ahnung, aber wo nur Frauen drin so arbeiten. Arbeiten auch noch. Mhm. Weil das ist natürlich total gerecht, ne, wenn du keine Männer anstellst. Das ist so gut für die Zukunft und so. Gegen die Toxizität. It's insane. Ja, vernünftig. Ja, die Wissenschaft hat neue Erkenntnisse gemacht. In der Virusforschung, da weiß man auch noch gar nicht so viel, was Viren überhaupt sind, wo sie herkommen und so weiter und so fort. Zumindest ist der wissenschaftliche Konsensus so, dass man das nicht genau weiß. Und jetzt hat man auch unter anderem mit neuen technischen Untersuchungsmöglichkeiten, hat man eine neue Art von RNA-Verbindung gefunden, die im Endeffekt ähnlich ist wie eine Vorform, aus der sich Viren entwickeln. Und wo hat man sie gefunden? In menschlichen Mund und im menschlichen Magen. Und man wusste vorher überhaupt nicht, dass es das gibt. Also quasi Menschen haben diese Virusfabriken in sich und man ist halt immer noch dabei herauszufinden, wie Viren entstehen und wo sie herkommen, wie sie sich konkret verbreiten, dann unter einer gewissen Konzentration. Und diese Vorstufen, wo die Viren herkommen, wurden quasi im Menschen gefunden und hat alle total überrascht. Ist jetzt nicht so, dass sich dadurch großartig was ändert, aber vielleicht kann man da neue Erkenntnisse draus machen und vielleicht Rückschlüsse ziehen. Ist man, wenn man viel davon hat, vielleicht stärker anfällig von einem Virus angegriffen zu werden, oder ist es eine Art Abwehrmechanismus dagegen? Das könnte auch sein. Man weiß es nicht so ganz genau, aber es ist halt sehr interessant, weil jeder das quasi mit sich trägt. Wenn man zu viele davon hat, kann man in Senegal fahren. Tja, wenn man davon zu viel hat, meinst du? Ja. Dann kann man die da teilen mit anderen Leuten. Ja, und Obelisken, der Name Obelisken wurde für diese Dinger gegeben, weil es halt wirklich eine komplett neue Sache ist. Man kennt eine ähnliche Sache, sogenannte Viroiden, aber die sind bis jetzt nur in Pflanzen wohl nachgewiesen worden und nicht in Tieren und nicht in Menschen. Und deswegen gibt es jetzt die Obelisken. Ja, aber Obelisken sind doch schon Sachen. Also meinst du, das ist alles nur eine freimaurerische Verschwörung? Nee, das klingt ägyptisch. Obelisken. Oder sie sind als Kind in den Zaubertrank gefallen. Oder genau. 2001 von Stanley Kubrick. Da gab es auch Obelisken. War das nicht ein Monolith? Okay, ist ein Obelisken Monolith? Ich dachte. Aber jedenfalls haben wir heute gelernt, warum Elif. Warum Elif nicht im Senegal, sondern in Kanada wohnt. Warum wohnt die nicht in Kanada? Die wohnt in Kanada, ja. Ja, die wohnt in Kanada, weil es im Senegal so schlecht ist. Ja, da hätte sie auch ihr ganzes Wissen immer mit den Leuten teilen müssen. Also mit dem Wissen, da war aber die andere vorne, ne? Sandra mit den kleinen Robotern in der Grundschule, oder wie war das nochmal? In der 6. Klasse. In der fucking 6. Klasse konnte die eine Fernsteuerung bedienen. In Estland, ja. In NS-Land? Wo ist das denn? Estland. Die fand ich echt noch lustiger, muss ich sagen. Elif war schon nicht schlechter, sondern die fand ich noch lustiger. Aber Alter, diese völlig hemmungslose Allgemeinplatzorgie von ihr fand ich eigentlich das Beste. Aber die hat gewirkt, weil das Startchancenprogramm unserer Bildungsministerin wurde jetzt bewilligt. Juhu. Also Elif kommt bald auch nach Deutschland. Guten haben gewonnen. Denke ich mal. Wir werden bald alle elend. Ist Kanada wohl ein Ausland, Auswanderungsland? Kanada hier. Kanada. Dann wird hier die Zeit des Eliphats beginnen. Außerdem Cannabis. Kommt jetzt bald. Ja, soll sich auch was tun. Angeblich, ja. Ich wage es ja immer noch nicht zu glauben. Ich glaube es auch erst, wenn es wahr ist. Also. Ich glaube es erst, wenn es wahr ist. Ja, wenn's dann ja, du kommst dann aus der anderen Perspektive. Ich habe irgendwie schon länger mit dem Zeug und mit Leuten zu tun, die das Zeug konsumieren. Und das ist schon fast unwirklich, wenn das wirklich passieren sollte. Also viele Leute, die ich kenne, die sagen auch, nee, das passiert nicht. Ja, so was passiert denn? Machen, in Clubs mit höchstens 500 Mitgliedern? Ja. Und ja, Entkriminalisierung ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wen haben sie denn zuletzt deswegen kriminalisiert, ey? Großdealer vielleicht, aber sonst. Nur gerade jetzt in den letzten Monaten haben die verstärkt darauf geachtet, um noch die ganzen Strafbefehle rauszuschicken zu können und die Kohle abkassieren zu können. Also da, doch, doch. Ja, okay. Vielen und es gibt diese schöne Geschichte. Sagen, die haben einen anderen Fokus, aber gerade weil der politische Fokus jetzt darauf geht, und da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, ne? Weil es ja auch ursprünglich so vorgesehen war, wenn es in Kraft tritt, dass alle Verfahren, die halt noch nicht abgeschlossen sind, halt auch gekippt werden. Deswegen haben die sich da besonders viel Mühe gegeben, das alles schnell durchzujagen und halt auch noch viele Leute aufzugreifen. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist, weil da aus der ganzen Diskussion ist die Luft ja auch wieder raus. Ich persönlich glaube auch nicht, dass es ordentlich umgesetzt wird. Nee, das auf keinen Fall. Aber ich finde schon okay. Ja, eher nicht. Genau. Dass halt einfach zum Beispiel diese Sache, dass Leute sich ihr eigenes Zeug ziehen können. Und dass damit einfach bis zu einem gewissen Teil, wenigstens dem Schwarzmarkt, die Kontrolle über das Ganze entzogen wird, finde ich schon in Ordnung. Ja, es ist eine Konzession des Staates, der dem Bürger die Rechte abgenommen hat, anbauen zu dürfen, was er will, die er dem Bürger wieder großzügig zurückgibt. Ja, das ist eh das Lächerliche. Also das ist ja auch wieder sowas, das habe ich heute auch zu einem Kumpel gesagt, der sich wieder über irgendwas Reinregierendes beschwert hat. Wir lassen uns doch das seit Jahrzehnten gefallen, dieses Reinregieren. Basti uns alles schon, die Horroraufdrucke auf den Zigarettenschachteln, die scheiß Vorspannmeldungen bei einem Film, all diese, dass die Lautsprecher hier, die Kopfhörer dürfen nicht mehr über eine gewisse Lautstärke. Aber ich wollte mir einen Kopfhörer kaufen für 300 Euro. Ich habe den ausprobiert. Und wenn der den Wumms nicht hat, dann kaufe ich den nicht. Dann hilft mir das nichts. Ja. Und warum ist das so? Weil die EU eine fucking Verordnung gemacht hat. Und die EU will, dass wir keine alte Obstsorten mehr anbauen dürfen und dies nicht und das nicht. Ja, dass wir Autos wegschmeißen müssen und so. Dass wir Autos wegschmeißen müssen, hatten wir letztens erst das mit den Oldtimern. All diese Sachen, die sind nur damit beschäftigt, uns das Leben madig zu machen. Ja, und genauso ist es halt auch, wenn ich hier eine Droge habe, die in der Wirkung oder Langzeitwirkung oder was auch immer eine niedrigere Gefahr als Alkohol darstellt. Warum kann ich Alkohol legal haben und das nicht und dem Bürger sagen, das ist aber was Gutes für dich, dass ich dir das verbiete? Ein Freund von mir, der Vater ist vor kurzem gestorben, der hatte schweres Leberleiden, ja. Der hat nichts mehr gegessen, der war die ganze Zeit miesgrämig und hat Morphium bekommen. Ja? Und dann hat man dem Arzt mal ein bisschen Beine gemacht, dann hat er seinen Verdampfer gekriegt und siehe da, der Mann hat gegessen. Der Mann hat die letzten Monate seines Lebens was gehabt, womit er dann zumindest auf ein Level kommen konnte, wo er die Krankheit mal vergessen hat und mal irgendwie lachen konnte mit den Leuten, die um ihn rum waren. Das sind halt so Sachen, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Wie man sowas, warum macht man das mit dem Volk? Ist das irgendwie so ein, ist das ein Fetisch, Leuten Sachen verbieten zu wollen? Und darf ja. Leute sagen, es gibt ja Leute, die behaupten, dass man mit Giftern keinen Krieg machen kann. Ne? Ja, das, ja. Ist ja so, das ist ja noch auch so eine von den Sachen. Geh mal geh in einen Coffeeshop und geh in einen anderen in einen Laden, wo es Alkohol gibt und guck mal, wo er irgendwie Gewalt ausbricht. Ja, Alkohol ist euphorisierend. Ja, das bringt einen bisschen hoch, ja. Ja, aber Kiffer würde sagen, nee, was, uns hauen, können wir das morgen machen. Ich sitze gerade so gut. Roll noch mal ein. Aber es ist auch, ich weiß nicht, Was nehmen die sich raus inzwischen? Und das hört ja nicht auf, wenn wir jetzt sehen, dass man halt, wir haben ja letzte Woche besprochen, diese Geschichte mit der Gehsteigbelästigung und so weiter und so fort. Immer mehr Dinge, die uns verboten werden. Ja nun, es sind auf Landesebene, auf Bundesebene, auf europäischer Ebene und in der Stadt ja im Prinzip auch noch überall so Parlamente und Gesetzesmacher, die sind alle den ganzen Tag damit beschäftigt, Gesetze zu machen. Weißt du, was neue Regeln einfallen zu lassen und nie werden nämlich abgeschafft. Es gibt immer neue Regeln, es wird immer mehr. Weißt du, was das ist? Das ist politische Prokrastination. Die wissen ganz genau, dass wir massive Probleme haben. Aber da gucken die nicht hin. Das macht ihnen viel zu viel Muffe. Ja, sie und deswegen denken sie sich lieber in langen Sitzungen neue Scheiße aus, die sie uns verbieten können, anstatt mal zu gucken, wo es da hinten brennt, stinkt und qualmt. Hm. Zum Beispiel bei der Einwanderung. Zum Beispiel bei der Wirtschaft. Zum Beispiel bei der Energie. Nein, weiter blind geradeaus. Ja. Aber rechts und links den Leuten noch Sachen verbieten. Was? Ein Deckel, der von der Colaflasche abgeht, dir werde ich helfen. Ja? Es ist. Strohhalme benutzen? Ja. Lauter solche Sachen. Irgendwo muss doch mal Schluss sein. Wann kommt hier so ein Millet, der sagt: Nee, alles erstmal weg. Und dann fangen wir mit vernünftigen Regeln von vorne an. Tja, also ich bin mal gespannt, ob das Ganze ein April-Scherz wird mit dem Cannabis-Gesetz. Ja, weil, ja, wie gesagt, das ist ja das, was der Mammon sagt. Und dann aber innerhalb von einem Jahr soll das Ganze überprüft werden und dann werden sie wieder zurückkommen. Innerhalb von einem Jahr, da kann man auch so richtig tolle Erkenntnisse sammeln. Ja. Mm. Ein ganzes Jahr, aber. Ne? Genau, tagesgenaues Controlling, sage ich nur dazu. Ja, ja. Okay. Was sind die Erfolgskriterien? Da sind ernsthafte was sind Leute. Die fucking Erfolgskriterien? Ja, hallo, Wahlergebnisse. Alle gestorben. Was ist in einem Jahr? Haben Sie gekifft? Waren Sie auf der Demo? Okay, wenn Sie bei beidem einen Haken haben, wollen wir so mal rauslassen. Die anderen bitte hier in den Vernehmungsraum. Ich meine, deswegen war ich ja sowieso skeptisch, dass es überhaupt irgendwann mal überhaupt das Stadium erreicht wie jetzt, weil da wird ja mehreren Parteien ein krasses Wahlkampfargument direkt aus der Hand genommen, sobald das legalisiert wird. Und deswegen würden Sie es wahrscheinlich auch nochmal auf den Prüfstand schicken. Genau, deswegen können Sie vor der Wahl sagen, ja, wir überprüfen das und haben das für gut befunden. Die anderen, die wollen das wieder abschaffen hier. Ja, eben, ja, der Sanakan sagt auch noch was Wichtiges, der Rest der Pflanze lässt sich auch gut verarbeiten. Wir könnten, das wäre eine Sache, wo wir führend werden könnten in Europa. Wir könnten das beste Gras anbauen und könnten da einen schnell nachwachsenden Werkstoff haben, mit dem wir allen möglichen Krämpfe machen. Wärmedämmung, sage ich nur, ne? Ja, alles Mögliche könnte man damit machen. Aber nein, wir dämonisieren es lieber weiter. Ja, macht mal. Ihr habt auch den Transrapid nicht gewollt und dies nicht und das nicht. Immer ist es euch zu gefährlich, zu teuer, zu irgendwas, aber was verbieten. Das geht einfach. So, Gurken nur noch die Krümmung. Zack, Stempel drunter, Ende. Ihr seid bekloppt. Ja, die haben einfach Spaß, was dran zu verbieten. Deswegen gibt Kulturmarxismus keine Chance. Da war ja neulich der Tweet, wo einer meinte, dass die immer gegen alles sind, gegen Fahrverbot, gegen, keine Ahnung, Tempo, gegen Tempolimit. Gegen Fahrverbot. Für gegen Fahrverbot. Genau. Aber ich bitte Sie, seien Sie mit dem Haschisch vorsichtig. Nehmen Sie nur kleine Portionen und sprechen Sie das auch mit Ihrem Apotheker ab am besten. Verantwortlich kiffen, sagt das Gesundheitsministerium. Mick Mundharmonika, not Kiffen. Genau. Ja, oder auch Kiffermusik. Und ob es tut oder nicht, geht auf jeden Fall in den Wald, weil da ist es immer schön. Psychedelisch. Genau, und lasst euch nicht gendern. Nein, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Grüße gehen raus an Abel. Und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube. Es ist sehr gut. Bis dann. Schönen Abend noch. Gute Wir Nacht. Sehen uns. Oh, halt, warte. 8 Jahre Weltraumaffen. Juhu. 8 Jahre. 8 lange Jahre Weltraumaffen. Das hätten wir fast vergessen. 8 Raketen losschicken. Ja. Also, ne? Wir machen das seit 8 Jahren, diesen Unsinn hier. Hätte ich mir niemals träumen lassen, dass wir irgendwie immer noch hier sitzen, Der 2024. Wahnsinn hört einfach nicht auf. Man hätte gedacht, irgendwann müssen es die Leute doch mal checken und wir haben keine Themen mehr, über die wir reden können, aber ja. Ja, oder das ist auch. Heute war Gamergate 2.0, jetzt haben wir die nächsten 8 Jahre noch. In 8 Jahren ist dann Ach, Gamergate Gamergate 3.0 3.0 noch. was, Ja, wahrscheinlich. Und dass Vielleicht uns geht bei dem noch. ganzen Kulturkampf und allem, ist ja nur noch Kulturkampf, dass uns das nicht langweilig wird, einfach auch. Ne? Weil es gab ja Es durchaus wird immer schon. abstruser. Es wird immer Man kann es ja abstruser. Ich eigentlich nicht meine, mehr jetzt reden wir ignorieren. über Sachen, die schon relativ normal sind, die nur noch ein leichtes Schmunzeln geben. Vor 5 Jahren hätten wir uns darüber totgelacht. Eine halbe Stunde drüber gesprochen, wie dämlich das ist. Und Vor jetzt, acht ah Jahren, ja, wie breit das Internet angekommen. wieder ein weiblicher Weltrekord von einer Transfrau. Da Du reden wir kannst gar nicht ja mehr drüber, weil ist ja mittlerweile normal geworden, ne? In irgendeinen von den alten, wirklich alten Streams reingehen und mich sagen hören, Sachen wie, das wird Gamergate, das wird sich ausweiten, das Ja. ist nur der Anfang, das wird alle möglichen Strukturen Der ergreifen. Journalismus wird dadurch total zersetzt. Der Journalismus wird vor die Hunde gehen. All diese Sachen, das ist echt, wir sind. Und ein Nischenthema, ne, Warhammer und Comics und Mangas und dann hier Lord Herr der Ringe, Harry Potter und alle Fan-Subkulturen werden immer infiltriert. Ja. Eine nach der anderen. Star Wars, ach, waren Und die immer Klassiker. mit dem gleichen Playbook. Und immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen, vor allem die gleichen journalistischen Gesichter, ne? Und die Experten in Deutschland, die noch dazukommen, immer die gleichen Fressen, die bei jedem von diesen Sachen ihren Mund aufmachen und dann gleich die gleichen Lügen erzählen. Und ich meine, gut, wir haben einige Leute auf dem Weg verloren, wie hier Anne oder Laser Sushi, Dr. Rhubarb oder Sally oder so. Aber im Endeffekt gibt es schon wieder neue. Neue Vizurex, neue Sallys, neue. Rhubarbs nicht, der war ziemlich einzigartig. Aber den haben wir, glaube ich, nach meinem Wissen aus allen alten Streams rausgeschnitten, Ich oder? glaube Das. auch, ja. Wollte er ja haben. Ja. Apropos alte Leute, wisst ihr, War wer das nicht ziemlich aufwendig? letztens was kommentiert hat, aber nicht unter unserem Video, sondern was kommentierte, was ich kommentiert habe unter einem anderen Video? Ein gewisser geht dich nix an. Okay. Das war Wer so ein macht das Typ, der eine denn Zeit lang genau? irgendwie jede Woche über uns abgemeckert hat. Ach, der. Ach so. Ja, Grüße gehen raus. Grüße gehen Feindchen, ja. raus. Ja, Jetzt wir müssten aber. echt mal gucken, ob wir nicht mal so für mal für so fürs 10-Jährige sollten wir uns echt vornehmen, mal wirklich alle einzuladen, ob Freund oder Feind. Große Weltraumwaffengala im Schloss Neuschwanstein. Neuschwanstein. Hier Rainer Schauder, Sally und keine Ahnung. Christian Huberts, Ja, den Typ Dennis von Kogel, ja. ja, die Brotnik und den Helge laden wir auch ein. Rainer Die Bo. Siegel, Den Am liebsten. Da komme ich Ingrid im Brotnik, genau. Surprise-Pikachu-Kostüm und mache die Kamera an, wenn die Ingrid da ist. Und der Don natürlich. Der Don muss dabei sein. Ja, sowieso. Mal gucken. Ja, der Don ist ja glücklicherweise auch wieder fit, so wie es Und aussieht. das ist Das war ja. dann die Kontaktschuld, sie alle zu Genau, die knechten, waren bei ins den Dunkle zu Weltraumaffen. führen und Ja, ewig zu genau. binden. Du kommst in den Die Bundesstream. Affen sind der beste zentristische Stream, den ich kenne. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Okay. Rainer Winkler Ehrengast. Aber nur wenn man japanisches Bad haben bis dahin. Ich finde es super schade. Ich habe mir jetzt Enshrouded gekauft und habe so ein bisschen gezockt und wollte dann auch dahin, wo die Schanze steht in dem Spiel, weil die haben ja da wirklich die Schanze eingebaut. So einen schönen Nachbau. Komplett akkurat, aber leider hat irgendjemand halt Hass, Hass gerufen und jetzt haben sie es rausgepatcht. Da wohl irgendein Entwickler einfach halt, stand einfach dieses Haus mit der Okay. entsprechenden Raumaufteilung, dem Herd an der richtigen Stelle, einem Bett da, wo das Sofa stehen müsste und so, und das japanische Bad und all das. Und dann haben sie es rausgepatcht, leider. Was ist aus Ah. dem Affenkränzchen geworden? Ja, die Damen haben irgendwie nur 2 oder 3 Mal getanzt und dann weiß ich nicht, was wirklich aus denen geworden ist. Dafür gibt es ja die Anger Girls. Die sind zwar nicht von uns, aber die sind auch ganz gut. Ich weiß, dass eine von denen jetzt hier eine Familie hat und was der Rest so Gibt es macht. auf jeden Fall Man alle sieht noch. die ab und zu mal auf Twitter, ne? Und, Mhm. aber ja. Genau. Ja. Also war kein großer Konflikt oder irgendwie sowas. War halt nur gechillt. Außer, dass wir natürlich einen Strike gekriegt hatten wegen den. Wie lange waren wir weg? 3 Monate? Nachtrag so. Oder ja, oder ich glaube tatsächlich 3 Monate, ja. Da haben wir 3 Monate lang auf einem anderen Kanal, nämlich von Able gestreamt und mussten es dann hier immer hochladen, genau. Weil wir nicht live streamen durften. Ja, und seitdem YouTube das alles so dämlich in mehrere Tabs aufgeteilt hat, also diese ganzen Streams, die ihr da bei uns auf den Videotabs habt, das sind alle die aus den 3 Monaten. Also bis auf 2, 3, wo wir noch irgendwie technische Probleme hatten. Ja, die Damen hatten dummerweise über Pornografie gesprochen und dabei einen Link gehabt, der zu einer Statistik auf einer pornografischen Seite geführt hat. Mhm. Und deswegen hatten wir ein Problem mit YouTube. Genau, das war lustig damals. Aha. Nee, aber wir waren denen auch nicht böse. Es ist halt scheiße passiert. Also war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, sondern ja, passiert halt YouTube. Nee, ganz im Gegenteil. Es war ja eine lustige Idee und ein lustiges Konzept und ja, hat nicht funktioniert, war trotzdem schön. Ja. Jetzt werden die ganzen Interne ausgeplaudert hier. Ja, die ganzen Passwörter müssen geändert werden. Jetzt aber. Ciao. Guter Marxismus. Mach's gut, bis nächste Woche. Auf die nächsten 8 Jahre. Guter Marxismus.